Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 242 sind wir schon und heute wieder mit einer kleinen Sonderspezial-Irgendwas-Folge. Es ist nämlich in 10 Minuten DFB-Pokal und wir haben uns entschieden, auch wenn dieser Pokalfight auf einen Dienstag fällt, nehmen wir trotzdem auf und werden versuchen, quasi das Spiel gegen Ingolstadt ein bisschen live zu begleiten und gleichzeitig auch ja, so ein bisschen über das letzte Spiel und die kommenden Spiele zu sprechen. Ich mache das aber nicht alleine. Es sind heute mit dabei der Marvin. Hi. Und der Basti. Gute. Gute. Und vielleicht kommt der Herr Dennis auch noch mit dazu. Mal gucken, ob wir den unterwegs noch irgendwie aufsammeln können. Ich würde sagen, bevor wir über dieses Hamburg-Spiel sprechen, lasst uns doch einmal kurz auf Ingolstadt schauen und auch auf die Startelf. Die ist ja vor 30 Minuten sowas ungefähr rausgepurzelt. Ingolstadt am Wochenende ja gegen Dortmund mit einem 3:3, nachdem sie eigentlich schon in Führung lagen. Haben also durchaus gezeigt, dass sie spielen können und in unserer Startelf zeigt sich, dass ein Fabian erstmal nur auf der Bank sitzt, der ja so ein bisschen ja, der Treiber aus dem Mittelfeld heraus in den letzten Spielen war. Ein Meier ist irgendwie gar nicht dabei und hinten links und rechts finden sich ein Tawata und ein Regesel wieder. Herr Marvin. Ja, herausragende Überraschung. Also es gibt ja, ich hätte ja mit vielem gerechnet, ja, aber nicht wirklich, dass wir jetzt von Beginn an einen Tawata sehen. Also das verwundert mich doch sehr. Bin aber mal gespannt, was der Junge ja, bei seinem ersten Einsatz von Beginn an, ich glaube, sein erstes Pflichtspiel, sein Pflichtspieldebüt von Beginn an für die Frankfurter Eintracht, was er da reißen kann. Also das ist ein gewagter Plan von Kovac, der uns ja schon in der Vergangenheit, insbesondere auch in der letzten Woche, überrascht hat. Herr Gesel auch, von dem man die ganzen Wochen eigentlich zuvor nichts gehört hat. Also ich bin gespannt. Ja, gerade, also Tawata kann ich jetzt noch so ein bisschen irgendwie verstehen, aber Regesel wundert mich dann doch. Also der hatte jetzt irgendwie nicht so auf mich den Anschein gemacht, als wenn er da über kurz oder lang überhaupt irgendwie wieder zum Einsatz kommt. Aber wahrscheinlich ist Chandler jetzt einfach so dermaßen platt, dass du da keine große Variante sonst hast. Ja, man hätte sonst vielleicht noch versuchen können, irgendwie mit einer Dreierkette zu spielen, aber dafür fehlen uns halt auch der ein oder andere Innenverteidiger noch. Ja, das stimmt, ja. Aber ich meine, ich befürworte das. Ich will es jetzt gar nicht negativ darstellen. Ich bin gespannt. Ich hoffe, dass Kovac, beziehungsweise ich gehe davon aus, dass sich Kovac hier dabei was gedacht hat. Und ich finde es schön, auch hier wieder zu sehen, dass andere Spieler, auch wenn sie nicht in dem Rhythmus spielen wie das Gros, auch hier wieder ihre Möglichkeit bekommen, sich zu beweisen. Und in so einem Pokalspiel ist es durchaus auch eine Möglichkeit. Also ich bin sehr überrascht. Auch weiterhin, der Taraschei spielt auch wieder. Das hat er ja schon gegen Hamburg getan. Mhm. Eigentlich gar nicht so wirklich gut. Bis auf das Tor, das er dann plötzlich geschossen hat. Ja. Also ich bin positiv überrascht von der Aufstellung und hoffe, dass wir das gut bestreiten können gegen die Ingolstadt. Genau, so wie sie es aktuell darstellt, eben hinten in der Abwehrreihe benannte Tawata Regesel, in der Mitte Vallejo Abraham, was glaube ich absolut gesetzt ist im Moment. Davor Mascarell und Hasebe, so als zentrale Defensive, was für mich auch absolut klar ist. Davor dann Taraschei, Gacinovic und Husti in der Mitte, der wahrscheinlich so ein bisschen versuchen soll, die Fäden zu ziehen. Und davor, so wie sie es momentan darstellt, ein Seferovic, der ja am Wochenende gegen Hamburg seit gefühlt 42 Jahren, das war aber glaube ich nur ein Jahr, dann auch mal wieder ein Bundesligator geschossen hat. Im ersten Moment, als ich die Aufstellung gesehen habe, dachte ich so ein bisschen, unterschätzt die Ingolstädter da mal nicht. Tja, das ist halt die Frage, worauf wir überhaupt hinaus wollen. Ne? Also natürlich will Kovac auch eine Runde weiterkommen. Ich muss sagen, meine Euphorie bezüglich des Pokalspiels hält sich ja sowieso in engen Grenzen. Vielleicht denkt er sich, naja, Finale, da werden wir dann eh wieder nicht gegen die Bayern bestehen können. Nein, so denkt er nicht, aber dass er hier schon so mit dem Gefühl auch hingeht, okay, wir wollen mal ein bisschen was probieren. Ja. Hm. Weiß nicht, ob das sein Ansinnen ist. Auf jeden Fall finde ich es gut, hier dementsprechend mal was, ja, würde ich sagen, was zu probieren. Auch wenn du überlegst, das Talent Ayman Barkok, den Spieler, den ich persönlich auch noch gar nicht so wirklich verfolgt habe zuvor, ja, der ja für die Rechtsverteidigerposition angedacht ist, also ein Spieler, der auch hineinwächst mit seinen jungen 18 Jahren, Marokkaner, Deutsch-Marokkaner, dass der als potenzieller Rechtsverteidiger auch mit auf die Bank genommen wurde. Also vielleicht erleben wir heute sogar noch ein Debüt. Ich bin gespannt. Das ist richtig. Wobei Chandler auch, zumindest so wie ich sich das darstellt, auf der Bank sitzt. Fabian, Oczipka, Ragota, Medojevic. Mich wundert es, dass er Meier jetzt gar nicht mitgenommen hat. Ich meine, ist da irgendeine Verletzung, die ich jetzt nicht mitgekriegt habe? Oder will er dann wirklich irgendwie eine Pause gönnen? Ja, war ja schon überraschend genug, dass er in Hamburg auf der Bank ist, würde ich sagen. Na gut, er hatte ja gesagt, dass er ein bisschen rotieren will und ich würde jetzt, das hätte ich jetzt noch irgendwie nachvollziehen können, eben mit dem Argument zu sagen, von wegen, er ist eben wichtig für uns im Spiel gegen Ingolstadt und dann später auch gegen Gladbach. Aber ihn jetzt auch in Ingolstadt oder gegen Ingolstadt nicht zu sehen, das überrascht mich jetzt dann doch so ein bisschen. Ja, ich fand es trotzdem überraschend in Hamburg auch, weil so Meier eigentlich immer der war, der von diesen Rotationen, egal welcher Trainer hier war, immer ausgenommen war. Mhm. Fand ich aber eigentlich ganz gut, weil du dann, weil wir auch schon oft gesagt haben, dass irgendwann die Zeit beginnen muss, wo wir uns von Meier auch lösen. Also wo du denkst, dass man den halt auch mal draußen lassen kann und trotzdem 3-0 gewinnen, das hat mich sehr, sehr, sehr beruhigt. Und warum er heute nicht dabei ist, weiß ich nicht. Vielleicht wollen sie ihn schonen und alles, was ihr eben besprochen habt, stimmt ja, aber man darf auch nicht vergessen, dass wir diesmal am Freitag auch schon wieder spielen. Also es ist genau. Die Woche halt ist verdammt so eng, ja. Sehr, gut, dafür sehr guter ist Punkt, Basti. Sehr guter dafür Punkt. Ist die Mannschaft ja trotzdem noch ganz gut, finde ich. Also ja. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt sagen, ja, da wird komplett und Jari Gesel habe ich mir sowieso mal wieder gewünscht, ihn zu sehen. Tabata wird auch interessant. Also ich glaube, Kovac macht es schon ganz gut, diesen Mix aus Rotation und Spieler zu schonen, weil wir am Freitag schon wieder spielen und trotzdem das Pokalspiel ernst nehmen, weil wir da auch viel Geld verdienen können. Ja, das ist ja auch so. Unsere Schattenredaktion, dieses Twitter, wirft mir gerade rein, dass der Herr Meier eine Zerrung im Popöchen hat. Mhm. Das ist ja. Sehr gut, vielen Dank. Vielen Dank an den unbekannten Ritter, die Unbekannten, ja. Das haben gleich mehrere reingeworfen. Ah, sehr gut, alles klar. Siehst du, ich komme hier direkt aus meinem Krankenbett, bekomme anscheinend auch nicht alles mit. Nun gut, aber das ist natürlich auf jeden Fall ein guter Punkt, den der Basti angesprochen hat. Und außerdem darf man nicht vergessen, wenn die Gleichwertigkeit aller Spieler, die Kovac immer wieder proklamiert, wenn die auch de facto Bestand hat, dann muss natürlich auch die Möglichkeit bestehen, dass andere Spieler reinkommen, wie halt ein Regesel oder ein Tabata. Insofern ist eine gute Angelegenheit übrigens, muss man auch sagen, wir haben ja in der Offensive wirklich viele Spieler und so ein Tarasay, dem wird es jetzt nicht schwerfallen, wenn er jetzt sein zweites Spiel hintereinander macht, weil er oft genug lang gar nicht gespielt hat, ja. Und Seferovic, der ja auch heute wieder von Beginn an spielt, das ist auch eine ganz gute Angelegenheit, denn der will ja vielleicht nochmal weiter treffen. Vielleicht ist ja jetzt der Knoten geplatzt. Ja, das stimmt. Auf wen von Ingolstadt müssen wir denn am meisten aufpassen? Lescano auf jeden Fall. Also die Elf, Lescano, genauso auch Matthew Lecky, ja, das sind gefährliche Stürmer. Lescano ein richtig guter Transfer gewesen, der Ingolstädter, beweist sich ein ums andere Mal in dieser schwierigen Zeit für die Ingolstädter. Man darf nicht vergessen, das ist ja jetzt auch kein Zuckerschlecken für die momentan. Die Bundesliga-Saison ist härter, als er vielleicht zunächst angenommen wurde. Der Wechsel des Trainers ist noch nicht so hundertprozentig geglückt, würde ich mal meinen. Und aber er ist definitiv eine Person, auf die man aufpassen muss. Wie gesagt, Lecky, den ehemaligen FSVler, ebenso. Also da muss die Innenverteidigung gerade wieder, die für mich herausragende Innenverteidigung der letzten Wochen von der Frankfurter Eintracht, erneut beweisen, dass sie das Zeug hat, solche Stürme zu stoppen. Ja, auf Standardsituationen will ich auch aufpassen. Also die haben das gegen Dortmund sehr, sehr gut gemacht. Ja, das definitiv. Sowas kannst du ja nicht verteidigen fast. Und bin sehr gespannt. Es ist eigentlich echt, um es jetzt mal ehrlich zu sagen, es ist echt ekelhaft, finde ich. Also das ist von den Pokalauslosungen, der Gegner ist unattraktiv, jetzt hast du, hast du noch diese Sperre, jetzt hast du dieses Wetter. Wir müssen echt uns mal vor Augen halten, da sind knapp 6.000 Zuschauer im Stadion. Ich hab nicht einmal kurz überlegt, dahin zu gehen. Das ist so, ich habe echt Angst, dass diese Umstände dafür sorgen, dass dieses Pokalspiel so ein bisschen untergeht und du dann einfach in der zweiten Runde ausscheidest, obwohl du vielleicht trotzdem, wenn du ein paar Runden überstehen willst, viel Geld einnehmen könntest. Das ist so ganz trügerisch, finde ich. Ich finde, dieses Spiel ist eine ganz merkwürdige Nummer. Und ich hoffe, dass wir das irgendwie über die Runden kriegen und vielleicht mit 1-0 irgendwie weiterkommen und dann hoffentlich dieser Sperrkram und das ganze Zeug drumherum endlich mal vorbei ist. Weil das ist, ich weiß nicht, ob das ist, was irgendjemand wollen kann. Also wie es da aussieht, das ist, ja, also schaut euch das da an, wie das, das gibt's ja gar nicht. Nee, die Voraussetzungen sind nicht optimal. Also ich meine, ich habe jetzt auch überhaupt keinerlei Euphorie in der Fanszene gemerkt bezüglich des DFB-Pokalspiels. Ich finde es schön, dass einige Fans trotzdem den Weg ins Stadion gefunden haben, ja. Aber es ist wirklich so, das darf man nicht vernachlässigen, hier spielen halt auch eine Mannschaft, die jetzt nicht wirklich unglaublich attraktiv ist wie Ingolstädter. Wir haben vor kurzer Zeit erst gegen die gespielt. Ist trotzdem ein machbarer Gegner, aber mit den Umständen, dass viel im Block gesperrt, dass das irgendwie sowieso nur hätten, ich glaube 15.000 hätten nur reinkommen dürfen. So, und jetzt sind es wahrscheinlich roundabout 6.000, 7.000. Das ist in einem Stadion, was 50.500 fast, wie es die normale Auslastung ist, wenn es ausverkauft ist. Guckt ihr das jetzt an? Das beziehungsweise vielleicht guckt ihr es nicht, deswegen hört ihr unseren Livestream, umso schöner, dann können wir das schön beschreiben. Und zwar ist es so, dass halt auf der Gegentribüne was los ist, auf einer anderen Tribüne auch noch ein bisschen. Aber ansonsten sieht es halt im Endeffekt unglaublich leer aus. Ja. Und das macht natürlich auch keinen Spaß. Und es ist, glaube ich, für den Spieler auch ungemein wichtig. Jetzt geht's los, jetzt haben wir den Anpfiff hier. Die Ingolstädter sind gleich am Ball. Und wir wollen mal schauen, wie es losgeht. Aber es wird eine schwierige Kiste. Ich hoffe, dass die Eintracht und dass die Spieler der Eintracht genau, trotzdem genau wissen, dass auch die nächste Runde irgendwie Geld bringen kann und den Verein weiterbringen kann. Ja. Erster Freistoß schon für Ingolstadt. Bevor hier die Tore anfangen, lasst uns doch mal schnell Tipps raushauen, Herr Basti. Wie geht das Spiel aus? Ich sag 0-0. Nach 90 Minuten. Ja, du bist jetzt nicht unwahrscheinlich. Also, tippen ist tippen. Also, Leverkusen spielt ja gerade eben gegen Lotte in der Verlängerung und was steht da? 2-2, also... Und Lotte ist in Unterzahl. Ja. Ich bin trotzdem optimistisch und sage 2-0, Herr Marvin. Boah, ich bin echt kurz davor, gegen die Eintracht zu tippen. Ja, dann also ich ganz ehrlich, glaube, ich mach's zum ersten Mal 0-1 für Ingolstadt. Ja, also 1-0 für Ingolstadt. Ich gehe irgendwie davon aus, dass die Motivation nicht so auf die Spiele übergeht. Meinst du wirklich? Gerade auch nach den guten Spielen, die wir jetzt gemacht haben. Aber also ganz ehrlich, für mich persönlich ist es momentan immens schwierig zu sagen, ja geil, DFB-Pokal und so weiter und so fort. Ich habe momentan da überhaupt keine Hoffnung. Also mir ist in diesem DFB-Pokal, also ich habe nicht das Gefühl, dass die Eintracht dieses Pokalgefühl aktuell hat. Und vielleicht ist es nur sehr, sehr subjektiv, wie ich das momentan empfinde. Aber ich würde nicht ausschließen, dass das auch vereinsintern gesehen wird. Wie gesagt, für mich ist es keine gute Neuerung, dass nur der Sieger des DFB-Pokals wirklich in den Europacup kommt. Da hat man sich, glaube ich, ins Bein geschnitten. Abgesehen davon, dass die Eintracht auch jede Runde, wie es weitergeht, auch finanziell ganz gut benötigen könnte. Wollen wir uns kurz synchronisieren? Ab was für einer Minute seid ihr gerade? 1,58, 59, 2. Genau. Du auch, Marvin? Ja. Dann könnt ihr mir sagen, aber ich mache jetzt hier mal Timeshift an, weil ansonsten wird das hier ein bisschen. So, ich habe jetzt Pause gemacht bei 2,46. Ah, okay. Ja, gut. Okay, ich sag dir, wenn ihr bei 2,46 seid, dann stricke ich auch wieder Play und dann. Ja, ja, das ist so ein bisschen die Schwierigkeit, weil das ja dann doch sehr unterschiedlich bei Sky ist. Von daher. Naja, gut. Was habt ihr jetzt? 35 erste. Sag schnell Bescheid. 46. Ja. Also 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. So, jetzt bin ich auch bei. Jetzt habe ich. Also Ingolstadt macht auch so ein bisschen Druck. Die wollen natürlich auch relativ früh die Bude machen. Ich meine, die waren ja am Wochenende gegen Dortmund schon spielerisch echt nicht verkehrt da unterwegs. Ich meine, klar, die ersten beiden Tore durch Standards, aber die musste halt auch erstmal irgendwie machen. Und ich fand schon, dass die Dortmund da eigentlich ganz gut unter Druck gesetzt haben. Und da haben wir immer noch ein drittes Tor nachher gemacht. Also es war schon, fand ich, ein recht offenes Spiel, zumindest das, was ich in der Konferenz und in der Nachberichterstattung so da sehen konnte davon. War sehr überraschend. Also das war, glaube ich, das allerletzte, womit ich gerechnet hätte. Ja, definitiv. Also ich bin auch fest davon ausgegangen. dass sich Dortmund da jetzt keine Blöße gibt und dann in dem Maße dann eigentlich ins Straucheln kommt, eigentlich nur dadurch, die letzte Minute, in der letzten Minute macht Pulisic das noch 3-3, ja? Sonst wären die hier mit einer Niederlage vom Platz gegangen. Der Schiri hatte die Pfeife schon im Mund, also der hätte keine Sekunde später da an den Ball kommen dürfen, das war schon, ich meine, in dem Sinne war das Wochenende jetzt, bevor wir auf das Eintracht-Spiel gegen den HSV kommen, war das Wochenende, fand ich sowieso so ein bisschen überraschend, dass auch der FC da patzt und Leipzig sich so früh in der Saison jetzt schon so ein bisschen zum Bayernjäger da auch etabliert. Also die hätte ich jetzt, klar sind sie jetzt nicht so der klassische Aufsteiger, aber trotzdem so früh hätte ich es jetzt nicht erwartet, dass die da oben an der Position jetzt stehen. Nee, auf der 2 jetzt hätte ich jetzt auch nicht gesagt. Also ich weiß schon, dass die Leipziger eine sehr starke und gute Innenverteidigung ist gut, aber der Sturm ist herausragend für meine Begriffe, auch wenn er noch nicht so Bundesliga erfahren ist. Aber da ist richtig viel Potenzial. Ich muss aber sagen, dass ich so die Außenverteidiger und auch gerade den Torhüter nicht so herausragend finde. Und das ist eigentlich für mich dann insgesamt zu wenig, um zu sagen, okay, die sind auf Platz 2 dauerhaft. Momentan machen sie es aber herausragend gut. Und man merkt schon, dass Leipzig unglaublich unter Hasenhüttler auch unglaublich konstant ist. Man darf nicht vernachlässigen, dass auch wenn immer wieder Rangnick gehypt wird, dass der wirklich mehrere Jahre gebraucht hat, um mit denen auch aufzusteigen und dass da auch einige sportliche, ja, wie sagen trotz der finanziellen Ressourcen, die hatten, das nicht immer erst reingelaufen ist, aber unter Hasenhüttl läuft das momentan sehr, sehr gut und die sind der herausragende Herausforderer, muss man sagen, aber darf auch nicht vernachlässigen, der BVB ist momentan halt noch im Wandelprozess, ja, da haben sehr, sehr viele neue Spieler, da kommt noch ein bisschen was zusammen, dann passieren auch wieder Spiele wie gegen Ingolstadt, wo du aber immerhin dann in der letzten Minute halt doch noch das Unentschieden holst, wo du dann siehst, die Moral der Mannschaft stimmt halt schon. Uiuiui. Oh, und da ist die erste Chance der Frankfurter Eintracht. Wenn ich das richtig sehe, Gacinovic, der mir eigentlich auch schon beim letzten Mal ganz gut gefallen hat, gegen den HSV. Und hier mit einem schönen Schuss, mit seinem rechten Fuß, das Ding hätte auch fast drin sein können. Ja, so aus der Drehung raus, also das war jetzt die zweite Ecke hintereinander, jetzt beides mal mit unterschiedlichen Varianten. Und da war die Abwehr von Ingolstadt schon so ein bisschen überrascht von der ganzen Aktion. Ja, also vielleicht haben wir dann doch auch mit Standard so ein bisschen unsere Chancen. Nochmal ganz kurz, aber Gacinovic ist sowieso auch da wieder ein merkwürdiger Fall. Ne? Letzten Wochen eigentlich keine Rolle mehr gespielt, dann gegen HSV, dann plötzlich wieder auf der Startelf gewesen und dann auch richtig gut gespielt. Also da siehst du, das funktioniert halt in diesem Konstrukt von Kovac einfach richtig gut, dass jeder Spieler so eine gewisse Gleichwertigkeit fühlt. Vielleicht aber auch dann zumindest nicht öffentlich seine Unzufriedenheit äußert, wenn dann vielleicht im kleinen Rahmen, ohne dass das jetzt gerade aufbricht. Und so passiert es dann auch, dass jeder Spieler, egal ob er frisch reinkommt oder halt schon länger dabei ist, seine Leistung abrufen kann. Ne? Ich finde aber generell, dass da vielleicht auch einfach die Art und Weise, wie Kovac die Mannschaft einstellt und mit den Leuten umgeht, dann wahrscheinlich auch einfach relativ früh, also zumindest nach meiner Wahrnehmung, relativ früh einfach auch mitbekommt, wenn es bei einem jetzt nicht läuft und die Leute dann halt rechtzeitig auch rausnimmt, aber ihnen auch perspektivisch die Chance gibt und sagt von wegen, komm, jetzt stell dich mal 2 Wochen irgendwie im Training und so gut an und dann darfst du da auch wieder ran. Also du hast halt nicht so diesen Fall wie bei Fee, was wir auch schon ein paar Mal kritisiert haben, dass du quasi eine einzige Chance hast und wenn du diese nicht wahrnimmst, dass du dann halt einfach bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag da einfach raus bist aus der Nummer. Also in der Art und Weise, finde ich, macht er das schon ganz gut und hält damit halt auch einfach diesen Mannschaftsgeist da hoch. Ja, Basti hat das vorhin angesprochen, Alex Meyer gegen Hamburg auf der Bank, der wird da nicht glücklich drüber gewesen sein, aber es macht jetzt auf mich nicht den Eindruck, als wenn er deswegen da irgendwie rumstenkern würde oder irgendwas. Ja? Nee, ich denke auch, würde ich sagen, for the sake of the team, also im Endeffekt, solange es dem Team nutzt und nicht schadet, dann muss man das halt auch mal verkraften. Und ich glaube, auch Meyer wird mit einem Spiel, jetzt zwangsläufig 2 Spielen, Pause jetzt auch nicht eskalieren. Ja. Du wolltest eben noch auf ein Thema zu sprechen kommen. Ich wollte jetzt langsam mal auf dieses Hamburg-Spiel noch ein bisschen zurückkommen. Ja. Wir haben uns ja auch so die ersten gefühlt 20 Minuten so ein bisschen Zeit gegeben, zwar schon Druck gemacht, aber jetzt nicht irgendwie so massiv. Du hast zwar schon in dem Spiel gegen Hamburg gemerkt, dass wir ganz klar die spielbestimmende Mannschaft waren und dass wir da mit breiter Brust in das Ding reingegangen sind, aber haben uns auch so die ersten, also ich hatte so das Gefühl, die ersten 20 Minuten mal so ein bisschen Ruhe gegeben und gesagt von wegen, komm, wir gucken uns mal an, wie das so alles läuft, bevor wir jetzt so richtig anfangen, hier mal die Keulen auszupacken, da drauf zu hauen. Und dann irgendwann so ab der 20., 25. haben wir so ein bisschen das Ding angezogen, was ja dann letztendlich auch in dem Tor in der 35. Minute, war es glaube ich, 34., 35., geendet ist. Selbst wenn Holtby das Ding nicht selbst reingemacht hätte, wäre Ragota da in der Mitte rangekommen und hätte das Ding da reingeschoben. Genau. Jetzt kommt Ingolstadt da gerade eben hart ja, in aber den, auch wieder Vallejo in den 16er. Sehr, sehr gut gemacht. Ja, genau. Also ganz klar. Es ist eine stabile Angelegenheit hier von Vallejo, der sich da auch nicht beirren lässt. Ansonsten ein Spiel, was sich sehr im Mittelfeld momentan abspielt. Wir berichten auf jeden Fall, wenn es hier wirkliche Highlights gibt. Insofern, weiter nochmal kurz zu dem Hamburg-Thema. Basti, du warst ja vor Ort. Du kannst uns ja mit Sicherheit ausführlich berichten, wie das dort so war. Ja, kann ich. Aber ich glaube, ihr werdet vom Spiel, könnt ihr mehr sagen, weil wenn man im Stadion ist, ist man ja immer so ein bisschen auf Anfeuern und Bierstand und Toilette und so. Und wie es der Zufall so will, waren wir beim ersten Tor auch auf Toilette. Und ich war auf Toilette und meine Freundin war auf der anderen Toilette. Nee, wir waren nicht auf der gleichen. Form irgendwie näher begründet. Schuss von Seferovic hat sich da schön irgendwie durchgetänzelt und kommt zum Abschluss. Ja, aber dann trotzdem leicht weggefaustet dann von Hansen. Interessant, ja, allein, wie er sich da durchsetzt. Also das war schon schön gemacht. Hansen sieht übrigens, was mich ein wenig irritiert, Hansen, der Torhüter von Ingolstadt, sieht meines Erachtens übrigens Radetzky sehr ähnlich. Das irritiert mich. Ja, bis auf den Schnauzbart. Ja, genau, bis auf den Schnauzbart, aber der hat blonde Schnauzbart, insofern ist es sowieso schwierig zu erkennen. Auf jeden Fall. Ja, gut, aber okay. Also Basti hat das erste Tor nicht gesehen, weil gerade eben Bier wegbringen. Genau. Ja, aber dann, aber wie ihr es schon gesagt habt, die Eintracht war echt gut. Die Eintracht war konzentriert, du hast das Gefühl gehabt, die haben einen Plan, die haben vor allen Dingen. Auch wenn das Gefühl hast, der HSV kommt besser ins Spiel, haben die nicht mehr diese Angst. Und das war für mich das Allerwichtigste. Du hast ja oft das Gefühl, dass die Eintracht auswärts dann hektisch wird und Angst kriegt. Und was Kovac dieser Mannschaft auf jeden Fall eingeimpft hat, was man echt jetzt bei längerer Zeit beobachten kann, ist irgendwie so eine gewisse Ruhe und so eine gewisse Mentalität. Und alles, was wir von ihm uns erhofft haben, ist echt eingetreten. Weil du fährst dahin, Hamburg probiert natürlich vor heimischem Publikum mit ihren begrenzten Mitteln, probieren ja trotzdem irgendwie Druck zu machen. Haben dann irgendwie so ein, zwei Halbchancen, wo dann das Publikum auch mitkommt. Aber dann die Eintracht gerät dann nicht mehr in so ein komisches, wackeliges Fahrwasser, sondern die Eintracht ist dann trotzdem da. Und wenn die dann merken, dass hier was drin ist, probieren die es auch zu nutzen. Du hattest früher in der Vergangenheit, hatte ich immer so oft das Gefühl, dass du der Mannschaft zurufen willst, ey Leute, die sind scheiße, spielt jetzt mal und konzentriert euch, dann ist es hier eine lockere Nummer. Und jetzt hat man das Gefühl, dass die Eintracht diesen imaginären Ruf gehört hat. Du hast das Gefühl, die haben sich innerlich gesagt, ey Leute, guckt euch mal diesen Trümmerhaufen an. Wenn wir hier nicht gewinnen, dann stimmt was nicht. Und genau das passiert und das hat mich so erleichtert, weil die Eintracht der erste Kandidat ist. Wie, ich weiß nicht, wir haben uns vor dem Spiel alle nicht gesehen, aber ich glaube, jeder, der mit Eintracht zu tun hat und mit irgendeinem Freund drüber gesprochen hat, hat bestimmt gesagt, die Eintracht ist der erste Kandidat, die gegen den HSV verliert. Die erste Mannschaft, die dem HSV Punkte bringt und bla bla blub. Ich habe das auch wieder immer kurz gedacht. Aber die Eintracht hat eingefallen und gesagt, nee Leute, wir verlieren nicht mehr gegen so unfassbar schlechte Mannschaften, so wie früher. Die hat es durchgezogen. Und mein letzter Satz muss trotzdem leider dem HSV gelten. Also der HSV hat tatsächlich ganz, ganz, ganz, ganz, ganz dramatische Probleme. Ja. Das war mit die grottigste Mannschaft, die ich in den letzten Monaten live gesehen habe. Ja. Also eben eine gute Chance von Lescano, ist aber leider mit dem Kopf nicht dran gekommen. Basti, leider, auf jeden Fall über den Hass. Das ist ja schade. Ja, nee, leider. Ja, war aber auch gleichzeitig auch offensivfaul, also er schützt sich da ganz eindeutig auf Regesel ab, also von daher. Aber ihr merkt schon, ja, manchmal im Sinne einer neutralen Berichterstattung passiert mir das, ja, wenn ich als neutraler Fußballfan einfach Tore sehen will, aber natürlich nicht, leider, aber über den HSV werden wir auf jeden Fall nochmal zu sprechen kommen. Ja. Bleiben wir doch nochmal ganz kurz bei der Eintracht. Und du sagst, die Eintracht hat richtig gut gespielt. Natürlich hat die Eintracht gut gespielt mit einem 3-0 auswärts. Das hört sich dann schon mal ziemlich gut an. Nee, richtig. Eine Frage. Wollte ich gar nicht sagen. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass die Eintracht konzentriert war und so. Aber dass diese Leistung von Eintracht halt gereicht hat für den HSV. Ja. Und eine Frage habe ich dann trotzdem an euch. Ich meine, wir haben 3-0 gewonnen, das ist alles gut. Es gab ja auch dann noch den Platzverweis und so weiter und so fort. Trotzdem hat die Eintracht vielleicht, also es klingt absurd, aber trotzdem einen Tick zu wenig daraus gemacht. Denn es gab auch nach dem 3-0 noch etliche Chancen, die dann irgendwie für mich fast leichtfertig vertändelt wurden. Da war so ein Ding von Gacinovic auch zum Beispiel, der ja ein gutes Spiel gemacht hat, aber da hätte er auch das 4-0 machen können, ja. Und also da sind so die Dinge, Aktion, wo er sich da durch die Abwehr so durchtänzelt. Ja, was herausragend war und dann sowas, ja. Ja, ja gut, er kriegt halt in letzter Sekunde, wo er gerade zum Schuss ansetzen will, den Ball dann da von der Fußspitze runter gezogen, ja, vom Abwehrspieler, der da in letzter Sekunde irgendwie seine Fußspitze reinhält. Ja, also ich glaube, wenn er da wirklich komplett frei zum Schuss gekommen wäre, dann hätte Adler aus der Entfernung wirklich absolut keine Chance gehabt. Ja, ansonsten Seferovic hätte ein paar Dinger noch machen müssen. Meier hatte auch noch irgendwie das ein oder andere Ding. Also klar, der HSV lag irgendwann so ab der 50., 55. Minute wirklich komplett tot auf dem Rasen. Da hat auch keiner mehr irgendwie versucht, Wiederbelebung zu betreiben. Also ja, da hättest du eigentlich alle Blumen wegnehmen müssen und nicht nur irgendwie die ersten drei, das ist schon richtig. Mhm. Ich meine, das auf ist der anderen Seite, auf hohem Niveau, ist auch klar. Ja. Aber auf der anderen Seite, wir hatten vorhin die Situation angesprochen, wir haben halt auch einfach eine verdammt kurze Woche. Ja, wir spielen jetzt gegen Ingolstadt, wir spielen am Freitag schon wieder gegen Gladbach. Wir haben nicht diesen extrem breiten Kader, wir haben nicht irgendwie 30 Spieler, aus denen wir da schöpfen können. Dann ist es vielleicht auch okay, wenn du sagst von wegen, okay, 3-0 gegen den HSV mit 10 Mann, die spielerisch irgendwie jetzt gerade nichts auf die Kette kriegen. Hier besteht keinerlei Gefahr. Wenn was offen da liegt, dann nehmen wir es mit, aber wir geben jetzt hier nicht irgendwie noch Gas für 200. Ja. Also von daher, gut, insofern kann man es verstehen. Und ich meine, aber was man wirklich sehr positiv erwähnen muss, Spieler, die auch wieder neu reinkamen, auch in Rokota hat für mich ein richtig ordentliches Spiel gemacht. Ja, also ja. Ich hatte das im Original nur im Replay gesehen, also beziehungsweise eine Zusammenfassung, und dann habe ich es mir noch mal ein bisschen genauer angeguckt. Ich fand schon, dass er dazu beigetragen hat, dass die Eintracht halt auch wirklich offensiv ordentlich gespielt hat. Ja. Sahst du das anders? Hast du also das anders so, ich fand die komplette Offensivmannschaft, ja. Ragota, Seferovic, Gacinovic, Fabian haben da allesamt ein mehr als ordentliches Spiel geleistet. Gerade Fabian, der immer wieder aus dem Mittelfeld viel versucht, in die Räume reingeht, versucht Lücken aufzureißen, den Ball verteilt, aber auch mal versucht aus der Ferne da irgendwie drauf zu gehen. Also der gefällt mir richtig gut. Gacinovic hat viele gute Anlagen, ist manchmal wirklich so ein bisschen zu verspielt. Ja, man kann es probieren, aber immer mit derselben Masche irgendwie versuchen, irgendwie den dritten, vierten, fünften Gegenspieler auszutricksen, funktioniert halt auch nur in einen von fünf Fällen wahrscheinlich. Ja. Ja. Aber ansonsten gute Anlagen da. Ragota extrem spielstark, extrem sicher, super Ballannahmen immer wieder, halt auch schnell. Oder sagen wir mal schneller als ein Meier. Ja. Wen haben wir noch? Ja, Seferovic hat sich halt wirklich voll reingehängt. Also da merkst du halt auch, dass der einfach Bock hatte. Von daher hat es mich extrem gefreut, dass er dann halt auch wirklich mit dem Tor belohnt worden ist, was er ja auch so mehr oder weniger aus vollem Lauf und schon aus so einem sehr weit draußen Winkel gemacht hat. Also da gibt es sicherlich auch den einen oder anderen, der da jetzt irgendwie das Ding noch meilenweit dran vorbeigeschossen hätte. Also ja. Von daher, das war ein das sehr, sehr schönes sehr Tor gut von Seferovic. Das muss man sagen, dafür, dass er so lange auch nicht mehr getroffen hat. Wie gesagt, sein letztes Tor war ja im Endeffekt das bei der Relegation. Ja? Genau. Was ich sage, ist schon eine ganze Zeit lang her, ja. In der Abwehr ist mir Vallejo extrem positiv hängen geblieben, der ja diese eine Chance, die der HSV dann doch irgendwie hatte, wo ich weiß nicht mehr genau, wer es war. Doch relativ frei dann da nachher auf Radetzky zugelaufen ist, wo er dann im Vollsprint hinterher ist und ihm quasi so an der Grenze zum 16-Meter-Raum, als der versucht irgendwie gerade nochmal einen Haken zu schlagen, ihm das Ding dann einfach so ganz trocken von der Fußspitze wegnimmt. Also das fand ich extrem gut, ja, wie der da hinterher ist. Also da merkst du halt schon, der hat Veranlagung und das wäre extrem geil, wenn wir so einen Spieler wirklich mal dauerhaft bei der Eintracht verpflichten können, aber dann siehst du halt auch wieder, wie unwahrscheinlich das ist, dass wir so einen Spieler jemals langfristig unter Vertrag bekommen können. Aber trotzdem, allein die Tatsache, dass Vallejo in diesen jungen Jahren schon diese Qualität in der Bundesliga auf den Platz bekommt, ist doch herausragend. Also meine Güte, was ist das für ein Fußballspieler? Okay, man muss jetzt auch die Kirche wieder im Dorf lassen, das sind jetzt noch die ersten Spiele, ja, also ich meine, es sind noch keine 34 Spieltage rum, noch überhaupt noch nicht mal 17, aber was er momentan auf den Platz bringt, ist schon alle Ehren wert und das ist schon eine gewisse Qualität in diesen jungen Jahren, die man nicht so häufig sieht. Erst recht nicht bei der Eintracht. Das ist richtig. Ja, also da es ist momentan auch einfach eine große Stärkung. Stell dir mal vor, jetzt nur mal als Beispiel, der Anderson wäre fit, da wäre er ja auch kein schlechter Spieler. Aber du siehst, du würdest allein hier einen deutlichen Unterschied feststellen zwischen einem Anderson oder und einem und übrigens auch Zambrano. Ich meine, Zambrano ist weg, ja, das darf man nicht vernachlässigen. Was haben wir eigentlich gedacht? Scheiße, irgendwie Zambrano, naja, und dann für das wenige Geld ist auch irgendwie blöd. So, aber wer spricht heute jetzt noch aktuell über Zambrano? Natürlich, weil dies in der Mannschaft generell stimmt. Und halt auch die Punkteausbeute da ist. Aber momentan vermisst den jungen Kerl, nicht mehr ganz jungen Kerl aus Peru, fast keiner. Ja, das stimmt. Naja, Basti, bist du noch da überhaupt? Der ist ja. Nüsschen holen gegangen wahrscheinlich. Ich war auf Toilette, ich wollte, dass die anderen ein Tor schießen. Ah, okay, okay. Die spannende Frage ist ja, warst du allein auf Toilette? Nee, ich war gar nicht auf Toilette, ich habe euch gelauscht, euren Ausführungen. Aha, aha. Eine Aktion vom HSV-Spiel ist mir noch hängen geblieben. Tarasay hat ein Tor gemacht, extrem gut, hat aber auch vorher, ich glaube 5 oder 10 Minuten vorher, diese extrem selten dämliche Schwalbe da gemacht. Also ganz ehrlich, ja, man kann sowas mal probieren, aber wenn zwischen mir als Angreifer und dem Abwehrspieler noch ein Meter Platz ist, dann fange ich nicht an, da irgendwie einen doppelten Rittberger hinzulegen. Ich sehe es anders. Ich habe so auch, die meisten Leute sehen es ja so wie du. Ich würde sagen, das muss man nehmen so. Ich würde das immer probieren auch. Weil im Endeffekt muss er halt eigentlich davon ausgehen, dass er ihn trifft. Das ist ein typischer Elfmeter, gibt es ja gar nicht eigentlich. Das ist dieser Elfmeter, der schon 100 Millionen Mal gepfiffen wird. Ein Spieler läuft auf Torwart, legt sich den Ball weg, der Torwart trifft ihn trotzdem, der Ball rollt weiter, Elfmeter. Und so abwegig, dass das hier auch passiert, war, fand ich es nicht. Ich weiß, die Leute haben geschimpft, weil es halt blöd aussah. Aber wenn der Torwart ein bisschen mehr Speed hat, dann erwischt er ihn auch, dann gibt es 11 Meter, dann freuen wir uns alle. Also ich blame ihn da, finde ich, auch wenn das vielleicht keine so beliebte Meinung ist. Aber ich denke, das muss man so nehmen, weil wenn dir der Torwart das scheinbar anbietet, was ja dann am Ende doch nicht passiert ist, aber wenn er musste davon ausgehen, glaube ich, dass er ihn doch trifft und dann gibt es 11 Meter und keine Rede drüber. Marvin? Ich habe da ehrlich gesagt gar keine Meinung zu. Also ich muss sagen, ich habe das nicht ausreichend beleuchtet. Also ich habe die Szene mal kurz gesehen und habe irgendwie gedacht, Alter, das sieht ja schon blöd aus. Aber ich habe jetzt auch nicht die 10. Wiederholung gesehen und auch, also weiß nicht, ich glaube, da muss René vielleicht nochmal was dazu sagen, wenn er das Spiel noch genauer analysiert hat. Ich muss sagen, ich habe mich davor nämlich auf die Tore konzentriert und das, was wirklich passiert ist. Aber ja, René, erleuchte uns. Ja, also ich glaube, das kann man halt wirklich so oder so sehen. Ich fand es in dem Moment halt einfach für die Art und Weise, wie wir gespielt haben, fand ich es halt unnötig, weil ich nicht das Gefühl hatte, dass wir uns da jetzt in irgendeiner Form Sorgen machen müssen, sondern einfach sehr kontrolliert und auch konzentriert da unterwegs waren und unsere Chancen uns erarbeitet haben oder weiterhin hätten. Von daher habe ich es halt einfach an der Stelle unnötig gefunden. Ich meine, klar, nehm ich sowas gerne mit, wenn es funktioniert, aber ich fand es halt einfach von der Gesamtsituation her nicht so, dass wir das jetzt an der Stelle gebraucht hätten und ich fand halt auch einfach, dass es ein bisschen arg plump ausgesehen hat, aber das ist vielleicht auch eher meine persönliche Meinung, die jetzt nicht jeder teilen muss, ja. Naja, es ist auf jeden Fall, sowas sollte man auch wirklich nicht so oft machen, das ist ja ganz klar, denn das wirft natürlich ein negatives Licht auf die Eintracht, hat auch dementsprechend Kritik bekommen, ging ja auch sogar so weit, dass der Hübner sich berufen gefühlt hat, dementsprechend etwas zu verlautbaren, also dann merkst du schon, dass es weitere Wellen geschlagen hat. Andererseits gibt es genügend Schwachsinnsthemen, die auch die ganze Zeit durchgekaut werden. Ich denke, das Thema ist ja jetzt auch wieder beendet und solange das nicht nochmal macht und weiß, okay, in der Bundesliga kann er so einen Scheiß nicht auf Dauer durchziehen, dann ist er auch gut jetzt. Man muss auch ihm einen gewissen Lernprozess irgendwie ja, eröffnen und auch ermöglichen. Und wenn er das halt dementsprechend nicht mehr macht, dann ist auch gut. Ja, also es war auch, weißt du, man darf auch solche Sachen, auch wenn sie unglücklich sind, darf man auch nicht verwechseln mit einer groben Unsportlichkeit, die irgendwie, was weiß ich, ein brutaler Tritt, wo du an einem Schienbein brichst oder so. Also wie gesagt, muss man ein bisschen Kirche im Dorf lassen, aber im Bundesliga-Geschäft wird sowieso alles dramatisiert, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Das merkt man ja immer wieder auch bei so Pseudodiskussionen, wenn es um Selfies geht und so weiter und so fort, die an Lächerlichkeit kaum zu überbieten sind. Also auch hier, ne, deswegen. Ja gut, aber die Diskussion über die Selfie-Geschichte, da finde ich ja noch viel lächerlicher als alles andere. Ich meine auch, ja, ich finde auch nicht, dass man jetzt irgendwie Tarasay dafür jetzt öffentlich in der Presse irgendwie dafür blamen muss. Reden über Tarasays Tor, das war überragend. Das definitiv. Genau. Da hast du gesehen, dass der Kerl eine Qualität hat, die wir auch nicht überall haben. Dass er einfach mal jemanden so ins Kino schickt und dann das Ding humorlos da reinbrettert, ist jetzt auch nicht so, dass wir schon sagen können, wie in den letzten Jahren viele Spieler dieser Qualität hier hatten. Also Iniesta hätte sich dabei wahrscheinlich die Beine und die Beine von seinem Bruder noch mitgebrochen. Also du hast auf einmal diesen Move da drin gehabt, wo du denkst, Pam! Und dann führst du dort 2-0. Der Marc noch ein bisschen viel Schatten auch in seinem Spiel haben. Aber die Szene hat mir so gezeigt, okay, Digga, das ist gut, weil das sind Einzelszenen ebenso ähnlich, wie du es von Vallejo beschrieben hast. Das sind dann teilweise Moves oder irgendwelche Aktionen von Spielern, deren Qualität wir nicht hier eigentlich haben. Daran merkst du halt, dass sie ausgeliehen sind. Also das sind Spieler. Und dass sie halt alle noch, dass sie alle noch durch die Bank weg einfach auch sehr jung sind. Also das ist dann halt auch immer nochmal so eine Geschichte. Gut, ja gut, es gibt bestimmt noch alte Spieler, die den Move kennen, aber ich meine, es ist halt trotzdem so ein. Ich erwische mich immer dabei, dass es so ein lachendes und ein weinendes Auge irgendwie. Also du siehst hier so einen Spieler wie Vallejo und weißt aber, okay, der wird uns nicht gehören einfach. Und im Endeffekt muss man sich da irgendwie von frei machen, denken, okay, wir genießen jetzt den Moment und vielleicht kann uns die Saison helfen, dass wir eine stabile Saison spielen. Der nächste Umbruch im Sommer steht uns bevor, da können wir auch noch früh genug drüber sprechen, wenn es Richtung Winter geht, aber momentan freue ich mich noch und ich fand es geil, es hat richtig Bock gemacht, also nach Hamburg zu fahren mit dieser latenten Angst, die man als Eintracht-Fan immer hat und einfach zu denken, ey geil, wir haben die einfach 3-0 weggemacht, fertig aus und wir fahren jetzt nach Hause und alles ist gut und das ist bei allen Sachen, die wir immer hier aufdröseln und so, aber wenn man mal ganz kurz durchatmet und einfach ein bisschen das Größere sieht, Leute, das ist gut. Was wir, ey, die Eintracht war vor der Saison schon echt von vielen Gazetten totgeschrieben und viele Leute haben gedacht, oje, oje, und wir selber haben teilweise auch so ein bisschen Angst gehabt, obwohl der Marvin und ich dann probiert haben, es so ein bisschen umzukehren. Was sich jetzt bestätigt, die Eintracht ist gut. Die Eintracht hat es jetzt bewiesen, dass die solche Spiele gewinnen kann. Die hat in Ingolstadt gewonnen, die hat in Hamburg gewonnen. Die spielt zu Hause super. Also wir können uns, glaube ich, echt nicht beschweren. Was gerade passiert, ist gut. Und wenn man betrachtet, woher wir kommen, ist es noch besser. Ja, das stimmt. Und das sollte man, glaube ich, einfach genießen. Und ich muss mir aber auch selber dann mal teilweise irgendwie mich selber ein bisschen erden, weil ich ärgere mich manchmal immer noch, wenn du siehst, was die manchmal drauf haben, dass die in Darmstadt und in Freiburg verlieren, ehrlich gesagt. Also das ärgert mich immer noch. Ja, ist auch so. Ärgert mich auch. Also. Ja, weil so weit wären wir dann nämlich von Hertha und Köln gar nicht entfernt, wie das teilweise zwischendrin den Eindruck gemacht hat. Und die Bundesliga ist sehr eng. Das habt ihr vorhin auch beschrieben, dass Leipzig plötzlich Zweiter ist, obwohl die mir auch noch nicht so krass gut gefallen, außer dass sie gut kämpfen. Bleibt spannend. Und wir haben jetzt Gott sei Dank, wir haben vor dem Bayern-Spiel noch drüber gesprochen, oje, oje, oje. Hoffentlich ist diese Niederlage in Freiburg, hoffentlich ist sie nicht zur schlechtesten Zeit gekommen, weil wir danach drei schwere Spiele haben. Jetzt haben wir aus diesen drei schweren Spielen haben wir schon 4 Punkte. Das heißt, du kannst jetzt auch einigermaßen befreit nach Gladbach fahren und da turnt sich dann auch wieder diese Attitude, die du zu dem Spiel haben kannst, die ändert sich jetzt. Weil du jetzt nicht mit nach Freiburg fährst und denkst, oh Gott, jetzt haben wir gegen Bayern verloren, wir haben beim HSV jetzt unglücklich verloren. Langsam müssen wir wieder punkten, weil wir drei Spiele hintereinander verloren haben. Nee, du fährst jetzt nach Gladbach und sagst, ja, schauen wir mal. Also du kannst da hinfahren und sagen, Leute, Gladbach steht, glaube ich, mehr unter Druck als wir. Und gegen Mannschaften, die uns ein bisschen Platz lassen. Und André Schubert lässt viel Platz, habe ich das Gefühl. Haben wir gut ausgesehen und wir können jetzt nach Gladbach fahren und einfach mal schauen, was passiert. Und das freut mich sehr, weil es mich entspannt, sorgt vielleicht dann dafür, dass wir hier nicht ganz so sehr ausrasten in unserer Sendung. Das ärgert vielleicht ein paar Zuhörer, aber mir, ich finde es super, weil ich nicht mehr diese Anspannung von Spiel zu Spiel habe, sondern du denkst, ja, gucken wir mal, was in Gladbach passiert, und selbst wenn wir da verlieren, ist immer noch alles gut. Ich bin sehr zufrieden, was gerade passiert, und muss man sich immer wieder klar machen, weil man darf nicht vergessen, wo die Eintracht herkommt, ehrlich gesagt. Also es ist halt momentan so ein bisschen dann ein positiver Druck, ne? Also ich meine, wenn du dann halt gegen Gladbach antrittst und davor gut ausgesehen hast, dementsprechend gepunktet hast, ist es im Endeffekt so, dass du sagen kannst, ja, wir haben natürlich den Druck in der Bundesliga immer, aber es ist nicht negativer Druck, es belastet uns nicht großartig, das heißt, man rechnet nicht damit, dass wir jetzt hier einen Punkt holen, und alles, was über einen Punkt passiert, ist Zugewinn, und das ist eigentlich auch was Schönes, auch was der Mannschaft aktuell, glaube ich, ganz gut liegen dürfte. Ja, ungeachtet dessen empfinde ich natürlich auch diesen unnötigen Punktverluste gegen Freiburg und noch mehr gegen Darmstadt als absolut ärgerlich, ganz klar. Aber gut, wir haben jetzt diese 14 Punkte, das sind 26 Punkte, müssen wir noch holen, um den Nichtabstieg perfekt zu machen. Ja, ich weiß, es klingt ein bisschen merkwürdig, dass ich in dieser Rechnung verharre, aber genau das ist mein Gedankengang, denn diese 40 Punkte sind das für mich das erklärte, sinnvolle Ziel, von dem davor gar nicht so viele Leute ausgegangen sind, die uns schon als Tabellen 18er gesehen haben. Und das muss weiterhin das Ziel bleiben, aber ganz klar auch, wir brauchen auch jetzt nicht groß über die nächste Saison, über den nächsten Kader sprechen. Das wird einfach weiterhin ein Wandel bleiben, aber wenn wir weiterhin so erfolgreich sind und Leihspieler holen von dieser Qualität, vielleicht manchmal auch eine Nummer drunter, aber dann läuft es halt die nächsten Saisons vielleicht optimalerweise genauso. Dann ist es halt so. Dann sind wir halt so eine Art Ausbildungsverein, aber dann ist es mir lieber, anstatt dass wir so grobkörnige Menschen wie, Alexander Kutschera dann unsere Innenverteidigung rumwuseln haben, ja? Oder Torelefant wiederkommt, ja? Also, dann sehen wir wenigstens einen Fußball, wo wir sagen können, meine Güte, stark. Wie so ein Vallejo zum Beispiel, ne? Dass wir solche Spieler aus der Innenverteidigung, die siehst du normalerweise nicht in Frankfurt. Dann hast du eher so grobkörnige Innenverteidiger der Kategorie Zambrano maximal. Und auch Bindewald hat jetzt technisch, obwohl er Zico hieß, nicht die, die Kokosnuss ja, ein Baum bisschen geholt. Unfair, der Vergleich zwischen Zambrano und Bindewald. Zambrano ist schon der beste Innenverteidiger, den wir in den letzten Jahren hatten, ehrlich gesagt. Also, aber gut, Abraham ist auch okay. Aber. Und selbst er hat technisch klarere Defizite als Vallejo, weißt du? Ja gut, aber Vallejo ist für mich ein Spieler, der gehört eigentlich so zum FC Valencia oder sowas. Also den wirst du wahrscheinlich, ob es ganz für Real reicht, bleibt abzuwarten, aber ich sehe den schon so bei so einem Team wie Valencia oder Atletico. Ja, Atletico weiß ich nicht, aber das ist auf jeden Fall ein Spieler, wo wir denken, oh, guck mal hier, der hat was aus sich gemacht, und war cool, dass er mal hier war. Genau, in 2-3 Jahren sagen wir, oder in 3 Jahren sagen wir, ach guck mal, der hat mal bei der Eintracht gespielt und jetzt hat er gerade einen Europacup geholt, so theoretisch. Weißt du, das sind Dinge, die durchaus möglich sind. Aber halt gegen uns im Finale. Du, dann würde ich auch noch mit einem weinenden, lachenden Auge da würde ich mir noch ein drittes Auge bohren, um noch ein drittes lachendes Auge zu haben, wenn wir im Europacup finden. Also kann Vallejo von mir das 10 Tore schießen. Aber wir können ja ruhig mal über unseren Gegner sprechen. Basti, du hast es ja eben schon angesprochen. Also der HSV ist eigentlich der kaputteste Verein momentan der Bundesliga. Ich glaube, so kann man das schon sagen. Ne? Ja. Wahrscheinlich sogar in den ersten und zweiten Liga zusammen. Also nee, also wenn ich HSV-Fan wäre, gut, die wissen es ja wahrscheinlich schon ein bisschen, aber das ist eine üble Nummer. Weil du das Gefühl hast, da ist alles, was im Verein dort passiert, was man ja als Außenstehender schon alles mitkriegt. Wie muss das denn sein, wenn du da in der Stadt bist? Also was ich schon mitkriege, was da abgeht. Die haben, was weiß ich, ich glaube, die haben in den letzten 2 Jahren 70 Spieler hin und her transferiert. 5 Trainer. Da sind Aufsichtsräte mit roten Hosen. Da sind irgendwelche Investoren, die, wo du denkst, die werden nur noch künstlich am Leben gehalten, die überhaupt nichts mehr mitkriegen, die sich dann auch noch ins Tagesgeschäft einmischen. Und genau dieser ganze Mischmasch, der außenrum ist, der spiegelt sich auch noch 1:1 auf dem Platz wieder. Da sind Szenen in dem Spiel gewesen. 3-4 Mal sind irgendwelche Pässe einfach in Seiten ausgegangen. Wo du denkst, das ist die totale Aufgabe. Und du fragst dich, warum? Also du fragst dich, du guckst die Spieler an, die da stehen und denkst, hä? Also so dramatisch kann es ja nicht sein. Also da kriegt es ja echt Darmstadt besser hin. Und das ist, würde mir als HSV-Fan Sorgen machen und mir macht das eigentlich auch als Bundesliga-Fan Sorgen. Weil ich will eigentlich, es wäre zwar ganz lustig, aber ich will eigentlich nicht, dass die absteigen, ehrlich gesagt. Weil ich fahre trotzdem lieber nach Hamburg, als mir jetzt hier dienstags ein Spiel gegen Ingolstadt anzuschauen. Auch wenn der Vergleich hinkt, weil es Pokal ist. Aber ich bin trotzdem, ich bin sehr schockiert gewesen. Also ich bin sehr schockiert gewesen, was auch für eine Resignation du den Leuten ums Stadion, was du denen anmerkst. Die haben eher so eine, die haben das, glaube ich, schon abgeschlossen. Also da gibt es ja jetzt schon Artikel in irgendwelchen Hamburger Zeitungen, wie werde ich den HSV los, wie kann ich den HSV verlassen und so. Also die Resignation und der Galgenhumor ist dort schon sehr, sehr groß. Der ist, glaube ich, sogar noch größer als das, was wir letzte Saison hatten, ehrlich gesagt. Also das glaube ich auch. Das fängt ja auch bei denen viel, viel früher an. Ja. Ja, das stimmt. Also ehrlich gesagt ziehe ich hier Vergleiche zur Saison 96 der Frankfurter Eintracht. Also der allererste Abstieg. Ne? Mhm. Mir kommt es sehr, auch wenn das jetzt lustigerweise 20 Jahre zurückliegt, aber mir kommt es irgendwie genauso vor, dass die, dass der HSV auch von der Führungselite, also von der Führungsstruktur komplett kaputt ist, wo jetzt auch wieder Beiersdorfer angezählt wird, der soll ausgewechselt werden, als ob das irgendwas Positives bewirkt, wenn du jetzt in so einer Situation irgendwie noch den Kopf austauscht und so weiter und so fort, gegen einen anderen holst, der noch keine Bundesliga-Erfahrung hat. Also das ist alles immens dramatisch, das, wo du nicht nur den Trainer ausgetauscht hast, wo du mit der Mannschaft nicht so zurande kommst, wie du es dir eigentlich erhofft hast, trotz dass der Kader nominell von den Namen her eigentlich durch die Bank akzeptabel ist. Ja, das fängt im Torhüter an mit den Innenverteidigern, gut, links außen, Linksverteidiger, muss ich sagen, bin ich mir nicht so sicher, was die da irgendwie geritten hat, ja, aber an sich ist es trotzdem ein Kader, der definitiv in der Bundesliga bleiben kann, ja, also von der Qualität her, von den Spielern, was die einzelnen, Albin Ekdal, dass der momentan überhaupt nichts auf die Kette bekommt beim HSV, das ist ein richtig guter Fußballer, aber das haben wir schon über so viele gesagt, auch Nikolai Müller wäre in einem anderen Surrounding wesentlich, wesentlich besser, über Holtby brauchen wir jetzt auch nicht sprechen, ja, also sind so viele Spieler, die aber insgesamt die Qualität nicht auf den Platz bekommen und dann dazu noch diese immense Führungsproblematik. Das sind für mich echt Anzeichen wie 1996 bei der Eintracht, als überhaupt nichts mehr gepasst hat. Und das ist aber auch genau diese Warnung, die der HSV eigentlich mitnehmen muss. Denn wenn wir wirklich realistisch sind, dann muss man sagen, dass nach dem ersten Abstieg der Eintracht so viel kaputt gegangen ist, dass sich natürlich, sind wir dann wieder aufgestiegen, sind wir nochmal aufgestiegen, und so weiter. Wir kennen alle die Geschichte. Haben mehrmals einen Abstieg mitgemacht, jetzt auch wieder einen Aufstieg. Und jetzt sind wir froh, dass wir jetzt die Klasse gehalten haben in der letzten Saison. Aber es hat so einen gravierenden Cut gebracht, dass du nie wieder diese Bundesliga-Sicherheit hattest. Dass du sicher warst, okay, wir waren, sind eigentlich ein Urgestein, wir sind dauerhaft in der Bundesliga und so weiter und so fort. Deswegen ist bei uns ja auch immer das Erste, worüber wir nachdenken, Nichtabstieg, Nichtabstieg, Nichtabstieg. Ja, das ist das allererste. Und das ist ja eigentlich das, und das sage ich leider dummerweise auch der erste fatale, ich will nicht sagen Fehler, aber genau das, was dich auch genau da einordnet. Wenn du anders planen kannst, weil du noch nie abgestiegen bist, dann sagst du natürlich nicht, erstmal nicht absteigen, sondern da geht es darum, wir wollen Europacup erreichen. Und das heißt, dass egal wie es jetzt laufen, also wenn sie wirklich absteigen, dann wird über Jahre hinaus immer das erste Ziel sein, nicht Abstieg, nicht Abstieg. Dann wirst du gleich eine Kategorie runtergestuft. Und das ist jetzt die ultimative Angst, die ich auch jetzt als HSV-Fan hätte, dass wenn wir jetzt absteigen, dass sich über Jahre hin ein riesiger Cut in diesen Verein reinzieht. Ja, die wenigsten schaffen es. Ja. Die wenigen schaffen es halt, wenn du einmal diese Talfahrt da angetreten bist, dann halt eben hochzukommen und dann direkt irgendwie wieder in eine stabile, ich nenne es jetzt mal stabile Seitenlage zu kommen, sondern du hast halt immer das Problem, dass du da irgendwie ein bisschen rumrotierst. Ich meine, der HSV hätte dann vielleicht noch irgendwie Möglichkeiten, was eben von der finanziellen Seite das angeht. Das war ja auch bei uns immer so ein bisschen das Thema, dass dann einfach das Finanzielle auch so ein bisschen schwierig war. Aber auf der anderen Seite, ich sehe halt auch so einfach keine Besserung. Also ich glaube nicht, dass ein HSV, selbst wenn er jetzt nicht absteigt, dann im nächsten Jahr nicht trotzdem wieder die erste Marschrichtung ist, bloß nicht absteigen, weil die haben so viel versucht zu ändern, den 42. Trainer in der 18. Saison gefühlt, Vorstand, Mannschaft, Geld nachgelegt. Es bessert sich halt einfach nicht. Aber die haben trotzdem, ich finde es trotzdem komisch, und da hat der Marvin nicht auch vor Monaten schon mal drüber gesprochen, dass sie trotzdem immer noch ein Regal über der Eintracht sind. Und das Ding ist, ich glaube, wenn die drin bleiben, werden die es trotzdem bleiben. Und ich glaube, selbst wenn die absteigen, werden die das bleiben. Ich weiß, die haben gut, aber das ist wahrscheinlich, weil die bereit sind, sich zu verschulden und du das Gefühl hast, gut, vielleicht zahlt sich das dann doch irgendwann auf Strecke für die Eintracht aus. Aber wenn man überlegt, wie viel Geld der HSV in den letzten Jahren verblasen hat, ist ja trotzdem, ist die Eintracht, konnte die nicht vorankommen. Also die, zu sagen, dass wir, und das ist, der HSV ist irgendwie komisch, glaube ich, finde ich. Also ich finde, dass du bei denen das Gefühl hast, dass die trotzdem irgendwie ein besseres Fundament haben als die Eintracht, auch wenn das echt komisch klingt. Aber die haben jetzt in den letzten Jahren echt nicht viel erfolgreicher als wir gespielt und die holen trotzdem Philipp Kostic. Und das sind Spieler, der würde nicht mal, der würde nicht mal abheben, wenn die Eintracht anruft. Das finde ich halt trotzdem immer noch ein bisschen komisch, auch wenn die daraus echt nichts rausholen. Und aber vielleicht kann das, also ein Abstieg dann schon eine Änderung bewirken, weil ich glaube, spätestens wenn wirklich hier ein solcher Niedergang eintritt, kann ich mir nicht vorstellen, dass selbst Spieler nicht mehr realisieren, dass das für sie ein Schritt zum HSV auch ein Schritt ins Negative ist. Denn sag mir doch mal, welcher Spieler in den letzten Jahren den HSV als Sprungbrett genommen hat, um seine Karriere weiter positiv voranzutreiben. Mhm. Das ist ja auch ein Punkt, das muss man sich drüber nachdenken. Der Letzte, der dann irgendwie den Verein gewechselt hat, wo es richtig gut lief, ja gut, es waren wahrscheinlich Nigel de Jong und Vincent Kompany, oder? Sind wir ehrlich? Boateng. Danach ging es doch bei keinem Spieler bergauf. Ja. Ja, du merkst aber auch, dass die sich halt wirklich, wie du schon gerade eben sagst, das kommt bei den Spielern auch teilweise noch nicht so an. Ich fand so eine Szene aus dem Spiel von Freitag so ein bisschen bezeichnend, wo ein Holtby irgendwie, ich glaube, in der 70. versucht, nochmal irgendwie die Mannschaft anzutreiben und versucht, nach vorne zu peitschen und nochmal irgendwie so alles in die Offensive. Ja. Und ein Adler steht dann hinten und zeigt ihm so indirekt mehr oder weniger einen Vogel, so nach dem Motto von wegen, ey, hör auf, das Thema ist durch. Hinten stehen bleiben, alles gut, bloß nicht noch mehr kassieren, jetzt nicht hier irgendwie noch ins Risiko gehen. Mhm. Ich glaube, da sind die sich halt auch einfach auch total uneinig, wie die da in solchen Spielen dann da umgehen wollen. Und wenn die das nicht in den Griff kriegen, dann ist egal in welcher Liga, dann ist das Thema halt von vornherein eigentlich durch. Das stimmt, ja. Jetzt mal ganz kurz zum aktuellen Spiel. Ich habe so ein bisschen Gefühl, dass die Frankfurter Eintracht ein bisschen in die Bedrängnis gebracht wird. Die Ingolstädter sind momentan deutlich mehr im 16er, ja, beziehungsweise in der Hälfte der Frankfurter Eintracht unterwegs. Haben jetzt auch einen Eckball, wenn ich das richtig sehe, ja, auf der linken Seite. Ja, schon Freistoß, genau, den sie glücklicherweise irgendwie 2 Meter übers Tor gesetzt haben, wo ich noch so eine Aktion gerade eben drin hatte, wo ein Seferovic sehr offensiv den Jungen da einfach mal so 2 Meter wegschmeißt, gefühlt. Also es hätte auch eine Wrestling-Aktion fast sein können. Die machen schon mehr Druck. Also da, wo wir jetzt in den letzten Minuten immer so ein bisschen... Oh, ja. Wieder Eckball. Der war schon nicht genau ungefährlich. Ja, oder uns eigentlich mehr so im Mittelfeld rumgedrückt haben und es eigentlich eher so ein Spiel war, wo außer irgendwie Zweikämpfen im Mittelfeld nicht viel passiert ist, drückt jetzt doch Ingolstadt gewaltig nach vorne und lässt uns da so ein bisschen alt aussehen. Ich muss auch sagen, auf der linken Verteidigerposition überzeugt Tavata für mich momentan nicht so wirklich. Es geht mehr über rechts, also Regesel scheint da ein bisschen mehr auch die Offensive zu suchen und sich da auch ein bisschen mehr mit Gacinovic irgendwie einig zu sein, hatte ich so ein bisschen. Ja, genau, aber in der Linksverteidigerposition Tavata ist oft mit schwierigen Situationen, die nicht zu seinen Gunsten ausgehen, also war jetzt auch dafür verantwortlich, dass jetzt den Eckball gab und auch bei dem Freistoß, der auch nicht gänzlich aus ungefährlicher Position war. Also hier muss die Eintracht definitiv aufpassen, versucht jetzt in der 42. Minute ein bisschen mehr wieder das Heft in die Hand zu nehmen. Letzten Minuten reichlich Chancenmangel gehabt, um es mal so zu sagen. Da könnte die Eintracht mal wieder eine Schippe drauflegen. Aber gut. Nicht nur Chancenmangel, ich fand jetzt auch mit vielen Fehlpässen, also die Situation, dass es jetzt im Mittelfeld die ganze Zeit so hin und her ging, war auch, weil wir ein bisschen unkonzentriert wirken und jetzt viele Fehlpässe drin haben und zwar schon mal versuchen, so einen Steilpass in die Spitze zu spielen, aber dann halt auch einfach von uns keiner da ist, weil einfach so ein bisschen die Abstimmung, glaube ich, auch fehlt. Was unter Umständen. Aber es ist auch schwer zu spielen, also sorry. Also die Eintracht ist immer noch die Eintracht und jetzt nicht irgendwie ein Top-Verein. Schau dir das doch mal an. Die Bundesliga ist halt auch gegen wen wir spielen. Das darf man auch aber nicht. Aber wie tief die stehen. HSV also ist auch noch ein Bundesligist. Ja. Wir wissen doch, dass die Eintracht keine Mannschaft herspielen kann. Die Ingolstädter machen das gut. Die Ingolstädter machen das eigentlich so wie wir gegen andere. Also ja, sie sind eklig. Die stehen mit 2 Viererketten. Lescano, die sind weit hinter der Mittellinie. Dass die Eintracht keine Mannschaft ist, die diese Räume irgendwie bespielen kann und Dreiecke bildet, um Steckpässe zu spielen, das wissen wir, glaube ich. Und ich glaube, dass wir auch nicht viel mehr hätten erwarten können heute. Aber was Marvin über Tabata gesagt hat, teile ich. Der wirkt noch ein bisschen unsicher, aber ist wahrscheinlich normal. Also es sind alles, was da gerade passiert, ist, glaube ich, trotzdem noch im Rahmen. Also ja. Zwischen nur, dass die Eintracht mit einer gelben Karte, wenn ich es richtig gesehen habe, wegen unnötigem Ball wegschlagen. Und das ist total dämlich. Das darf dir eigentlich in dieser Situation nicht passieren, denn die Ingolstädter arbeiten ganz klar darauf hinaus, dass mehr solche Situationen und auch mehr solcher Karten für die Frankfurter fallen. Da wird sich auch relativ leicht fallen gelassen. Auch so eine Situation, ich warte eigentlich nur darauf, dass irgendwie eine Karte gefordert wird. Also da muss die gerade auch die Verteidigung der Eintracht wirklich aufpassen, sich nicht unnötig Karten abholen, weil jetzt eine Umkehrung der Situation, dass du dann nur noch mit 10 Spielern auf dem Platz bist, muss dann auch nicht unbedingt stattfinden. Ja, also das ist für Ingolstadt natürlich so ein gängiges, probates Mittel, aber hier muss man kühlen Kopf bewahren. Ja. Und schlauer faulen, um es mal so zu sagen. So, jetzt hat die Eintracht wieder einen Ball, kommt ihrerseits aber auch nicht wirklich zu einem Gegenzug. Ja, weil der Seitenwechsel zu dauert wird. Wir turnen da auf der linken Seite rum, wo irgendwie... Jetzt wieder ein Fehlpass. Also du merkst, es kommt im Aufbauspiel nicht wirklich viel zusammen. Jetzt hat Tabata mal den Ball. Ja. Wir zum Gegner. Also da sind also Dinger dabei, das funktioniert momentan noch nicht. Und jetzt ist mein Stream weg, auch klasse. Ja, ist nichts passiert. Vallejo kann das Ding zur Seite abwehren und dann wird er rausgeschossen, aber fliegt schon wieder bei uns vor dem 16er rum. Also wir kriegen das Ding halt auch nicht weg, weil Ingolstadt halt konsequent einfach nachsetzt. Ja. Und uns auch so ein bisschen die Übersicht fehlt. Also wir drücken uns auf der einen Seite rum, obwohl auf der anderen Seite kilometerweit Platz ist. Naja, Leute, also man kann auch gegen Lotte ausschalten. Also es ist... Ja, natürlich kann man gegen Lotte ausschalten. Immerhin, also haben es bis zum Elfmeterschießen geschafft. Ja, also im Pokal ist immer so, da kann ich keine spielerischen Maßstäbe irgendwie ansetzen, weil Pokal ist immer komisch und es ist echt der undankbarste aller... Wenn du jetzt sagst, der Pokal hat seine eigenen Gesetze, dann kriege ich einen Zehner. Nee, wollte ich nicht sagen. Ich wollte nur sagen, dass es ein Pokal... Das sind immer Spiele auf... Von denen kannst du meiner Meinung nach nichts für die weiteren Spiele ableiten, ja, weil die immer so einen Sonderfaktor haben. So, wir haben Halbzeit. Sehr gut. Und ich glaube, dass Rudi Völler und Roger Schmidt sich wahrscheinlich jetzt gegenseitig auffressen werden. Ja, also ganz ehrlich, Roger Schmidt ist doch wirklich so der kleine Lehrling von Rudi Völler. Also die Sprüche, die der da raushaut, die hat er doch irgendwie von Rudi Völler vorher aufgeschrieben bekommen, oder? Das läuft dann nach Skript. Also die beiden haben auf jeden Fall dieselbe Diagnose vom Arzt erhalten. Also die sind ja beide nicht ganz sauber in der Birne. Ich weiß, dass jetzt hier die Stimmung, dass die Meinungen da auseinandergehen, weil ich kann mal sogar verstehen, was die Leute Roger Schmidt jetzt verteidigen und sagen, hier, das gehört sich nicht. Aber sorry, dieser Typ, ich sag's jetzt hier einfach, der Typ ist ein Arschloch, Punkt. Das kommt halt da jetzt raus. Bei manchen kommt es vielleicht nicht raus, aber der ist auf dem Fall nicht ganz dicht. Und da braucht mir jetzt auch keiner was erzählen, von wegen, der Arme, der ist jetzt so im Fokus. Und Rudi Völler, wenn Rudi Völler will jetzt ihn verteidigen, also das ist ganz, ganz schwierig. Dass die zwei, und ich habe auch bei den Aussagen von denen keinerlei Entschuldigung erstmal gehört. Also es war nicht so von wegen, ja sorry, das war nicht in Ordnung, nee. So geht's jetzt hier direkt, setzen sich einen Aluhut auf und sagen, ja, wir sind jetzt im besonderen Fokus, bla bla bla blub. Und meines Empfindens nach ist bei Rudi Völler und bei Leverkusen genau das Gegenteil. Wie oft ist Rudi Völler bitte schon ausgerastet? Roger Schmidt auch. Und die beiden, die stellen sich jetzt ein und beschweren sich. Also das finde ich arg, arg merkwürdig. Und da lasse ich mir auch nichts erzählen von wegen, ja, der arme Kerl. Und nee, sorry. Die sind beide nicht ganz dicht, aber bleibe ich. Und wenn einer... Ja, das ist ja jetzt nichts juristisch Fragwürdiges, was ich hier gesagt habe. Die reden ja auch so, also darf ich es auch. Ja, also ich sehe es auch, muss ich sagen. Ich muss leider ehrlich sagen, ich fand Schmidt jetzt zu seiner Zeit, als er natürlich noch nicht so im Fokus war und auch mal bei uns im Gespräch war, habe ich durchaus gedacht, ja, das könnte einer für die Eintracht sein. Das wäre ja eine super Nummer, wo Hübner auch wirklich nah dran war, ihn zu verpflichten. Ich muss aber sagen, dass in den letzten Monaten auch, ich meine, es gab ja schon mehrere Ausraster. Es gab auch einen Ausraster von Schmidt schon in der Champions League und da sind schon eine Vielzahl fragwürdiger Dinge passiert. Ja? Und trage mich immer mehr mit dem Gedanken rum, dass ich sagen muss, ach, ist doch gar nicht so verkehrt, dass er damals nicht bei uns gelandet ist. Ich würde immer noch sagen, dass er fachlich auf jeden Fall was drauf hat, aber das ist halt im Endeffekt eine Situation, wo ich sage, er passt schon ganz gut nach Leverkusen. Ja, also so der Vorzeigetrainer, den man sich für seine Mannschaft wünscht, ist er dann halt nicht. Ja. Aber ich glaube, da ist auch einfach ganz viel ausschlaggebend, in was für einem Umfeld du dich bewegst. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass er in einem anderen Umfeld auch ganz anders da an der Art und Weise reagiert, wobei das natürlich eine gewisse Grundverlagerung einfach auch voraussetzt, die in den Menschen drin ist. Die kriegst du auch nicht raus. Ja, also von daher, ich bin da mittlerweile auch ganz froh, dass er dann doch nicht zu uns gekommen ist. Ich glaube, mit Kovac haben wir da, oder mit beiden Kovacs jetzt erstmal ein ganz... so den Jackpot gezogen, mal ganz ehrlich. Ja. Wir haben so den Jackpot gezogen. Natürlich ist es aktuell nur ein kurzer, kleiner Teil dieser Saison bislang gespielt. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass der Eintracht jetzt auf schon einem so guten Weg ist, auf einem wirklich guten Weg, den ich mir sonst nicht so leicht erhofft hätte. Ja? Und trotzdem muss ich aber auch sagen, das ist ein nächstes Thema, zu dem ich kommen will. Wie fandet ihr denn die Ansprache von Kovac vor dem HSV-Spiel, wo er deutlich Dinge angemahnt und kritisiert hat? Du meinst das Ding in der PK, wo er auf seine Frage hin oder auf die Frage hin, wie das mit dem Thema Vertragsverlängerung angeht, die Dinge ins Feld geführt hat, wie die Ausstattung oder die räumlichen Situationen im Stadion, im Trainingsareal, dass alles irgendwie voll wäre und dass man wenn man das so auf Bundesliga-Niveau vergleicht, quasi auch nur ein Platz vor Darmstadt wäre, das wären die einzigen, die irgendwie noch schlechtere Ausstattung hätten. Das Thema mit dem Rasen, mit der Rasenheizung, dass sie ja keine vernünftigen Trainingsmöglichkeiten jetzt im Winter hätten und dass die Krankheit der Spieler oder das, was wir ja auch schon mal angemerkt haben, wie kann es denn sein, dass so ein Bundesligaspieler permanent irgendwie krank ist, dass das mit dem Thema Lüftung zusammenhängt, weil die gefühlt irgendwie seit mehreren Jahren nicht mehr gereinigt gewartet worden wäre. Genau, das meine ich. Also ich meine wirklich, es war für mich schon ein relativ deutlicher Rundumschlag. Also fand ich mehr als deutlich an der Stelle. Ja, aber es ist doch gut, das ist genau das, was wir wollten. Ja. Dass nicht dieser Filz von Funktionären und Kumpel, Saufkumpeltrainer, die dann nach kommen und hier Larifari und wir verwalten hier das ganze Zeug. Nee, der kommt dahin und sagt, Leute, das funktioniert so nicht. Und das ist, im Endeffekt ist es das erste Mal, dass ungefähr das bestätigt wird, was wir hier in den letzten Monaten und fast jetzt anderthalb Jahren hier schon hier in unsere Headsets brüllen. Das bestätigt sich ja. Wir konnten es nie beweisen. Wir konnten es nie beweisen, weil wir ja nicht eng genug dran sind. Aber im Endeffekt scheinen diese ganzen Vermutungen, die wir hatten und diese überspitzten Darstellungen, Rotweinbanden und so ein Kram, die scheinen zu stimmen. Jetzt kommt hier einer her und denkt, ach du liebes Bisschen, was ist denn das hier für ein Verein? Genau ähnlich wie Heidel nach Schalke gekommen ist. Da kann ich mir genau das Gleiche vorstellen. Bobic hat es ja auch schon angedeutet. Der hat ja gemeint, das sah vom Schein auch alles ziemlich gut aus, aber er hat mal Dinge gelüftet und da ist einiges zum Vorschein gekommen, was doch nicht so schön war. Ja, aber das ist doch genau das. Es ist doch, du hast doch diesen Eindruck von so Vereinen wie gehabt. Da wird tatsächlich... sind die dann da und die machen hier, die denken, ach, wir sind Fußballfunktionäre, das ist doch ein lockerer Job und dann machen wir hier was und das mit dem Stadion, das können wir eh nicht ändern, bla bla bla. Die Sache ist ja die, das Stadion gehört der Eintracht nicht, aber im Endeffekt musst du trotzdem dafür sorgen, dass es hier professionalisiert wird. Die Eintracht ist jetzt erst dabei, das zu machen in allen Bereichen und dieser Apparat, der wird brauchen, bis das soweit ist. Aber dass das so ist, dafür gibt es ja Verantwortliche. Den Eindruck, den ich immer hatte, den wir auch einfach geäußert haben, der scheint sich hier zu bestätigen und ich musste sehr schmunzeln, als ich das gehört habe, weil du denkst, ja Gott sei Dank, also so, wo du das Gefühl hast, der spricht es jetzt an und vor allen Dingen macht das auch öffentlich, er macht es öffentlich und benennt es konkreter, als andere Trainer das gemacht haben, sondern er sagt, was ist, das müssen wir ändern und das ist zweitligatauglich und ja, so sieht's aus und jetzt wollen wir es ändern und nicht, weil ich vergleiche es mit Hübner. Hübner hat auch schon manchmal so solche Sachen gesagt, aber er macht es zur Verteidigung. Also Kovac macht das nicht, ich habe bei Kovac nicht das Gefühl, weil er macht das jetzt im Erfolg. Und er macht das nicht, um jetzt zu verteidigen, weil er vier Spiele hintereinander verloren hat, sondern er nutzt den Erfolg aus und sagt es jetzt. Und nicht von wegen, ja, wir haben jetzt verloren, weil die Lüftung nicht gehen. Und Hübner sagt es ja immer so, ja, wir zahlen Zweitliga-Gehälter, deswegen kriege ich die Spieler nicht. Das finde ich eine grundlegende andere Sache als das, was in der Vergangenheit vielleicht an gewissen Stellen geäußert wurde, sondern es wurde einfach klar geäußert in der Situation, in der er es eigentlich nicht nötig hatte, dieses Fass aufzumachen, aber er hat es aufgemacht. Warum? Weil er hier vorankommen will und nicht, weil er morgens ausschlafen will und hier das genießt, dass er hier sich ein Larifari machen kann, weil die anderen Verantwortlichen auch noch ausschlafen. Sondern nee, der sagt, Leute, ich habe Bock hier zu arbeiten, dann müsst ihr aber auch alle mitmachen. Genau, und weil er auch so versuchen will, einen nächsten Schritt zu gehen. Ja? Weil eine Professionalisierung auch in der Mannschaft kann ja nur erreicht werden. Weißt du, du kannst immer diesen Schritt gehen, aber es bringt dir halt auch nichts, wenn du bei der Mannschaft immer noch einen Schritt machst, aber dann gleichzeitig infrastrukturell komplett zurückhängst. Ja? Und genau das, was jetzt halt so dieses Trainingsumfeld betrifft, das muss irgendwann auch noch im Marketingbereich gemacht werden. Weißt du, das ist natürlich nichts, was er ansprechen kann, weil er dahingehend ja auch keine Kompetenzen hat. Aber genau dieses Trainingsbereich, auch so eine Stadionsituation, das ist was noch irgendwo bei ihm aufläuft, weil er damit täglich zu tun hat. Und dann ist es da halt auch wichtig, und wie du es gerade gesagt hast, absolut gut so, dass er das im Erfolg anspricht, denn es geht hier nicht um Rechtfertigung, sondern es geht darum, öffentlichkeitswirksam auf Missstände aufmerksam zu machen, wo du versuchst, auch eine Druckverlagerung herzustellen und diese Druckverlagerung im Endeffekt vielleicht dafür sorgt, dass ein Gespräch eher stattfindet, als wenn es immer nur hinter verschlossenen Türen gesagt wird. Ich denke, die Stadt ist ja im Endeffekt auch dafür verantwortlich, dass halt mit dem Stadion im Endeffekt alles läuft. Die bekommen, Stadiongesellschaft ist eine der wenigen Stadiongesellschaften, die wirklich einen Gewinn machen mit dem Bundesliga-Stadion allein, weil überhaupt unglaublich viel da stattfindet. Ich meine, letztens war das Monster-Truck-Rennen da. Wir waren auch schon auf ein paar dusseligen anderen Events dort. Da ist halt regelmäßig auch da sind regelmäßig Konzerte und so weiter und so fort. Das ist alles schön und gut. Aber es kann halt nicht sein, dass der Bundesliga-Verein, der regelmäßigste Mieter ist, dann dafür damit Nachteile anheimgestellt bekommt. Ja, nicht nur regelmäßiger Mieter, sondern der halt auch einfach gesichert regelmäßig eine nicht allzu kleine Summe da monatlich einwirft. Ja, das ist halt auch der Punkt, ja. Also ich meine, die Stadion GmbH kann das Ding ja eigentlich auch nur am Leben halten, weil sie halt einfach wissen, dass sie von uns in den nächsten, was weiß ich, wie vielen Jahren oder Jahrzehnten monatlich eine gewisse Summe bekommen. Und wir reden da jetzt nicht irgendwie von 2,50 Mark. Ja. Genau der Punkt. Da frage ich mich halt auch, also ganz ehrlich, wenn ich irgendwie einen Haufen Geld für einen Arbeitsraum oder irgendwas zahle und dann eine Ausstattung da habe, die irgendwie nicht gepflegt wird, dann spreche ich das daran. Dann fragt man sich doch auch, was haben denn die Menschen in der letzten Zeit da gemacht? Mit was waren wir denn bitte da so erpressbar, dass wir es nicht geschafft haben, diese Punkte da mal anzusprechen? Und das, was also auf jeden Fall also sind wir uns definitiv alle einig, dass wir es gut finden, dass das so deutlich angesprochen wurde. Definitiv. Denn wir haben ja sowieso auch schon, es gab ja immer wieder, was uns auch zugetragen wurde, dass es gewisse Missstände gab, die wurden jetzt, davon hat jetzt Herr Gudekovac einige benannt, also insofern gut, es ist alles trotzdem im Sinne des Vereins und man muss auch Dinge ansprechen, auch mal in der Öffentlichkeit, um es halt verbessern zu können oder zumindest den Anstoß der Verbesserung zu geben. Ja, und ich glaube, Kovac macht das mit einem ganz klaren Plan dahinter, da etwas erreichen zu wollen und macht das eben nicht aus einer Laune heraus oder wie Basti gesagt hat, bei Hübner aus einer Verteidigung heraus, sondern der hat da etwas, was er damit bezwecken will und tut das aus einem mit einem ganz klar kalkulierten Rahmen. Ja. Auf jeden Fall. Und er hat ja ein gutes Standing, das ist halt auch nicht so ganz verkehrt. Ich denke, wir haben momentan ein paar Minuten Zeit, uns nochmal außerhalb des typischen Eintracht-Rahmens zu bewegen. Wenn wir uns die Bundesliga aktuell generell angucken, wir haben eben schon über den HSV gesprochen, so gefühlt ein hoffnungsloser Fall, auch wenn ich von Basti vorhin rausgehört habe, dass er trotzdem nicht denkt, dass die absteigen. Ne? Er hat gesagt, er will nicht, dass sie absteigen. Die steigen auch nicht ab, weil es wahrscheinlich wieder schlechtere Mannschaften gibt. Ist leider so. Solange du nicht uns damit meinst, ist alles gut. Nö. Und ja, das stimmt. Aber wenn wir uns jetzt die generelle Bundesliga-Saison anschauen, wie gesagt, auch Leipzig als Überraschung, ja, also ich meine, im positiven Sinne, auch wenn wir das jetzt subjektiv vielleicht nicht als positiv betrachten, was haltet ihr generell? Also auch Leverkusen, wir haben ja eben über Leverkusen gesprochen, die kommen auch noch nicht so wirklich in Tritt, ne? Und da würde ich sogar sagen, ist es noch einen Tick schlimmer als beim BVB, der trotzdem immer ordentlich mitspielt. Ah, Leverkusen ist für mich ganz schwer einzuschätzen. Sie stehen auf keinen Fall auf dem Tabellenplatz, wo sie nominell mit dieser Mannschaft irgendwie hin müssten und sind auch spielerisch da jetzt irgendwie gerade nicht so super unterwegs. Läuft ja auch nicht in der Champions League. Ja? Nee. Ist auch so ein Punkt. Ja, Champions League läuft nicht, Pokal ist jetzt ja auch rum. Also, boah. Können noch bitter werden im Endeffekt für diesen Verein. Ja, ne? Also, glaub dafür, ich nicht. Also, da, sie, ja. sie sind weit hinter ihren Möglichkeiten hinterher, aber ich glaube schon, dass sich da jetzt noch einiges tun wird und die sich davon erholen. Meiner Meinung nach wird das einer der, also wenn das so weitergeht, ist das einer der nächsten Vereine, wo sich am Trainerposten was ändert, weil ich glaube nicht, dass der Posten von Schmidt da jetzt momentan so sicher ist und ich glaube auch, dass es da einen anderen Trainer bedarf, um die da nach vorne zu bringen. Ja, ich auch. Aber wenn das soweit kommt, dann werden die schon wieder da auf Spur kommen und ich glaube, die sehen wir, also Abstieg und Leverkusen würde ich jetzt auf keinen Fall in einen Satz bringen. Nein, das doch eh nicht. Ich meine, die sind ja auf Platz 11, also die werden auch mit dem Abstieg überhaupt nichts zu tun haben, also darum geht es mir nicht, aber mir geht es halt darum, dass so eine Position Platz 3 oder so ja durchaus nicht unmöglich gewesen wäre für Leverkusen auch aktuell und diese Position wieder ein Verein hat, der letzte Saison schon ähnlich stand, nur dann in der Rückrunde irgendwie wieder runtergereicht wurde und zwar der zwar die Hertha aus Berlin, die jetzt 17 Punkte aus 8 Spielen haben und irgendwie bin ich leider ein bisschen enttäuscht, ja, bin ich durchaus ein bisschen enttäuscht, dass meine Prognose, dass die Hertha im zweiten Jahr nicht ganz so gut Fußball spielt, momentan zumindest sich nicht bestätigt. Also die Hertha zieht wieder ordentlich die Saison durch. Ja, und wenn ihr gerade über Robert Schmidt gesprochen habt, im Negativen kann man da, glaube ich, muss man leider einen Trainer ganz positiv erwähnen. Weil was Dardai da abgezogen hat, ist schon eine unfassbare Nummer, ehrlich gesagt. Mhm. Ich habe gedacht, gut, letzte Saison war vielleicht eine Eintagsfliege, aber es scheint ja nicht so zu sein. Und das Spielermaterial ist jetzt auch nicht so, wo ich sagen will, okay, das ist klar, dass sie Erfolg haben, sondern nee. Der macht ähnliche Sachen wie Kovac bei uns. Der bringt Mentalität in die Mannschaft, der vermittelt denen irgendwie so eine gewisse Brust-raus-Mentalität. Ja. Und so regeln die das. Die gewinnen dann dadurch, gewinnen die engen Spiele. Und das ist immer, was wir gesagt haben, was wir uns wünschen. Und die machen das auf ein bisschen, noch einen kleinen Tick besser als wir. Die spielen nicht unfassbar gut, beziehungsweise haben sie nicht unfassbar gut gespielt. Und das lernen die jetzt. Aber die haben am Anfang angefangen. Die haben sich erstmal stabilisiert, die haben probiert, sich jedes Spiel zu konzentrieren. Und wenn du dich jedes Spiel konzentrierst, bist du in dieser Bundesliga, die meiner Meinung nach immer noch nicht irgendwie vom Niveau ziemlich hoch ist. Bist du schon anderen Vereinen ganz, ganz, ganz, ganz weit voraus. Und wenn du das hast und du kannst auf dieser Euphorie dann aufbauen, dann kannst du anfangen, leichte spielerische Fortschritte einzubauen. Du kannst dich weiter stabilisieren, weil du ja dann Ruhe im Umfeld hast. Und genau was da passiert, da so, nur so geht's. Und das hast du in Gladbach gesehen, das siehst du jetzt bei der Hertha, die sich scheinbar jetzt stabilisieren. Und ich hoffe, dass wir das vielleicht hier auch irgendwann sehen. Weil so eine krasse Rocket Science ist es trotzdem nicht. Es wirkt immer so. Und die Leute, die das schaffen, lassen sich immer so feiern. Und die, die es nicht schaffen, tun immer so. Aber einigermaßen strukturiert, konzentriert und mit einem gewissen Engagement zu arbeiten, ist wirklich jetzt nicht das Unfassbarste. Weil das ist tatsächlich keine Quantenphysik, wo du irgendwelche Teilchenbeschleuniger entwickeln musst. Nein, du musst dich konzentrieren, du musst dieses Spiel, was trotzdem noch simpel ist. Und wenn du die Möglichkeiten hast, kannst du das auf deine Weise ausnutzen. Da kannst du vorankommen. Und das, was Bruchhagen uns immer erzählt hat, stimmt nicht. Weil die Hertha mit Sicherheit auch jetzt nicht der Verein ist, der so viel Geld da reingeblasen hat. Nein, die haben es jetzt einfach mal auf dem Niveau geschafft, sich so zu stabilisieren. Und an Leipzig siehst du das auch. Leipzig ist mit Sicherheit nicht der Aufsteiger, der die Bundesliga vor sich her spielt, weil die so geil sind. Die spielen auch konzentriert und die kämpfen wie die Schweine. Und dann siehst du, dass du so vorankommen kannst, weil es halt immer noch scheinbar viele Mannschaften gibt, wie Schalke und wie früher die Eintracht, die halt faul sind. Und wo dann Heidler hinkommt und denkt, ach du liebes bisschen, hier gibt es ja die Infrastrukturen erstmal gar nicht und das war alles so ein bisschen... Und dann wirst du halt von anderen Vereinen, die irgendwie ein bisschen mehr arbeiten, ganz kurz Unterbrechung. Sieht nicht gut aus. Ja. Genau. Die Mannschaften sind wieder kurz auf nach Anpfiff. Gegenzug, oh meine Güte, die Eintracht kommt hier gerade durch eine brenzlige Situation irgendwie noch durch. Ingolstadt, um es nochmal ganz klar ganz kurz zusammenzufassen, für die Leute, die das Spiel jetzt gerade auch nicht schauen. Anpfiff zur zweiten Halbzeit, Ingolstadt mit dem Ball wuschelt sich da ganz gut durch den Strafraum, kommt eigentlich zu einer gefährlichen Situation, die kann aber noch gerade abgefangen werden. Jetzt geht es weiter im Gegenzug, also die Eintracht hat das Ding noch einigermaßen gerettet, jetzt Gegenzug der Eintracht, ob das was wird, naja, schon mal. Direkt schon wieder den Ball verloren. Nee, direkt schon wieder ausgekontert, aber doch brenzlige Situationen der Ingolstädter, die gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit hier für eine gefährliche Situation sorgen, aber auch hier muss man sagen, zur rechten Zeit war da die Innenverteidigung wieder da, um Abraham diesmal eine gute Angelegenheit. Aber nur mal ganz kurz zurückzukommen, was ja da vollkommen recht, es ist, man kann der Hertha da nur zu gratulieren, wie es momentan läuft. Ja, und andere Vereine, ja, Schalke, wo die kommen jetzt auch langsam wieder hoch. Der Richard THK hat uns gerade geschrieben, hat gemeint, aber selbst wenn Leverkusen Roger Schmidt rauswirft, der bleibt nicht lange ohne Job. Also davon kann man ausgehen. Ja. Er hat ja auch schon viel aufgebaut und auch mit Leverkusen sind ja mehrere ordentliche Saisons schon gespielt. Das ist immer noch ein begehrter Trainer, aber gut, der ist ja noch gar nicht gefeuert und darf auch jetzt noch nicht den Tag vor dem Abend loben, ist auch ganz klar. Naja. Noch eins will ich ganz kurz sagen, denn der Bone Dykes hat uns letztens 20 Euro gespendet, die hat er mir einfach so zugesteckt. Das heißt, die muss ich noch an euch hier alle verteilen, ja, beziehungsweise ihn muss alle noch in den Spendentopf. Vielen Dank dafür, wenn er uns noch gerade zuhört. War ich teilweise ein wenig irritiert, aber in freudiger Art und Weise. Das war nach dem letzten Spiel, wo er dann einfach auf mich zugekommen ist. Und wenn man diese Gesichter nicht kennt, dann wundert man sich manchmal. Aber es war eine schöne Sache. Vielen Dank für die 20-Euro-Spende an den Eintracht-Podcast. Genau, wenn wir gerade dabei sind, der Holger hat heute Morgen per PayPal auch noch 20 Euro bei uns in die Kasse gesteckt. Auch dafür vielen Dank. Holger hoch, ne? Genau. Ja, ach so, alles okay. Klar. Es gibt den einen oder anderen Holger. Eben jener Holger Hoch hat heute Morgen 20 Euro per PayPal eingeworfen bei uns in der Spendenkasse und da kommt Ingolstadt schon wieder gefährlich an den Ingolstadt Ball. Ingolstadt wieder mit einer gefährlichen Situation. Abgezogen, aber zum Glück haben wir ja Radetzky im Tor. Also der aber du merkst schon, die Ingolstädter kommen besser in dieses Spiel, auch in der zweiten Halbzeit. Ne? Ja. Schöner Pass auf die linke Seite, dann gar nicht lange gewartet, direkt abgezogen. Aber Lex kann den Ball nicht kraftvoll genug ans Tor bringen. Und naja, gut. Ja, aber sie kommen jetzt spielerisch auch so ein bisschen und machen sich da Lücken auf, die eigentlich da gar nicht sein müssten. Also auf jeden Fall, die sind aber auch sehr aggressiv dran. Das darf man auch nicht vernachlässigen. Die gehen sehr aggressiv an die Spieler ran. Das ist, was eigentlich in den letzten Spielen auch so unser Ding war. Jetzt auch schon wieder eine Situation, die Eintracht kann ihre Offensivbemühungen nicht klar genug ausspielen. Dadurch hatten sie den Ingolstädter schon wieder in den Ballbesitz gekommen und jetzt geht es schon wieder zurück. Aber ich sehe gerade, die Situation ist abgepfiffen. Also Ingolstadt wesentlich bissiger und momentan deutlich besser im Spiel. Da muss die Eintracht sich nochmal was anderes überlegen, wenn sie jetzt hier nicht Ewigkeiten 0-0 spielen wollen, beziehungsweise das Spiel nicht sogar verlieren wollen. Ja, Ingolstadt merkst halt schon, die wollten halt auf keinen Fall eigentlich in die Verlängerung. Wir sollten das aber auch nicht wollen, weil gerade bei uns ja auch mit der Situation, mit den vielen Spielen in dieser Woche, was wir uns jetzt nicht erlauben können, ist halt ja wirklich das Ding über die komplette Länge plus Elfmeterschießen irgendwie zu machen. Also da geht kein Mensch Energie will drauf. Elfmeterschießen noch ausscheiden oder in der Verlängerung. Weißt du, ganz ehrlich, Pokal ist halt an, aber es ist immer so mega dreckig, dann so total sinnlos in der zweiten Runde nach Verlängerung auszuscheiden, ist dann, glaube ich, das Beschissenste, was einem passieren kann. Weißt du, entweder du machst das Ding halt 90 Minuten zu oder halt nicht. Also das sind immer so echt bittere Situationen. Da diskutiert Freund Huschti wieder mit Herrn Lescano und dem. Ja, aber was soll das? Das war ja Bullshit. Also ich meine, nee, was soll das? Paul. Was soll der? Guck mal, wie er wieder aufsteht. Was ist das für einer? Ja. Der weiß ganz genau, Huschti hat jetzt letztens Gelb-Rot gekriegt und jetzt will er. Ach Leute, so ja, kann ich nicht haben. Sie provozieren ja, halt. Super. Das ist so eine Mannschaft brauche ich auch in der Bundesliga. Die so unattraktiv sind, dann sind es auch noch so Drecksäcke. Das passt mir ganz super in den Kram. Super, das wird live kommentieren. Jetzt kann ich meine Filteratmung nicht mehr machen. Das kriege ich schon nicht. Brauchst du zwei Minuten Auszeit, Basti. Aber es ist halt auch Bullshit gewesen, weil, also ich fand, das war jetzt auch keine freistoßwürdige Situation. Hat er noch gar nicht berührt, dann macht er da einen Affen. Und dann kann der plötzlich wieder aufstehen. Ja. Nur weil er hier wieder Freistoß, ungenau genug. Also da Aber kann jetzt noch sein. Ein bisschen hinten dran. Ja. Ich habe, glaube ich, ja, genau. Eine Sekunde zu früh drauf gedrückt. Wo bist du denn? Ich bin bei 38, jetzt 40, 41, 42. Ja, dann sind wir noch zwei Sekunden vor dir. Vor wem? Achso. Okay. Okay, sorry. Naja, gut. Aber passt ja einigermaßen. Ja, ja genau. Ah. Also Ingolstadt auf jeden Fall wesentlich besser im Spiel. Jetzt zur Bundesliga generell, gibt es da noch was zu sagen oder seid ihr jetzt wunschlos glücklich? Die Bayern sind ja auch wieder in Fahrt gekommen. Was, Bundesliga? Also, ich habe da jetzt keine große Meinung dazu, wie die Bundesliga gerade so läuft. Also, was ich ja vorhin schon gesagt habe, ist, dass mich Leipzig so ein bisschen überrascht, dass die jetzt da an der Stelle stehen. Ich hätte früher oder später mit ihnen da oben gerechnet, aber eben nicht zu diesem Zeitpunkt jetzt in der Saison. Ich bin absolut begeistert, dass wir jetzt nach 8 Spielen mit 14 Punkten da auf Platz 7 stehen. Hertha hatte ich ja beim letzten Mal schon angesprochen, dass ich die nach wie vor irgendwie in meinem Kopf noch nicht da oben habe, sie aber mit Sicherheit verdient da oben stehen und ja auch nicht jetzt zum ersten Mal, sondern letzte Saison auch schon da oben gestanden haben. Hoffenheim, glaube ich, immer noch die einzige Mannschaft oder eine der, außer den Bayern, eine der Mannschaften noch ohne Niederlage, was mich ein bisschen überrascht. Die hätte ich nicht auf dem Pfad gesehen. Ja, und ansonsten, wir sind ja jetzt auch erst beim 8. Spieltag. Also ich glaube, erst ab dem 10., 11. hast du dann so ein Bild, wie die Bundesliga sich wirklich in diesem Jahr darstellt. Also da haben wir noch zwei Spiele, bis wir da, glaube ich, da so eine tatsächliche Aussage mal treffen können. Da kann sich ja doch noch ein bisschen was tun. Also noch ist das ja alles sehr eng beieinander. Ja? Ja, glaubt ihr, dass Wolfsburg dauerhaft auf Valeria Ismael setzen wird? Nein. Nee, glaube ich Nächstes nicht. Thema. Nee, Wolfsburg ist auch super, was die leistet hier. Das beeindruckt mich ja Jahr für Jahr, gell? Mit dem begrenzten finanziellen Mitteln holen die echt immer alles raus. Also das finde ich super. Die haben ein tolles Umfeld, die haben tolle Fans, die bringen immer viel auswärts mit. Also Wolfsburg ist auf jeden Fall aus der Bundesliga nicht mehr wegzudenken und ich applaudiere innerlich. Also hervorragend. Na, dann ist ja alles gut. Du kleiner Fanboy, du. Ja, ich bin tatsächlich, also was der Alofs und Hacking da aufgebaut haben, ist echt, also ich kann man gar nicht hoch genug anrechnen, was Wolfsburg aus den finanziellen Mitteln da rausholt. Finde ich gut. Muss mehr solcher Vereine geben, dann wird die Bundesliga nicht mehr so langweilig. Da seid ihr sprachlos, gell? Nee, ich guck mir gerade den gar nicht mehr zu. Auf Twitter diesen Zündelwettkampf zwischen dem HSV und Halle an, wie sie gegenseitig versuchen, irgendwie das Stadion in Schutt und Asche zu legen. Oh, das sind Dinge, die ich noch gar nicht gesehen habe. Ja, muss man mal auf Twitter gucken. Also zum Beginn des Spiels hat Halle quasi den Platz verschwinden lassen, haben einen guten alten Copperfield-Trick angewendet, indem sie gefühlt irgendwie 200 Rauchbomben zünden und den Platz mal eben, ah nee, das war bei Hertha, da den Platz verschwinden lassen und jetzt gerade eben zu Beginn der zweiten Halbzeit haben die HSV-Fans irgendwas im Block in Brand gesteckt, wahrscheinlich irgendwie Fahnen oder irgendwas und dann siehst du da schön die Flammen hochschlagen. Ah, es ist wieder mal wunderbar. Solltet ihr mal auf Twitter, wenn ihr mal eine Sekunde habt, reingucken. Da gibt es so ein paar. Ist jetzt neben Podcast ein bisschen schwierig, aber wenn du dich da immer so ausklingst, ja. Und ich dann halt mich nicht aus. Ich habe in der Mitte den Computer mit der Aufnahmesoftware, links ein iPad, wo Sky läuft und rechts ein kleines iPad, wo Twitter läuft und versuche hier irgendwie permanent Alter, von links nach rechts zu Nobel geht die Welt zugrunde hier. Während die Eintracht es nicht schafft, mal ein Tor zu schießen, haust du hier deine zwei iPads mit mir um die Ohren verbal. Das eine gehört der Firma, das gehört ja nicht mal mir, das habe ich nur zweckentfremdet jetzt gerade. Der Firma, jetzt weiß ich, wo die ganzen Spenden hingehen hier, ja, aber gut. Nein, diese Spenden, die wir da bekommen, die werden in Technik und andere Dinge investiert, die wir für uns brauchen, nicht für die Firma. So, jetzt hier wieder Ingolstadt am Drücker. Ja, Ingolstadt, dieser Lescano, meine Güte. Der wirbelt da aber ganz schön rum, du. Ja, der ist unglaublich umtriebig, jetzt hat er den Ball auch gespielt, Levels noch in der Bundesliga spielt, kriegt die Flanke, aber nicht ganz nee. Genau hin. Ja, trotzdem, der Ball immer noch gefährlich. Ah, jetzt die Nummer 19. Ey, ey, ey, ey, ey. Das ist ein Kick. Das ist Das ist schon. Aber Tobias Levels, das ist schon echt übel. Also. Schwer, wenn du überlegst, schwere Kost hier. Wenn du überlegst, Tobias Levels, dass der noch Bundesliga spielt, da das sind so Dinger dabei, es muss. Naja. Aber gut. Es ist, und er macht sich ja sogar ganz gut. Natürlich ist es halt auch eine Position, die er begleitet, die sonst nicht so überrepräsentiert ist, aber ich glaube, der ist sogar auch Kapitän dort, ne? Ist das richtig? Kurzer, wenn wir schon gerade hier am Twitter live zitieren sind, ein kurzer Tweet von Nick. Hinfallen, Aua schreien und dann schwupps aufspringen und rumpöbeln. Ich mag solche Fußballer. Das ist doch genau das, was Basti auch gerade eben meinte. Ja, genau. Und Richard merkt nochmal an, dass Basti doch bitte nach diesem Spiel seine Meinung zu Suttner revidieren dürfte, könnte, müsste. Hattest du denn von Suttner eine so schlechte Meinung? Nee, ich habe Suttner oft nur als, also ich muss das dann, da kann ich es ja jetzt hier aufklären, ich habe gerade den Tweet, weil ich gerade absetzen, aber dann mache ich das jetzt hier live. Richard, hörst du mir zu? Suttner ist auch eher ein Zufallsopfer gewesen. Es ist nicht so, dass ich den Spieler explizit meine, sondern der Name passt halt so gut, um dieses zu beschreiben, wie unattraktiv ich Ingolstadt finde. Und ich hatte das damals irgendwo angemerkt, dass ich gesagt habe, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass Kinder zu Hause sitzen und sagen, hui, ich war heute im famosen Audi Sportpark und gehe jetzt nach Hause und kaufe mir ein Suttner-Trikot. Das war die Story dazu. Okay. Und das hat nichts mit der Person Suttner zu tun, dass ich irgendwie sagen würde, dass es an seiner Spielweise oder an ihm liegt, sondern das ist so ein Name, den ich hole ich dann halt gerne raus, weil er nach Beliebigkeit klingt. Und eigentlich will er lieber große Spieler sehen wie Alain Suttner. Ja, und dann hat er wieder gesagt, okay, machen wir also nicht so ganz so spektakulär, also dann lieber Spieler wie Suttner. Ne? Hm. kennt ihr eigentlich noch jemanden, den Alain Suttner? Ja, ich habe auch einen schönen Fangesang dazu im Kopf, den ich jetzt hier an der Stelle nicht brüllen werde. Ich glaube, du kennst ihn auch. Nee, ich glaub, Alain Suttner! Nee. Ja, ich kann es mir schon vorstellen. die jüngere Generation kann mit dem Namen Alain Suttner wahrscheinlich nicht mehr viel anfangen. Ja. Ein Zar am Ball. So, Ingolstadt hat in der Zwischenzeit gewechselt. Lescano raus, dafür Hartmann rein. Finde ich jetzt gar nicht so verkehrt, weil Lescano war für mich verdammt umtriebig, aber ich glaube, der hat eine kleine Verletzung davon getragen. Ja, sieht zumindest jetzt gerade hier so aus, wird zumindest am rechten Oberschenkel behandelt, also wahrscheinlich eher verletzungsbedingter Wechsel. Das könnte für uns ein bisschen Ruhe ins Spiel bringen, wobei wenn ich mir die Aktion jetzt gerade da von Ingolstadt wieder angucke, die da wieder versuchen Druck zu machen, dann glaube ich nicht, dass wir da so viel Ruhe kriegen in nächster Zeit. Naja, der Einzelmann hat ihn auf jeden Fall wund gespielt, ja. Was ich lustig finde, gibt es bestimmt auch wieder nach dem Spiel bestimmt wieder Diskussionen und Artikel. Ich finde es tatsächlich ein bisschen amüsant, dass wenn wir auf die Gegentribüne schauen, die Herren dort sitzen, die eigentlich heute ausgesperrt werden sollten. Ja. Und sonst alle anderen zu Hause sitzen. Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie. Ja. Also ist auch ich kann eine kleine Teilfreude verspüren, weil das ein lustiges Zeichen an die Herren vom DFB ist, die sich solche tollen Strafen immer ausdenken und damit ihr eigenes Produkt dermaßen abwerten, was ich immer noch nicht verstehe, ehrlich gesagt. Ja, das ist halt, ich möchte an dieser Stelle nochmal auf unsere Sonderfolge, die wir aufgenommen haben zum Thema Abu Dhabi. Und Fußball da gucken, wenn du dann halt guckst, wie du da gegen andere Ligen einfach in so Übertragungsgeschichten konkurrieren musst. Ganz ehrlich, also wenn ich mir solche Spiele wie jetzt hier gerade mit wenig Stimmung und vielleicht auch noch einem wenig interessanten Kick vorstelle und die permanent sehe, ich glaube, dann brauchen wir uns über Fernsehgelder hier keine großen Gedanken zu machen, weil dann gehen zumindest die Gelder für internationale Übertragungen und Einschaltquoten eher nach Spanien oder England. Du, ey, ich würde mir auch, stell mal vor, so jetzt mal ganz realistisch als neutraler Zuschauer, so ein Spiel in Frankfurt-Ingolstadt, ne? Ey, also gerade auch mit diesen Voraussetzungen, da hätte ich doch gar keinen Bock. Warum sollte ich denn? Das ist für mich so ein Ding, ne? Ist jetzt unter der Woche. Wenn du nicht mit der Eintracht oder nicht mit Ingolstadt irgendwie emotional verbandelt bist, dann guckst du dir das doch nicht freiwillig an. Das ist genauso wie, ich will mir auch nicht, was weiß ich, ich will mir jetzt auch nicht Leighton Orient gegen Swindon Town oder sowas. Jetzt als Beispiel. Mir na gut, wenn die vor 80.000 Zuschauern spielen, würde ich mir das auch anschauen. Ja, aber wenn die halt auch vor 6.000 spielen, ja, und das irgendwie zweite gegen Drittliga im Pokal ist, ja, also jetzt nur mal eine Nummer schlimmer, Ja, das ist halt das Problem, wenn du halt mit den Namen da irgendwie nichts verbindest. Also ich glaube, mit so Mannschaften wie mit einer Eintracht oder auch mit einem HSV verbinden vielleicht international schon der ein oder andere noch was, weil sie ja da auch noch eine gewisse Vergangenheit haben. Aber jetzt irgendwie Leipzig gegen Ingolstadt, wo ist denn da jetzt bitte, da hat ja gar keiner irgendwie eine, auch über 30 Generationen hinweg keine, nichts, was ihn da jetzt irgendwie an irgendwas erinnern sollte, weswegen er da einschalten sollte. Bei der Eintracht sieht es jetzt nach einem Wechsel aus, Fabian scheint sich bereit zu machen. Schauen wir gleich mal, für wen er kommt. Aber jetzt, ganz gute Chance, aber abgefahren von Hansen. Eintracht wieder nicht entscheidend zum Tor gekommen, immerhin mal eine Flanke von Tarata. Aber auch Leipzig muss man halt auch sagen, von den Zuschauerzahlen sieht das aktuell gar nicht so schlecht aus bei denen. Ja, natürlich, ne? Sieht es da von der Zuschauerzahl nicht schlecht aus, aber jetzt ganz ehrlich, wenn wir jetzt mal über das Thema international reden, wird keiner in Leipzig spielen anscheinend, weil die sagen von wegen, na, die kenne ich nicht, das wird halt irgend so ein kleiner Pupsverein sein. Ja, ich meine, klar, dass die natürlich, wenn du Zuschauerzahlen in Heimspielen oder auch in Auswärtsspielen dir anguckst, dann bringen die da schon einiges mit, aber auch einfach, weil sie sich eben, ich glaube, das hatten wir auch mal erwähnt, für dieses Produkt Leipzig halt auch, oder für dieses Produkt, was sie da aufbauen wollten, den richtigen Standort ausgesucht haben, weil man da einfach über Jahre hinweg keinen Fußball oder generell große Sportveranstaltungen hatte, ja. Und da halt einfach auf einen sehr nährhaften Boden gefallen ist. Ja. Ja. Aber ja, auch hier wieder. Also was die Eintracht momentan für einen Rotz zusammenspielt, ist auch teilweise echt schlimm. Ja, also eben das ist ein ganz ekliges Spiel, was man sich eigentlich nicht anschauen wollen würde, wenn es ein anderer Verein wäre. Nee, definitiv. Also das ist eben so eine absolut missglückte Offensivaktion, wo Gacinovic ja noch teilweise versucht, die Dicht zu wickeln. Das sah jetzt aber schmerzhaft aus, wie der da aus Versehen dem da richtig umgeknickt, der Huschti da mit dem Knöchel. Ja. Also überhaupt nicht gut. Huschti kann man nur hoffen, dass er sich da nicht böse verletzt hat. Eigentlich ohne gegnerische Einwirkung, aber er steht schon wieder, Huschti, meine Güte. Ja, der ist auch hart. Wird auch nicht ausgewechselt. Jetzt kommt Fabian rein. Für Gacinovic, oder? Die Elf? Gacinovic, ja. Ja. Ja. 63. Minute. Fabian kommt rein für Gacinovic. Der auch schon gelb vorbelastet ist. Mhm. Heute ein bisschen blass geblieben ist, mal die ein oder andere akzeptable Aktion hatte, aber nicht entscheidend durchdringen konnte. Ich bin mal gespannt, ob Fabian den guten Lauf, den er in den letzten Wochen hatte, jetzt hier weiter auf den Platz bringen kann. Ja, vor allem auch zu sehen, ob es jetzt irgendwie eine Umstellung im System gibt. Theoretisch müsste ja jetzt eigentlich dann Fabian mehr in die Mitte rücken und dafür Huschti eher auf die Außenbahn. Mhm. Aber durchaus ein machbares System. Unter Umständen, dass er sogar mit Tarasay wechselt, der ja vorher mehr links gewesen ist. Aber mal ist. Ganz ehrlich, nur so Kleinigkeiten, ne? Aber der Hansen, der hat den Ball, ja? Das ist der Spieler, der Torhüter von Ingolstadt und hat die Möglichkeit, einfach zu seinem verdammten Gegner zu spielen. Und dann kriegt er es nicht gebacken, einen anständigen Freistoß zu schießen. Was ist das denn? Ach. Also ein Abstoß. Oder rege ich mich hier gerade umsonst auf? Und das nein, war das war wegen weil, der Verletzung. Wegen der Verletzung, war, okay, ist klar. Weil ganz ehrlich, ich sehe das öfter in der Bundesliga. Ne? Deswegen ist es gar nicht so selten, dass Torhüter das nicht hinbekommen, mal anständig zu ihrem Mitspieler zu passen. Aber ich glaube vielleicht... Nee, das war, weil die den Balance haben ins Ausgehen lassen, okay. Weil Huschti da lag und dann hat er das Ding halt einfach zurückgespielt. Apropos mal kleiner Exkurs, wenn wir hier schon bei Torhütern sind, ne? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir Kevin Trapp nicht mehr lang beim PSG sehen, ne? Also was momentan so die Runde macht, ist ja, dass weil er momentan überhaupt keine Einsatzzeit bekommt, dass er spätestens zur kommenden Saison oder vielleicht schon in der Winterpause vielleicht leihmäßig wechselt, aber spätestens zur kommenden Saison nicht mehr bei Paris aktiv sein wird, ne? Ist auch mitbekommen. Ja. Habt ihr auch mitbekommen, so diese angebliche Erklärung dafür? Nee. Dass Sirigu ein Kumpel von Ibrahimovic gewesen sein soll und er ihn dann angefangen hat zu mobben und dass es da schon irgendwie angefangen haben soll. Jetzt ist Ibrahimovic weg, aber irgendwo habe ich das gelesen, aus nicht so unfassbar unseriöser Quelle. Schon interessant, der muss ja Trapp auch irgendwie Adolf genannt haben oder so. Also, bitte was? Ja. Okay. Wer? Ibrahimovic hat dem Trapp dem Spitznamen Adolf gegeben, wahrscheinlich meinte er, ist lustig, aber es gab irgendwie so zwischen den Zeilen Gerüchte, dass der Ibrahimovic damals schon probiert hat, Trapp irgendwie zu mobben, weil Sirigu sein Kumpel ist. keine Ahnung, ob das stimmt, aber es ist zumindest verwunderlich, weil ich fand, dass Trapp bis auf ein paar Aussetzer da trotzdem irgendwie gut gehalten hat und der wurde ja auch gefeiert und vom Trainer auch gelobt. Ja. Und der Verein, der ihn, also das ist auf jeden Fall, glaube ich, ein schöner Free Agent für Vereine, die keinen Torwart haben. Also ich glaube, der kann sich trotzdem auf international gehobenem Niveau seinen Verein aussuchen, glaube ich, finde ich. Hm. Wenn man überlegt, dass Vereine wie Man City sich Claudio Bravo holen. Also es ist kurios teilweise, ja. Was für Torleute. Es gab ja auch diese Zeit, wo Arsenal mit Almunia und danach auch ein paar merkwürdigen Pflaumen. Es ist komisch. Also es ist so, wo du denkst, aber gut. Almunia war, also, aber genau, aber auch wie so ein Serie Gouf, fand den als Torhüter nie richtig geil, ja, dass der überhaupt mal Paris gespielt hat, so what, ja, aber auch, wie du es gesagt hast, auch da sind lauter, für mich nicht hochklassige Torhüter, die aber in Spitzenpositionen sind, ne? Also da hat Trapp, wenn er wirklich sein Spiel auch wieder auf zusammenbekommt und auch das Vertrauen wieder bekommt, ist auch definitiv immer noch einer der besten Torhüter. Aber ich glaube, für ihn war es auch ein sehr negativ, dass er dann nicht mehr berücksichtigt wurde bei Löwen. Ich glaube wirklich, dass das seiner Karriere nicht gut getan hat, mal berücksichtigt worden zu sein und dann nicht mehr. Und jetzt aktuell hat er halt auch keine Chance mehr, denn im Gegensatz zu anderen Torhütern, die halt dann immer noch durchgedrückt werden, weil sie ja bei einem Top-Verein spielen, wird er halt dann nicht mehr eingeladen, ne? Kurz zurück zum Spiel. Wir hatten gerade eben wieder eine kurze Unterbrechung, weil Tarasay am Boden lag, der schien weggerutscht zu sein, hat sich dann spontan an den Oberschenkel gegriffen, aber steht jetzt wieder und es scheint sich auch der nächste Wechsel anzubahnen. Otschipka hat sich bereit gemacht, damit wird Tawata dann ja wohl das Spiel gleich verlassen dürfen. Ist zumindest von auszugehen, ne? Was ich jetzt auch nicht so. Was mir so ein bisschen auffällt, dass die Eintracht teilweise echt mit Fünferkette spielt, beziehungsweise dann Dreierkette, gell? Wenn du jetzt siehst, wo Abraham, wie weit außen er ist, dann in der Mitte ist einer und wie weit Tawata eben links weg war und Regesel auch nicht im Bild. Also das ist schon interessant zu sehen. Aber das haben wir doch im letzten Heimspiel auch schon gemacht gegen die Bayern, dass wir... Das ja gut, aber im letzten Heimspiel haben wir, wie du gesagt hast, gegen die Bayern gespielt. Ja, ja, aber das scheint ein Modell zu sein, was sich ja durchsetzt. Ich hatte das am Anfang auch schon bemerkt, dass wir in dem Moment, wo Ingolstadt in der Vorwärtsbewegung ist, mit einer Fünferkette unterwegs sind und dann relativ schnell wieder in die Dreierkette umschalten. Also das ist sozusagen ja, das gleiche Modell, wie wir, wie gesagt, gegen die Bayern an der Stelle auch gespielt haben. Gut, aber du hast ja Hasebe als Quarterback, wenn ich das richtig sehe. Das finde ich interessant, weil ich so eine gewisse Flexibilität hatte. Ich finde es eigentlich ganz gut. Ja. Du hast dann, wie du jetzt gesagt hast, ist Tawata jetzt rausgegangen. Für ihn kam Otschipka, Tawata jetzt in der zweiten Halbzeit mit einer bisschen stabileren Leistung. Ich würde sagen, ist ja auch nichts Dramatisches passiert. War ein ordentliches erstes Outing. So, ja. Also hätte schlimmer laufen können, hätte besser laufen können, hat auch ein paar feine Tricks, muss man fast sagen, auch dabei gehabt. Aber diese Fehler, die muss er in der Zukunft noch abstellen. Trotzdem nichts Dramatisches passiert. Er bleibt eine Option für die Linksverteidigerposition. Ja. Um es mal so zu sagen. So, ansonsten wieder das Spiel, was sich ein bisschen zerfahren darstellt. Die Eintracht jetzt momentan den Ballbesitz. Abraham versucht das Spiel aufzubauen, passt aber erstmal quer. Die Eintracht weiß aktuell noch nicht wirklich, wie sie ihr Offensivspiel gestalten soll. Auch ein Fabian scheint mir momentan zumindest nach seiner Einwechslung noch nicht gut eingebunden zu sein, ne? Nee, also scheint noch nicht so richtig ins Spiel zu finden. Auch immer, ich bleibe dabei, dass das ein undankbares Spiel ist, wenn ich sehe, wo die ersten Stürmer da stehen. Wir bestreiten es damit ja nicht. Ja? Also das ist, ich glaube, jedem klar. Ganz ehrlich, und außerdem, es spricht ja auch momentan alles gegen so ein Spiel. Ne? Ja, wenn du überlegst, es ist Dienstag, es regnet, irgendwie hat auch auf das Spiel weder die Fans noch großartig Bock, noch der DFB hatte großartig Bock auf dieses Spiel. Ja, es ist halt eine sehr, sehr undankbare Situation aktuell. Ja? Und irgendwie musst du dich da halt jetzt durchwuseln, weil du hast halt ein paar tausend Fans, die jetzt Geld dafür bezahlt haben und jetzt hier halt auch ein weiterkommender Eintracht einfach sehen wollen. Und auch finanziell wäre das für uns jetzt auch nicht so nachteilig. Ne? Ja, ich finde es gut, wenn ihr einfach weiterkommt und vielleicht ein geiles Los danach kriegt. Ja, irgendwas Attraktives. Lotte dann zu Hause. Nein, nicht schon wieder. Worüber ich mich ja eigentlich freuen würde, wenn das irgendwie noch stattfindet, wäre eine Einwechslung von Sonny Kittel, der ja zumindest mal auf der Bank der Ingolstädter ist. Aber momentan macht er ja noch keine Anstalten, sich hier irgendwie aufzuwärmen. Nee, aber hat ein, also hat der, weiß einer, wie viele Einsätze der da schon hat? Nee, kein. Also so hat er noch nicht auf sich aufmerksam gemacht, gell? Nee, gar nicht. Okay. Der war auch verletzt eine Zeit lang und musste dann auch erst wieder reinkommen. Jetzt ist eigentlich so, ich weiß aber nicht, ob das jetzt auch aus rein sportlichen Gründen der Fall ist, dass er jetzt auf der Bank ist oder auch ein bisschen emotional der Fall ist. Das wird man sehen. Aber ich gehe auch nicht davon aus, dass er sich in kürzester Zeit hier in die Stammmannschaft spielen kann. Nee. Aber gut, müssen wir abwarten, wenn er dann sein erstes Spiel für die Ingolstädter wirklich bestreitet. Naja, noch 20 Minuten. Mein Tipp war nicht so abwegig. Nee, auf keinen Fall. Momentan ist noch jeder drin. So. Ja, war mal der Versuch an der Flanke, aber auch der Mitspieler nicht wirklich gefunden. Kann da schon mal kurz Ton anmachen? Ich würde gerne wissen, wie die Stimmung ist. Ganz kurz. So, wie viele Zuhörer haben wir denn hier eigentlich aktuell noch? Ist da noch irgendjemand dabei, der uns hier bei diesem Stream hier lauscht? Oder sind wir eigentlich jetzt die einzigen drei Mohikaner, die jetzt hier in trauter Runde, ich habe noch nicht mal ein Bier an meiner Seite, jetzt hier die letzten Minuten. Du bist ja auch der Erkältung erlegen, also du müsstest ja eigentlich irgendwie so einen Kamillentee oder irgendwas da haben. Ja, ich hatte aber gedacht, ich habe mal gehört, ein warmes Bier soll auch helfen. Das ist richtig. Hat mir sogar letzte Woche meine Hausärztin empfohlen, ich soll warmes Bier trinken. Also ich habe die richtige Ärztin gewählt. Wir haben aktuell noch 34 Zuhörer im Stream, sagt mir die Maschinerie. Absoluter Wahnsinn. Vielen Dank und schöne Grüße an alle, die Verrückten. Wir machen auch gerne auch noch so ein bisschen Themen-Bingo, weil das Spiel ja nicht so unglaublich interessant ist. Also wenn ihr aktuelle Fragen, sag ich mal, zu uns, zum Podcast, dann wäre das jetzt die Möglichkeit, @EintrachtPodcast genau diese Fragen zu stellen. Der René hat uns ja jetzt eben schon wundersamerweise erklärt, wie viele iPads er um sich herum versammelt hat. Dann kann er diese auch mal einsetzen, um die Fragen dann dementsprechend durchzulesen und sie dann hier in der Runde zu stellen. Denn wie gesagt, es gibt ja immer die ein oder andere Frage, die die Fans an uns haben, dann immer her damit. Oder wenn ihr irgendwie jemandem was wünschen wollt oder so, wenn ihr einen Liedwunsch habt, dann macht das lieber nicht, sondern guckt auf YouTube, ja. Also jetzt wenn ihr einen Terrorclown gesehen habt. Ja, wenn ihr einen Terrorclown gesehen habt. Ja, dann das machen. Das ist mein aktuelles Lieblingsthema. Also jetzt mal alles. Der Terrorclown. Was ist hier eigentlich los? Eine bessere Beschreibung der aktuellen Medien und gesellschaftlichen Landschaft kannst du, glaube ich, nicht abgeben, als diese halbgaren Meldungen über Terrorclowns. Ja. Du denkst, Terrorclown am Öderweg gesichtet, er fuhr einer Frau mit dem Fahrrad hinterher. Meldung zu Ende. Ja. Leute, habt ihr das? Terrorclown erschreckt junge Frau, die lässt sich davon nicht beeindrucken, Terrorclown flüchtet. Aha, hier, super Meldung hier, Gott sei Dank, das muss ich mir nochmal genauer durchlesen. Habt ihr diese eine Meldung mitgekriegt, wo auch irgendwie so drei Typen als Clowns verkleidet haben, versucht irgendwie einen einzuschießen, der dann spontan irgendwie so einen Schlagstock aus seiner Tasche gezogen hat und die drei erstmal kräftig vermöbelt hat? Ja, ich glaube nicht. Bist du sicher, dass diese Meldung echt ist? Oder? Weil es gibt ja momentan, der neueste Trend ist ja auch dieses 24aktuell.com, wo jeder Hansel irgendeine Meldung schreiben kann. Echt? Ach du Scheiße. Wird immer da kommt doch immer dann hier Terrorclown in Bockenheim verprügelt. Also die Stimmung gegen die Terrorclowns, die dreht sich auch gerade. Ich finde es ganz gut. Ich finde es eigentlich ganz gut, dass wir Terrorclowns haben und nicht immer wieder die ganze Zeit über Flüchtlinge gelästert wird. Ja, den habe ich mir aber auch gedacht. Die Fußballfans und Flüchtlinge werden jetzt in Ruhe gelassen. Jetzt geht der ganze Hass manches einfachen Gesellen lädt sich jetzt auf Terrorclowns ab. Ja. Da gibt es schon Facebook-Seiten. 4 gegen Terrorclowns. Gibt es noch keine Petition oder irgendwie was gegen Terrorclowns oder sowas? Das ist doch immer der erste. Schön, aber das LKA beschäftigt sich auch schon mit Terrorclowns und sagt, wenn. Ja, die haben ja auch genug davon. Sollten Sie einen Terrorclown sehen, gehen Sie bitte nicht näher dran. Sondern gehen Sie weg und rufen Sie umgehend die Polizei. Soll ich jetzt, wenn ich hier irgendeinen Clown sehe, die Polizei anrufen oder ja. was? Also was ist gehst denn jetzt? Gehst du morgen durchs Einkaufszentrum, steht irgendwie einer und als Clown verkleidet und bastelt mit Luftballons, da rufst du die Polizei, damit sie einen Apfel. Also ich weiß nicht, ob die Meldung echt ist mit diesem, aber einmal gab es doch die Meldung, dass Entwarnung in Riesa, das war ja, kein Terrorclown in der Schule, sondern es war der Hausmeister mit irgendwelchen Hörschutz. Das habe ich gelesen. Aber es gibt bestimmt schon bald irgendwie so eine Front, die sich bildet, das ist eine patriotische Europäer gegen die Clownisierung des Abendlandes oder sowas, ja. Die Horrorclownisierung oder so, ja. Dann hast du nicht getwittert, Marvin, dass der Zirkusverband sich von Terrorclown distanziert? Ja, distanziert. Der deutsche Zirkusverband distanziert sich von Terrorclown. Also hier, Gott sei Dank, ich hab auch gewartet, bis der Zirkusverband das macht, weil die müssen sich ja endlich mal dazu äußern. Das ist hab ich mir die ganze Zeit schon gedacht, wie kann der Zirkusverband sich so lange zurückhalten mit einer Äußerung? Ja. Endlich hat er es getan. Ich war sehr froh, dass der Zirkusverband, der ja die ganze Zeit in der Nähe stand, die normalen Clowns zu radikalisieren und zu Terrorclowns auszubilden, dass der sich ein für alle Mal distanziert. Das war mir ein persönliches Anliegen. Und ich war sehr froh, als ich das twittern konnte. Denn wir wissen alle um die geistige Nähe, ideologische Nähe des normalen Zirkusverbandes, der jetzt die Terrorclowns eigentlich fördert. Aber ich finde es gut, dass er sich distanziert hat, um hier mal in Deutschland auch mal für recht. Nein, weil eins müssen wir mal festhalten. Nicht alle Clowns sind Terrorclowns. Also ich will nicht, dass... Es gibt auch gute Clowns. Und dafür steht der Deutsche Clownverband, Zirkusverband. Deswegen will ich jetzt nicht, dass alle Clowns in Verruf geraten. Nur weil einige wenige Idioten. Am besten Clowns gründen kaputt. Wir eine Petition gegen Kollektivstrafen für Clowns. Ja, das finde ich gut. So, die Eintracht macht hier ein bisschen mehr Schub in dem Spiel. Ich finde die Einwechslung von Oczipka und Fabian bringen da langsam so ein bisschen. Boah, Druck auf Ingolstadt. Das war gerade eben ein schöner Schuss von Mascarell. Wohl ein wenig zurück, ja. Huiuiui. Ich bin hier gerade auf, ja. Huiuiui. Terrorclown ist auch so ein geiles Wort, sorry. Terror. Leute. Terror. Was aber ist denn da los? Terrorclown. Aber ganz ehrlich, das hängt mit der momentanen Hysterie zusammen. Weil wenn du dir die Medien anschaust, ist ja alles Terror mittlerweile. Mhm. Es gibt nur noch Terror, es gibt nur noch Krise, es gibt nur noch, also entweder die Flüchtlingskrise, dann die Terrormeldung, dann die, was weiß ich, Ausspähung und so weiter und so fort. Du arbeitest ja nur noch in Superlativen. Es passiert ja nichts mehr. Im Normalen, dann hast du die Populisten und dann hast du die Schockwahl und dann hast du die schlimmste US-Wahl aller Zeiten. Es gibt immer nur noch diese Superlative und die führen halt auch dazu, dass es halt auch die Terrorclowns gibt, ja, wo anscheinend auch wirklich einige Schindluder treiben. Aber da muss man normalerweise auch als Medien, als Medienvertreter, es gibt natürlich nicht die Medien, das ist auch Bullshit, das wissen wir alle, aber da muss ich auch als schreibender Kollege dann irgendwie auch dafür sorgen, dass ich mal sage, naja, jetzt machen wir mal halblang, ist nicht alles immer Terror, ist nicht alles immer in Superlativen auszudrücken. Ja, ja, zumal das ja ein Paradebeispiel, wie auf dem Reißbrett ist, für Sachen, die vielleicht gewisse Medien erst befeuern. Also ja, viele dieser auf der Schwelle zum Terrorclown waren, kommen ja jetzt vielleicht erst auf die Idee. Also es gab vielleicht gemäßigte Clowns, die gemäßigten Clowns fühlen sich ja vielleicht jetzt erst herausgefordert überhaupt Clown zu werden. Und ja, es gibt vielleicht welche, die mit der Clownität gar nichts zu tun hatten, die jetzt erst vielleicht zu Clowns werden, weil die davon jetzt erst erfahren haben. Also ja. Das ist merkwürdig. So, ihr Clowns, lasst uns mal wieder auf dieses Fußballthema zurückkommen. Ja, okay. Imona schreibt, dass sie uns aus Frankreich auch zuhört. Salut. Richard hat eine Frage, die er komplett in Großbuchstaben geschrieben hat, um ihr ein bisschen Nachdruck zu verleihen und möchte wissen, ob Schalke heuer Meister wird, ja oder ja. Heuer ist fränkisch und steht für dieses Jahr. Meint wahrscheinlich damit diese Saison. Also bevor Schalke. Ich habe gedacht, als ich den Richard kennengelernt habe, hat er mir erzählt, er trinkt keinen Alkohol. Oh, Sonny Kittel wird jetzt eingewechselt. Nur mal eine kurze Break. Oh, der Marvin hat es gejinxt. Ja. 0-1 Kittel. Ja. Also Kittel kommt jetzt tatsächlich rein für den Herr Lex. Wo freut mich ja persönlich für Sonny Kittel, der jetzt in der 80. Minute die Chance bekommt, jetzt hier noch sein Können zu zeigen. Ich hoffe aber nicht, dass er das ausgerechnet gegen die Eintracht jetzt macht. Nee, aber ich glaube nicht. Ich glaube, ich lege mich fest, das Ding geht über die Verlängerung und ins Elfmeterschießen. Wollen die uns hier wirklich so eine Verlängerung antun? Die wollen unsere komplette Sendekompetenz auf die Probe stellen und wollen, dass wir hier über 130 Minuten plus Pause am Senden sind. Das wird episch. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Aber wie gesagt, viele Grüße nochmal an die Mona. Um zum Thema zurückzukommen, also Richard, bevor Schalke Meister wird, schaffen wir das in Unterhosen den Eisernen Steg durchzulaufen. Also, erwähnte das wieder, ich werde warten. Naja, aber ich meine, man muss halt Dinge halt auch beim Namen nennen. Und Entschulden sind Ehrenschulden. Ja, genau, und das ist halt auch so ein Ding. Ja, aber du hast uns damit reingezogen. Ja, also vielleicht ist ja irgendwann mal Schalke in der Lage dazu. Ich denke, die sind übrigens auch auf einem ganz guten Weg. Ich denke, die haben sich jetzt schon ein bisschen eingegroovt. Jetzt kommen auch langsam die Siege. Ich gehe weiterhin davon aus, dass das Team um Heidel ein gutes ist. Aber meine Güte, was macht die Eintracht für Fehlpässe hier? Das kann doch gar nicht wahr sein. Aber du bist sein. Immer weiter hinten dran. Ja. Du warst schon einige Minuten her. In der wie viel Minute bist du denn? 81,30. Ah, siehst du, ich bin 81,20. Das ist ja frech. Dann brauche ich mich auch gar nicht aufzuregen, wenn es hier schon wieder Punkt gelaufen ist. Ist jetzt mittlerweile Freistoß für Ingolstadt von der linken Außenseite. Das hier Billard. Oh. Ach, da flippert der Ball da so ein bisschen zwischen den Spielern hin und her. Jetzt liegt ein Ingolstadt auf dem Boden. Verletzt im 16er. Ja. Oder Yannick, unser Edelfan Yannick, habe ich ihn genannt. Der Edelfan. Hat gerade getwittert, ob wir schon über Marco Rus gesprochen haben, können wir kurz noch erwähnen, dass super war, dass Marco Rus war ja beim HSV, war der, glaube ich, sogar auf der Bank, oder? Ja. Also der saß nicht auf der Bank, aber war Er hatte ja darum gebeten, mitfahren zu dürfen nach Hamburg, genau. Und war dann auch mit da und hat quasi nochmal einen Stuhl neben die Mannschaftsbank gestellt bekommen und hat dann da gesessen und quasi das Spiel begleitet und die Mannschaft begleitet. Ich glaube, das ist auch so ein gutes Zeichen für die Mannschaft und auch für die Fans. Generell sollte man ja nochmal lobend erwähnen, dass er die Krankheit damit ja jetzt anscheinend überwunden hat. Ja. Und jetzt auch dann Mittwoch wieder. Mittwoch gab es ja die wichtigen Untersuchungen, die sich ja zu seinen Gunsten verlaufen haben. Also das war ja eine sehr, sehr schöne Situation. Es gab ja sowieso, also um Marco Rus gab es in den letzten Wochen ja sowieso relativ viel, ich würde mal fast sagen, emotional positive Nachrichten. Fand es auch, jetzt wieder aus der Eintracht, naja, wieder im Sande verlaufen. Auch Rafinha hat da die Arme genommen und so weiter. Das waren viele nette Angelegenheiten und das gipfelt ja jetzt darin, dass er jetzt anscheinend wirklich gesund ist, wieder an der Mannschaft auch näher heranrückt. Und ich hoffe, dass wir ihn spätestens zur Rückrunde dann wieder begrüßen dürfen, denn auch ein fitter Marco Rus ist definitiv eine Stärkung für die Frankfurter Eintracht. Ja, es hat man gerade die Situation, dass Kittel Vollgas über die Außenbahn gegangen ist und Vallejo so ein bisschen davongelaufen ist und wir glücklicherweise den Ball abwehren konnten, bevor Lecky Einschussbereich in der Mitte zum Ball kam und jetzt gibt es Ecke für Ingolstadt, die erstmal abgewehrt wird. Jetzt kommt der Ball nochmal rein, aber Radetzky hat ihn. Ich sehe halt nichts, ich sehe halt, ist nicht. Deswegen erzähle ich es dir ja, damit du es mitkriegst. Ich mache jetzt hier Sky Go aus und mach's wieder an und schau mal, ob das was bringt. Ja, das also geht gar nicht mehr, das ist immer so. Ja, das ist ja gut, aber ganz ehrlich, wie viele schauen ins Spiel, ne? Wobei Eintracht-Fans gibt. Ja, aber das hat ja nichts mit dem Spiel zu tun, das hat ja was mit Sky Go zu tun. Ne? Wenn da vier Leute zugucken, haben sie ja die aktuelle Zuschauerquote um 100% gesteigert und dann ist ja durch. Sky Go, ey. Naja. Könnten noch einfach. So, Gladbach legt mittlerweile auch in dem anderen Spiel gegen Stuttgart mit dem 2-0 nach. Der HSV führt auch nach wie vor, glaube ich, 3-0. Ja, der HSV spielt das Ding hier wirklich locker runter, das muss man ja mal sagen. Ja, die Einzigen, die hier noch nichts geleistet haben, sind wir. Naja, immerhin, sage ich mal. Auch mal was Besonderes. Welche Sekunde seid ihr jetzt momentan? Die 37., 38., 39. Sekunde in der 84. Minute. Oder 85. Ja, Minute. Wirklich 5 Sekunden zurück, okay. Also 5 Sekunden jetzt gut gemacht. Ja, immerhin. Ja, machst du nochmal an und aus, dann bist du. Machst du nochmal an und aus, dann bist du voraus. Und dann deiner Zeit machst voraus. Das die ganze Zeit, da spielt einer schon gegen Gladbach. Ja. Wir wussten schon immer, dass Marvin seiner Zeit voraus ist. Naja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, die Gladbacher, die leisten sich hier geben mir sicher keine Blöße. Die wollen das Spiel auf jeden Fall 90 Minuten klar machen, um dann gegen die Frankfurter Eintracht fit zu sein. Aber die spielen natürlich jetzt auch nur gegen den Zweitligisten. Das darf man auch nicht vergessen, VfB Stuttgart. Oh, ja. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass jetzt hier nichts anbrennen lassen, bitte Jungs. Jetzt wird hier getrickst und erstmal abgewehrt. Ich hasse es. Ich hasse es. Wenn jetzt irgendwas passiert, sieht aus, als wenn die ja vorher. Ein Mann weniger wäre gerade. So, jetzt mach doch schneller. Ach, nicht so wirklich so. Ja, wie schon wieder ein Fehlpass im Halbfeld und der Ball ist wieder fort. Das sind unnötige kleine Dinger und jetzt ist natürlich die Lücke da, weil sie rausrücken müssen und Tobias Gesel mit einem völlig unnötigen Rückpass zu Radetzky. Ziemlich grausiges Spiel heute, meine Güte. Das eigentlich von bis auf vorne bis hinten. Also das Einzige, was hier einigermaßen funktioniert, ist wirklich die Innenverteidigung. Ne? Also man darf auch nicht jetzt sagen, dass die Außenverteidigung jetzt hier großartig gut ist. Auré Gesel macht für mich heute kein wirklich gutes Spiel. Ne? Ja, also am Anfang schon, aber er lässt jetzt schon nach. Bewirbt sich aktuell nicht dafür, dass er jetzt die nächsten Spiele auch noch auf dieser Position bekleiden darf. Aber gut, es ist, wie der Basti schon gesagt hat, ein dreckiges Spiel halt auch irgendwo. Ja, spielt hier fast in der Geisterkulisse. Könnte man auch meinen, jetzt hier würde halt Malta gegen San Marino spielen, ja, in irgendeinem großen Stadion. Ist halt einfach momentan ein bisschen ungünstig, aber wir schaffen es auch nicht, aus eigenem Ballgewinn mal gefährliche Situationen zu kreieren. Also das sind jetzt noch 3 Minuten offizielle Spielzeit plus Nachspielzeit. Also ich würde mal sagen, wahrscheinlich noch so 5 Minuten in Summe und dann ist das Thema hier auch quasi mehr oder weniger erstmal mit der regulären Spielzeit durch. Was wollte ich Ihnen gerade eben noch sagen? Mir war gerade eben noch was eingefallen, jetzt ist es schon wieder fort. Richard merkt auf Twitter nochmal an, aber dass er jetzt Heidel bei Schalke ist und wir gegen Mainz und Schalke gewonnen haben. Ja, das ist gut gesehen, vielen Dank. Ich weiß nicht, also vielleicht hat er jetzt dann doch was getrunken, ausnahmsweise. Was hat der Mainz und Schalke, was? Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Ich verstehe es auch nicht. Der HSV schießt das 4. Tor. Meine Güte, on a roll. Luca Waldschmidt. Eieiei. Jetzt treffen sie alle. Aber ist ja schön so. Also, ein bisschen traurig, dass er nicht bei gleich, uns ist. Gleich mal auf Sky Go gucken, weil das gibt jetzt Gelb-Rot für Fabian. Nein. Ist das wirklich so? Es war aber flott jetzt eingewechselt und Gelb-Rot. Ja, die Gelbe hatte er doch auch erst vor. Mann. Bekommen. Ja. Aber diese gelbrote Karte schockt natürlich schon. Also ich meine, gerade jetzt auch Fabian, der ja da auch so ein bisschen der Treiber im Mittelfeld jetzt wieder war. Ja, aber es war genau die Situation, die wir vorhin gesagt haben. Er kriegt den Ball nicht und mit gestreckter Sohle dann da auf den Gegenspieler, ist halt gelb. Auch blöd. Das war blöd. Das ist gelbe Karte. Zeigt wieder das, was wir vor 2 Wochen, glaube ich, gesagt haben, als ich gesagt habe, dass Fabian derjenige ist, der die Einkäufe in die Wohnung trägt und aber zu weit reingeht mit dreckigen Schuhen. Der ist kein Zweikämpfer. Siehst du ja da, wie unbeholfen. Guck, wie unbeholfen er da hingeht. Du merkst halt schon, er ist im Rutschen, ist er sich nicht sicher, was soll ich jetzt machen? Ja, und dann ist es diese halbe Sekunde, die er dann im Kopf zögert, die dann an Unerfahrenheit hat, es ist eine schwierige Nummer, finde ich. So den solchen Spielern einzubimsen, zu sagen, ey, du musst jetzt auch Vollgas gegen den Ball gehen. Was wahrscheinlich notwendig ist heutzutage, aber es ist halt trotzdem immer eine Gratwanderung. Weil wenn das dann so aussieht, und bei Fabian sah das jetzt nicht zum ersten Mal so aus. Nee. Nein, das ist schon das ist so eine typische Szene eigentlich für ihn. Ja, eben. Genau, und jetzt hat es halt gelb-rot und das ist nicht so. Ich hoffe nicht, dass er das sich zu sehr zu Herzen nimmt, weil er trotzdem der Spieler der Saison bis jetzt ist, in dieser noch jungen Saison, aber trotzdem. Mit seinen ganzen Vorlagen, ich glaube 5 Vorlagen hat er schon. Und es ist so ein Spieler, der, und man darf bei ihm, was man bei ihm nicht vergessen hat, er gehört uns auch. Also der könnte theoretisch monetarisiert werden. Ja. Kurze Verständnisfrage, 2 Minuten Nachspielzeit, wie erwartet. Gelb-rote Karte ist ja normalerweise dann immer ein Spiel, nächste Runde. Aber gilt ja, nur genau. für den Pokal, ist nicht ja, für die Liga, oder? Ja. Nur rote Karte. Das ist nur rote Karte, wenn du dann merkst, genau. Ja gut, aber da ist ja dann sowieso immer Entscheidung von DFL Sportgericht und dann wird da ja sowieso immer nochmal genau. individuell aber die gelbe Karte, ausgehandelt. Aber die gelb-rote Karte ist absolut irrelevant. So, jetzt kriegt Ingolstadt in der 91. Minute einen Freistoß zugesprochen. Der dürfte so 5 Meter vor unserem Strafraum sein. Also jetzt keine so schlechte Position. Das waren so die Positionen, die wir am Wochenende gegen Dortmund auch gesehen haben. Und wer auch schießt? Noch gar keiner. Die Eintracht-Spieler diskutieren noch mit dem Unparteiischen und der Ingolstadter krümmt sich noch auf den Boden, steht jetzt aber wieder auf. Ist halt dann auch unnötig, jetzt in der Situation dann nochmal so einen Standard irgendwie zu kassieren. Boah, ich hasse echt solche Situationen. Das ist echt zum Kotzen. Da kommt die Wiederholung. Ja, was, der zieht den doch zuerst. Ja, das da geht es aber nicht drum. Aber dann Vallejo steigt da ein ja, und hebt halt das Bein nochmal. Ja, nee, aber wie viele Sekunden jetzt bei euch? 90, genau 91. Minute. Jetzt kommt Chandler rein, wahrscheinlich für Regesel. Nee, für Tarasay. Okay. Für Tarasay, ja. Jetzt bin ich auch wieder parallel zu euch übrigens, ja. Gut. Ja. Tarasay auch leider ein sehr unauffälliges Spiel gemacht. Ja. Ich denke, der Junge kann uns noch viel Freude bereiten. Das hat er ja auch gegen Hamburg im Ansatz gezeigt. Aber heute war das wieder nichts. Aber du merkst halt, das Spielerische funktioniert momentan bei der Eintracht. Zumindest in diesem Spiel überhaupt nicht. Chandler jetzt natürlich eigentlich ganz klar als Defensivverstärkung. Weiß jetzt nicht, wie viel. Auch Gott, der Freistoß war schon ziemlich erbärmlich. Also bei allem Respekt, was hast du denn da probiert? Vielleicht will er irgendwann mal American Football spielen, dafür wäre das gar nicht verkehrt gewesen. Für alles andere ist es nicht geeignet. Naja, gut, also so gleich fertig. Nachspielzeit ist dann auch gleich rum. Also auch verschießen, ja. Ich vermute mal, dass jetzt auch relativ pünktlich abgepfiffen werden wird. Mhm, na, guck ja. schon auf die Uhr. So, aber wie stellen wir uns denn jetzt auf? Chandler ist jetzt halt eigentlich ja auch wieder ein Defensivspiel. Alter, diese Bälle kommen überhaupt. Och, Leute. Ja, so. Basti hat erstmal richtig getippt. Nach 90 Minuten 0-0. Kannst du jetzt ein Ei drauf raten? Bringt halt auch nichts. Und wir haben natürlich jetzt so das Worst-Case-Szenario. Es geht jetzt mal mindestens über die 120 Minuten, eventuell auch noch Elfmeterschießen, was uns mit Blick auf das Spiel gegen Gladbach am Wochenende eigentlich gar nichts Positives mit sich bringt. Nee, definitiv nicht. Das ist halt... Sowas ist halt echt immer total unnötig und ärgerlich. Aber ganz ehrlich, die Eintracht hat es in keiner Zeit in den 90 Minuten geschafft, eine Chance herauszuspielen, die so drängend war, dass du jetzt das 1-0 hättest mahnen müssen. Dafür waren wir eigentlich offensiv viel zu schwach heute. So, Basti ist, glaube ich, mal kurz. Genau. Mal kurz seine Atemübungen machen, dann sind wir jetzt gerade noch zu zweit. Richard schreibt auf Twitter, er ist überzeugt und schaut die Verlängerung noch mit. Das ist sehr schön. Vielen Dank. Schöne Grüße nach Österreich. Ja, wir haben so viele internationale Fans. Wie toll das ist. Ist nach Österreich. Es gab die aus Frankreich. Ist doch schön hier. Ne? Also die Mona, liebe Grüße nochmal. Frankreich, nicht zu vergessen, eben den Kollegen aus Abu Dhabi. Ja, wenn der uns bestimmt auch gerade zuhört. Genau, wir hatten Kollegen, die uns auch aus Japan geschrieben haben. Wir haben die Kollegen aus San Francisco. Also wir haben schon sehr international vertretene Hörerschaft. Kann man nichts gegen sagen. Konrad Elser schreibt uns gerade 24711. Er hört uns jetzt gleich. Also er will jetzt die Verlängerung mit dem Eintracht-Podcast-Kommentar hören. Ich hoffe, er stellt sich auf eine kleine Verzögerung ein zu dem, was er da gerade live miterleben darf. Aber dann wünschen wir ihm viel Spaß auf jeden Fall dabei. Ja, natürlich, es gibt auch bestimmt den einen oder anderen Fan, der total verrückt ist und uns sogar aus Offenbach zuhört. Ja, naja, Offenbach ist auch eine schöne Stadt, da lässt sich bestimmt gut leben. Aber wir haben jetzt 90 Minuten rum, es steht 0-0, der Eintracht ist vor einer geisterhaften Kulisse. Sieht bis auf nichts aus, wenn man sich so die Bilder da anguckt, also da ist ja nichts. Ja, es ist halt, also das sind halt so Dinge, die willst du halt auch als Verein überhaupt nicht sehen, ne? Das ist schon richtig grauselig, wenn dann überhaupt nur so wenige das sind ja auch nicht wirklich viel mehr Fans zugelassen worden, das ist einfach scheiße, macht keinen Spaß. Das zerstört auch nochmal das Pokalgefühl, was wir uns ja eh erst ein bisschen aufbauen müssen. Ich habe ja vorhin gesagt, ich war selber ja gar nicht so in Pokalstimmung, aber so wird es halt auch nicht besser. Was ganz ungewöhnlich ist, wenn wir uns überlegen, vor 20 Jahren oder so, da war das üblicher, dass du vor so wenigen Fans gespielt hast. Ist ja gar nicht so so wie soll ich sagen, so traditionell, dass die Eintracht immer ausverkauft ist oder fast ausverkauft das Haus hat. Das ist auch ein Phänomen, was jetzt vielleicht, keine Ahnung, wie lange gibt es jetzt, René? Vielleicht 10 Jahre oder so oder weniger sogar, ne? Es ist noch nicht so nee, lang, dass wir immer. Ab 10 Jahre sowas dürfte auch mit Dreh hinkommen. Ja. Was irgendwo auch absurd ist, ja. Ich meine, natürlich, ich habe auch schon gegen Oldenburg mit 6.000, 7.000 Zuschauern in der zweiten Liga im Regen gestanden, ne? Als der Hans-Jörg Butter noch im Tor war. Ui. Aber es sind halt, ja, es sind also ganz alte Zeiten. Aber wir können ja froh sein, dass sich das alles so positiv entwickelt hat. Umso trauriger, dass es dann halt noch so Lowlights gibt. Aber von der ganzen Weile hat der Marc ja auch, hat mir geschrieben, hat auch gemeint, in der Europacup-Saison haben wir, glaube ich, gegen Sandhausen im Pokal gespielt. Waren es auch nicht wirklich viel mehr. Ja, das stimmt. Vielleicht schon mal so ein kleiner Ausblick auf Freitag. Gladbach, während jetzt hier die Verlängerung angepfiffen wird. Gladbach ist ja auch durchaus viel unterwegs mit Liga, Pokal und den internationalen Spielen. Aber die sind natürlich jetzt durch. Die haben jetzt gerade eben das Spiel mit 2-0 abgepfiffen und die haben vielleicht auch ein bisschen anderen Kader. Was können wir denn da am Freitag erwarten in dem Spiel gegen Gladbach? Naja, Gladbach ist eigentlich so nominell die deutlich bessere Mannschaft. Also für mich eigentlich momentan sogar fast unter ihren Möglichkeiten. Platz 10 ist eigentlich so eine Position, die ich den Gladbachern gar nicht zuschreiben würde. Denn ich denke eigentlich schon, dass die, jetzt sage ich auch nicht nochmal eigentlich, weil das ich viel zu oft gesagt habe, fällt mir gerade auf. Die haben einen richtig guten Kader, der momentan nicht so hundertprozentig zusammengefunden hat oder noch nicht in den Drive gekommen ist. Aber gegen Gladbach wird es immer schwer. Und ich erinnere mich an viele schlechte Spiele, die Eintracht in Mönchengladbach abgeliefert hat, und hoffe, dass da kein weiteres dazukommt. Es ist aber für mich ganz klar, dass alles, was mit einem Punktgewinn zusammenhängt, für uns auf jeden Fall ein deutlicher Erfolg ist. Was meinst du? Freitag gegen Gladbach? Gladbach ist immer komisch. Gladbach haben wir, wie der Marvin gesagt hat, haben wir oft schlecht ausgesehen, aber ich erinnere mich auch an ein paar Spiele. Ich war mal in Gladbach, da haben wir da plötzlich 4-0 gewonnen. Wir haben unter Schaaf da auch, glaube ich, 3-1 gewonnen, wo du nicht mit gerechnet hättest. Es ist ein Spiel, wo ich fahre jetzt, wenn ich jetzt dahin fahre, ich fahre jetzt nicht hin, aber die Eintracht fährt jetzt dahin und kann eigentlich sagen, okay, wir schauen mal, was hier geht. Also das ist, glaube ich, genau, somit die angenehmste Situation, die du vor so einem Spiel haben kannst. Du hast einen Gegner, bei dem auch nicht alles rund läuft, der zu Hause zwar seine Spiele gewinnt, aber der auch irgendwie latent irgendwie, hast du das Gefühl, brodelt es bei denen trotzdem. So ein bisschen sind die unter ihren Möglichkeiten und ich glaube, das ist für die Eintracht ganz gut, weil du hast dann die Chance, dahin zu fahren und ja, lass mal die Eintracht glücklich in Führung gehen und dann die so ein bisschen nervös werden. Dann ist auch, glaube ich, dann spielt das die Eintracht in die Karten. Also das ist so ein Spiel, da ist, Gladbach wird es wahrscheinlich gewinnen, aber da ist trotzdem so unterschwellig alles drin. Also meine Güte, lass die Eintracht mal wirklich in Führung gehen, vielleicht kann die Eintracht sogar da gewinnen. Also ganz, ganz, ganz unmöglich ist das nicht. Also meine Güte. Es muss auf jeden Fall ganz klar der Eintracht klar sein, dass es total egal ist, wie jetzt das Spiel gegen Ingolstadt läuft, ob das jetzt noch verloren oder gewonnen wird. Das ist wieder eine ganz andere Partie, die da gespielt wird und die Gladbacher haben ihre Anfälligkeiten. Ja, ich finde, Elvedi ist jetzt kein schlechter Innenverteidiger, aber durchaus einer, bei dem man was passiert, bei dem man was durchrutschen kann. Und da muss man einfach ansetzen und die Eintracht muss offensiv und auch mutig weiter agieren und richtig den Spielern wieder auf den Pfoten stehen. Also das ist ganz klar. Und Gladbach spielt unter ihren Möglichkeiten oder unter seinen Möglichkeiten, je nachdem, wie man das jetzt auch sagen will, unter ihren Möglichkeiten ist wahrscheinlich korrekter. Die haben in den letzten beiden Spielen nicht das Tor getroffen. Das kann auch gegen die Eintracht wieder sein. Ich meine, die haben auch gegen Hamburg 0-0-0 geholt vor 2 Spieltagen. Also das ist noch nicht alles so rund. Hahn ist kein schlechter, kommt aber momentan auch nicht so 100%. Über die Außen mangelt es auch. Gegen die Bayern kann man natürlich verlieren, wenn man nicht gerade die Eintracht ist. Aber die haben alles andere als einen Lauf. Die letzten 3 Spiele, das sah nicht gut aus. Wenn du überlegst, gegen Schalke verlierst du 4-0. Ja, das ist schon heftig. Und dann 0-0 gegen Hamburg und dann halt jetzt auch noch gegen die Bayern verloren. Also die sind deutlich unter Druck. Die sind viel mehr unter Druck als die Frankfurter Eintracht. Und darin sehe ich durchaus eine Chance. Okay. Was würdet ihr denn tippen, so ergebnistechnisch? Schwierig. Ich sag mal 1-1. 1-1 kann ich mir gut vorstellen. Okay. Ja, ich sag 2-2. Ich hätte spontan 0-0 gesagt. Damit haben alles wir alle Varianten von Unentschieden erstmal durch. Ja. Die uns dreien zumindest möglich waren. Ja. Ja, gut, am Ende wird es ein 4-4. Also dann ist auch okay. Ja, Tendenz aber richtig. Der eine Punkt wäre für mich richtig. Punkt wäre ich, wär auch ich würde sofort unterschreiben. Also wenn ja. Wir haben übrigens noch einen Hörer oder Hörerin, Hörer aus Stockholm. Ach, ein Traum. Hallo, schöne Grüße aus Stockholm. Was ich nach Stockholm. Schöne Grüße aus Stockholm. Nach Stockholm. Ist auch da. Was habe ich gesagt? Aus. Nach. Du wärst da vielleicht gerne, aber du bist da nicht. Nee. Ihr merkt schon, das ist ein bisschen später. Ich habe schon zu viele Drogen mir reingepfiffen. Also das sind alles. Das wird hier auch noch ein Momentchen gehen, diese Runde hier. Ja, ich merke das schon. Ja. Und dann, man merkt ja, dass wir jetzt improvisieren müssen. So. Ja. Ich habe vorhin auch gelesen habe auf dem Twitter-Account bei uns, dass uns da jemand geschrieben hat, danke aus Hawaii. Also ich meine, wie grandios ist das denn? Ja? Es gibt viele tolle Dinge, die wir so miterleben, aber dass uns jemand aus Hawaii schreibt, ist halt auch richtig geil. Ja? Also das ist unfassbar, wo es Eintracht-Fans überall hin verschlägt. Umso toller, dass wir unseren Mini-Beitrag dazu leisten können, dass die Fans irgendwie so ein bisschen informiert bleiben oder ein bisschen von unserem dummen Gebabbel mitbekommen. So gefällt uns das. Ja. Stimmt, hatte ich vorhin gar nicht gesehen. Hawaii. Ja, aber der Sebastian Linde aus Stockholm, der sagt es komplett richtig. Es müsste doch hier eigentlich zu machen sein. Denn es ist halt eigentlich auch so, ne? Also ich meine, die Eintracht spielt jetzt hier gegen einen Gegner, der durchaus machbar ist, auch zu 10. Aber wir haben so ein bisschen, ich habe so ein bisschen das Gefühl, als würde die Eintracht nur noch verteidigen. Ja. Seht ihr das ähnlich? Also ich meine, hier die ganze Zeit im Ballbesitz hier die Ingolstädter, es geht eigentlich kaum was zu Rande. Und jetzt setzt sich wieder Levels durch. Das sollte für jeden gestandenen Bundesligaspieler auch ein Schlag ins Gesicht sein, dass Levels gegen dich ein Duell gewonnen hat. Aber die Ingolstädter machen es momentan ein bisschen schlauer, ohne jetzt genau den entscheidenden Pass zu spielen. Ja, wir stehen jetzt irgendwie nur noch hinten drin. Also wir sollten nee, nur auch noch, nicht das drauf, ist auch nicht gut. Auch nicht drauf verlassen, irgendwie im Elfmeterschießen da einen Vorteil zu sinnlos ziehen. Es wäre, wie sinnlos sich auf Elfmeterschießen zu verlassen. Da bist du auch von allen guten Geistern verlassen. Also Elfmeterschießen. Zehnt, Mensch. Ja. Noch ein internationaler Fan, der Black Templar, schreibt Grüße aus dem Odenwald. Ja, siehst du mal, jetzt wird's ganz obskur, ja. Ja, Hawaii konnte ich ja noch akzeptieren, aber Odenwald, mein Gott. Odenwald, hier wird alles aufgeboten hier. Hawaii, Stockholm. Oh, so. Ich glaube, wir haben auch unseren Dummschwätzer für die aktuelle Folge, auch wenn wir die Rubrik heute eigentlich haben wollten. Rudi Völler, wenn du in der Verlängerung mit einem Mann mehr führst und dann noch verlierst, dann ist das an Dämlichkeit nicht zu überbieten. Ja. Warum Dummschwätzer? Aber warum Dummschwätzer? Hat der recht? Warum dann Dummschwätzer? Ja, weil Völler immer Dummschwätzer. Also. per Definition. Du hast nur darauf gewartet. Siehst du mal, wie negativ so ein paar Hessen eigentlich bei uns hier immer wegkommen, ne? So irgendwie Lokalpatriotismus, überhaupt gar nichts zu merken. Ehemaliger Offenbacher, dann jetzt bei Leverkusen. Völler keine gute Kombination. Ja, das bleibt halt im Gedächtnis. Ne? Ja, dabei warst du bestimmt als kleines Kind, als Jugendlicher total der Fanboy, als nur ein Rudi Völler bei uns Nationaltrainer war. Ja, ich fand das auch damals eine dufte Geschichte, aber Menschen ändern sich ja auch und sie verändern sich nicht immer zum Positiven. Ja? Stimmt. Ich habe mich früher als Kind immer gefragt, warum der denn Tante Käthe genannt wurde. Ich habe es nicht verstanden. So als Kind, warum wird der Rudi Völler Tante Käthe genannt? Das ist doch ein Mann. Warum? Und der spielt in der Nationalmannschaft. Warum wird der Tante Käthe genannt? Das hat mich vor existenzielle Probleme gestellt damals. Es hat eine Weile gedauert, bis ich verstanden habe. So, wir sind jetzt hier in der 98. Minute und das Spiel dümpelt weiterhin so vor sich hin. Ingolstadt versucht immer mehr so ein bisschen Druck zu machen und wir kommen gefühlt nicht so wirklich aus unserer Hälfte raus. Und nee, wenn doch, also dann ganz ehrlich, dem Gruselkick würde ein Gruselclown helfen. Ja? Terrorclown. Könnte jetzt bitte ein Terrorclown auf das Spielfeld laufen. Ja, warum macht das eigentlich noch keiner? Weißt du, man muss mal in neue Richtungen denken. Außerdem ist es doch optimal. Du gehst jetzt flitzen und verkleidest dich als Terrorclown, zwei Fliegen mit einer Klappe, würde ich sagen. Ja, wenn du Glück hast, haben sie schon Süßigkeiten für Halloween da, dann kriegst du noch was zu naschen. Oh Gott, Halloween kommt ja auch schon. Abseits. Wieder. Ist ja nicht zu fassen. Als was gehst du, René? Ich könnte mich als Spiel Eintracht gegen Ingolstadt verkleiden. Das ist, glaube ich, erschreckend genug. Alles klar. Ja, Basti? Ich glaube, ich muss als Terrorclown gehen. Was überhaupt kein... Alleine, um die Reaktionen zu sehen. Ich will auch in die Zeitung. Ich will auch in die Zeitung als Terrorclown. Da gibt es andere Wege, um in Zeitungen zu kommen. So ist es, glaube ich, der beste Weg. Ach du liebe Zeit, Leute, das ist ja schon... Ein Grottenkick. Wer hatte noch mal die Idee, dass wir ausgerechnet dieses Spiel live kommentieren? Ich. Ach. Ein Terrorclown. Der reitet uns immer in so einen Kram rein, du. Mein Gott. Jetzt müssen wir improvisieren, wie damals Günther Jauch und Marcel Reif, als Madrid das Tor umgefallen ist. Die Älteren unter uns werden sich erinnern. Oh ja. Ja, aber auch die Jüngeren unter uns. Ich zähle mich noch nicht zu den Älteren, aber ich kann mich da trotzdem dran erinnern. Na, aber schon ein bisschen her. Wann war das? Irgendwann in den 90ern, Ende 90er? Ja, 99, 98, Moment. 98, glaube ich. Ich befrage mal die allwissende Müllhalde. Aber der Kittler hat es schon geschafft, sich als Ingolstädter gut einzuleben und beschwert sich gleich mal. Scheint heute ein bisschen Mode zu sein bei den Ingolstädtern. Der Torfall von Madrid. Und? 98, 99? 98, ausgerechnet am 1. April 1998. Oh, dann wurden bestimmt viele, oh, es ist wie ein April-Scherz. Ja. Oh, schlechter April-Scherz oder sowas. Mhm. Ja, wahrscheinlich. Das wäre was für Twitter gewesen, dieser Tag. Oh, ich glaube, das wäre extrem lustig gewesen, wenn man da Twitter gehabt hätte. Jetzt kriegt der Schiedsrichter auch noch den Ball in die Klöten. Und faul. So. So, gelb wieder gelbe Karte. Diesmal aber nicht für uns, sondern für Ingolstadt, genau. Die Nummer 10. Es wird so ein 100, bisschen kleinlich. Minute. Ja, also aber jetzt ist also auch wirklich ein fürchterlicher Kick hier momentan. Ich glaube, jeder, der im Stadion noch ist, der will auch nur, dass das hier irgendwie vorbeigeht. Boah, dann trotzdem ist es schön kalt. Dann ist es kalt und jetzt hast du schon 10 vor 11, ach du liebe Zeit. Ja, bis du zu Hause bist, dann ist halt jetzt schon, wenn du jetzt heimgehst, bis du zu Hause bist, ist schon 23:30. So, jetzt gib dir das Spiel komplett. Da hast du keine Lust mehr. Und dann, wenn dann die Eintracht noch verliert, in der 120. Minute. In der, genau, irgendwie. Im Elfmeterschießen. Ja. Elfmeterschießen, letzter Schuss. So, dann bist du irgendwann 12:30 zu Hause und denkst, oder so um 12:30, ja, 12:30 und denkst dir einfach nur, was soll diese Scheiße? Oh je, oh je, oh je, oh je. Aber da ist so keine Offensivaktion mehr da. Nee. Du siehst, die Eintracht ist gar nicht mehr bemüht, irgendwie nach vorne zu spielen. Ich frage mich, was ist denn hier jetzt das Konzept? Ich weiß, man ist nur noch zu zehnt. Aber meine Güte. Wenn mit 10 Mann ins Elfmeterschießen kommen. Ja, um auf Radetzky zu vertrauen. Ja, also es macht für mich wirklich den Eindruck, als wenn man drauf setzt, einfach ins Elfmeterschießen sich zu retten und dann da irgendwie durchzukommen. Aber ich finde, das ist genau das falsche Konzept. Haben wir schon dreimal gewechselt eigentlich? Yep. Ja, gell? Chandler, ja. Der Chandler, Fabian, der rein durfte und wieder raus. Mhm. Und Otschipka für Tabata. Da haben die drei schon durch. Hey. So, Sven, alias Black Templar, wenn du einen Äppler leerst, musst du zu dem greifen, was du am besten kannst. Nämlich Cocktails mixen, mein Lieber. Schnaps trinken. Ja. Oh, was hat der geschrieben? Das ist immerhin schon Dienstag. Der Black Templar hat gerade gesagt, dass ein Apfelwein leer ist und er fragt, wie er das aushalten soll. Ja, aber er muss ja nur noch 1 Stunde und 9 Minuten warten, dann ist ja quasi Mittwoch und dann ist Bergfest und dann gibt es ja den Grund zu feiern. Solange er nicht mit irgendeiner falschen Straßenbahn ausfährt. Naja. Jetzt kommen wir hier an die Feinheiten, die hier nicht hingehören. Hashtag Downer. So, jetzt die Eintracht. Endlich mal wieder in Ballbesitz. Und Chandler versucht irgendwas zu machen, aber er weiß selber nicht genau, was er machen will. Und hat erfolgreich. Er holt einen Abschluss raus. Einen Abschluss rauszuholen. Tja, einen Abschluss rausgeholt. Muss man auch erstmal schaffen. Jetzt beschwert er sich wortreich. Seine auffälligste Aktion bislang in diesem Spiel. Wobei man zu Chandler mal eine kurze Anmerkung machen muss. Er hat sich deutlich gesteigert. Er überrascht tatsächlich, gell? Ja, ich hätte ihn direkt nach dem Bayern-Spiel hätte ich ihn ganz gern verkauft, wenn ich ehrlich bin. Vielleicht können wir ihn auch im Winter, da ist Rom noch dran an ihm. Ja. Ja. Ich würde es tatsächlich machen. Ich glaube, irgendwann waren die Bayern auch mal an Matthias Hagner dran. Hat auch nicht so geklappt. Also insofern. Ja, aber Chandler wird doch ab und zu auch für die Nationalmannschaft da nominiert, oder nicht? Genau. Ja, also, aber dann ist es doch so einer, ähnlich wie, also für Schildenfeld haben wir auch noch 2 Millionen gekriegt, weil er kroatischer Nationalspieler war. Also ist auf jeden Fall noch was möglich. Also ich würde den für 3 Millionen echt abgeben. Ja gut, das würde ich auch machen. Also wenn du 3 Millionen für Chandler bekommst. Ja, aber das, wenn er so weiterspielt jetzt bis zum Winter, ja, nein, why not? Weil ich glaube nicht, dass er das hält. Also wenn Chandler gut spielt, spielt er, glaube ich, an der oberen Limit seiner Leistungsfähigkeit. Ja, das ist schon. Ich meine, das war ja auch zu seiner Anfangszeit in Nürnberg genauso, wo genau, er eingeschlagen ist wie eine Bombe. Eine gute Hinrunde, genau. Ja. Es ist interessant immer. Ich finde, so Bundesligaspieler finde ich sehr interessant, die zur richtigen Zeit am richtigen Ort irgendwie 5, 6, 7, 8 gute Spiele machen. Und du das Gefühl hast, manchmal reicht das sogar. Manchmal reicht das sogar, um so in diesen Fokus zu kommen, um da zu bleiben. Uchipka, erste Bundesliga-Saison bei der Eintracht. Ja gut, Uchipka war ja schon einer, der war ja bei Leverkusen vorher und der ist ja so ein bisschen, ich glaube, dann ist er zu St. Pauli gegangen. Also den kannte man ja schon. Aber Chandler ist so einer, ich glaube, wenn er beim, der ist ja eigentlich auch nicht so nach Nürnberg gewechselt, um bei Nürnberg zu spielen, sondern bei Nürnberg 2. Und der ist dann durch irgendwelche Verletzungsdinger, ist ja mal in die erste Mannschaft gerutscht, hat dann eine gute Halbserie gespielt. Zack, war er drin. Obwohl er jetzt mit Sicherheit nicht der talentierteste Spieler ist. Das ist trotzdem so, du kannst trotzdem, glaube ich, wenn du an dich glaubst und alles gibst, auch mit begrenzten Mitteln Bundesliga spielen. Das finde ich trotzdem immer interessant. Gerade wenn wir hier sehen, da hinten trinkt er gerade Tobias Lewels. Ist für mich auch ein Paradebeispiel von einem Spieler, der durch gewisse Zufälle alles hätte erreichen können. Der spielt Bundesliga jetzt, aber der hätte auch ganz locker hier irgendwo ein Oberrat Kapitän sein können und das wäre es auch gewesen dann. Also es ist so ein, das ist schon kurios teilweise, wie der Zufall manche Spieler in die Bundesliga spült, sage ich mal. Finde ich interessant. Ich bin sehr belustigt darüber, dass der Sven von seiner Schwester in Frankfurt abgeholt wurde. Beim Eintracht Sommerfest. Die Frage ist, wo? Wo ist er denn ausgestiegen? Das musste ich jetzt für die Öffentlichkeit teilen. Es stand ja quasi vorher auch schon auf Twitter, damit war es ja schon in der Öffentlichkeit. Genau, ja. Herausragend. Wo war das? Also, wo ist das? Ja. Was beim Eintracht also Moslek war, Moslek war ja noch dabei. Ja, Moslek weiß man, wissen wir doch, ja. Und dann, ach du Scheiße, ja. So geht's halt manchmal, ne? Ja. Du warst ja auch irgendwann plötzlich weg. Ja, eben. Also er ist ja bei mir in guter Gesellschaft. Ja. Sag mal, wir haben ja jetzt Zeit, weil das Spiel echt noch schlimm ist. nicht viel passiert. Wie war es in Hamburg? Hast du Etienne gesehen eigentlich? Nee, Etienne hatte keine Zeit, weil er Sendung hatte. Der war selber nicht im Stadion noch. Okay. Also er konnte es nicht einrichten. Ich habe aber Ned Fuller getroffen, Quackbällchen. Cool, Henrik Herden. Ja, auch ein Eintracht-Podcast-Fan aus Hamburg. Oder der, ja. Alter, was ist das denn für ein Fauxpas? Hast du das eben gesehen? Meine Güte, das darf sich Herr Seber auch nicht so oft erlauben. Wollte er eben Querschlag? Grüße an den Henrik, also der ein treuer Hörer von uns, Henrik Herden, auch Wrestling-Fan übrigens. Ah ja. Den habe ich gerade getroffen. Es war sehr lustig, mit dem bin ich dann in Richtung Stadion gefahren. Den Sven Schulze von Mein Sportradio habe ich auch kurz gesehen. Tanja Schmidt war auch da. Den habe ich vergessen. Mirnein war auch dort. Stimmt, da habe ich Fotos gesehen. Ja, genau. Die habe ich auch erst am nächsten Tag gesehen, dass ich die online gestellt habe. Ja, wir waren bis 6 Uhr morgens dann unterwegs. Und dann don't drink and eat. Ja, ist mir auch schon aufgefallen. Ach, was, war alles halb so wild. Nö, habe ich dann auch gesagt. Also ich habe schon schlimmere Sachen gelöscht. Und nee, war aber ganz cool. Also Grüße auf jeden Fall nochmal an Ned Fuller und Quackbällchen. Es war sehr, sehr lustig mit denen. Es gibt auch sehr, sehr obszöne Bilder von mir und dem Ned Fuller, die ich nicht veröffentlichen werde. Okay. Das klingt verstörend. Aber ist es auch. Ist es auch, okay. Mann. Ich wette, ich schick's mal, was ich ja mal machen kann. Ich kann es ja mal in einer Podcast-Chat. Jetzt werden die ganzen Fans denken, meine Güte, jetzt erzählt er darüber und jetzt schickt er das nur in diesen privaten Chat. Tja, Aber was ihr machen könnt, wenn ihr seht, könnt ihr wissen, warum. Mit einem Sonderabo von 9,99 Euro pro Monat könnt ihr auch in den Chat. Jamba Eintracht Chat. Genau. Der Jamba Eintracht Chat. Genau, wir machen das ganz klassisch, weil es gibt nur 100 MB und ihr könnt dann für weitere 9,99 jeweils 50 MB an Bildern dazu kaufen. Genau. Das klingt ja jetzt schon ein bisschen wie so ein Porno-Chat, ne? Also ich glaube, bekommen einige Leute einen falschen Eindruck davon. Ja? Also ganz ehrlich, ich habe das erste Bild aufgemacht, also das hat auch so ein bisschen was von Porno. Heide also Witzka. Wir sollten uns wieder auf das Spiel konzentrieren, auch wenn es langweilig ist. Ich glaube, das artet hier schon wieder aus, ja. Ich frage mich gerade eben ernsthaft, ob man die Folge danach online stellen kann, ob das überhaupt irgendeinen im Nachhinein interessiert, sich den ganzen Kram hier nochmal anzugucken. Also ich würde niemals würde ich diese ganze Folge, was wir hier gerade so erzählen, würde ich niemals komplett online stellen. Das bleibt für die Leute, die halt jetzt gerade live zuhören. Und, natürlich stellen wir das online. Komplett? Wer hört sich denn, ja. Hört sich das denn komplett an? Ich würde es einfach online stellen und wer sich das anhören möchte, der darf das gerne tun. Aber ja, es ist doch. Gerade diese Folgen sind doch die lustigsten, nicht die komplett durchstrukturiert. Aber was wir ich haben sagen über, hallo, wir müssen die Folge einfach nur Terrorclowns nennen. Ich befürchte, dann kriegen wir andere Dinge. Nee, die sollen sich nicht so anstellen. Aber was ich sehr schön finde, dass so Richard schreibt, das ist die beste Folge des Eintracht-Podcasts ever. Das okay. halte ich für ein starkes Gerücht. Wir hatten andere Dinge, die waren mindestens genauso schlecht wie diese Folge. Und mindestens genauso schlecht wie dieses Spiel. Mein Gott. Und wieder ein ganz unnötiger Rückpass. Zu diesem Spiel, was ich sehr positiv finde, man hört zumindest die Eintracht-Fans. Also du kannst sagen, was du willst. Ne? Es ist ja auch nicht aber schwer, auch jetzt, es ist ja sonst auch kaum einer da. Ja, aber ich meine, habt ihr euch, der Stadtkind FFM hat vorhin geschrieben, Alter, was ist das denn für ein Ding? Zum Glück verzieht er da beinahe. Alter. Da hat sich Lukas Radetzky ein bisschen verschätzt, würde ich meinen. Aber sowas von. Und Matthew Lecky. Da kommt jetzt nochmal die Wiederholung. Das Ding aber auch nicht gut getroffen. Wie kann denn bitte ein Kopfball aus dem Mittelkreis da so frei hinkommen? Boah, meine Güte. Matthew Lecky bärenstark gemacht, aber leider, beziehungsweise zum Glück, im Abschluss. Ja, da rutscht aber auch im Schuss dann weg. Ja, auf jeden Fall. Ich habe schon zum dritten Mal leider gesagt. Das kann auch nicht sein. Er hat schon wieder leider gesagt, da war mit einem Überschritt-Trikot an. Ja, und du musst jetzt. Ganz ehrlich, normalerweise musste für so einen selten dämliche Aktion musste eigentlich auch bestraft werden. Also hast du eigentlich was da verdient. Radetzky hat aber nicht irgendwie versucht, den noch per Foul zu stoppen. Also er hat dann gesagt, lieber lasse ich es geschehen. Ne? Also okay, zum Glück ist alles gut gegangen, aber spätestens das sollte jetzt ein Weckruf sein. Die einzigen, die hier scheinbar wach sind, sind nämlich die Eintracht-Fans. Im Vergleich dazu, als der FSV vor ähnlich vielen Zuschauern gespielt hat, hat man nämlich damals auch nicht gehört, als die vor ein paar Jahren immer ihre Heimspiele da bestritten haben. Also da machen die Eintracht-Fans schon deutlich mehr. Karacho. Und jetzt wird es Zeit, dass die Eintracht mal zeigt, was hier der Hampen, wie der Hammer hier hängt. Das wäre es jetzt, komm, husch die Standard. Husch die jetzt mit der Einwirken. Genau, mit dem Freistoß. Kommt auch ganz gut, aber nee. Wird wieder abgeblockt. Und dafür jetzt Ingolstadt mit dem schnellen Konter über Kittel, ja, kommt nicht aber nicht. Ach, Vallejo, überragend. Ja. Oh, und jetzt den Ball einfach wieder raus, nach vorne, total stumpf. Jetzt Chandler kommt aber noch an vorne. Den Ball. Ja, gegen zwei, was soll er denn da machen? Ja, da sieht man Chandler gestößt an seine Grenzen. Ja, auf jeden Fall. Paul, jawohl. Immerhin, und das war gut, das war mal richtig schlau gemacht. Der kriegt gelb wegen Schwalbe. Ja, der kriegt gelb wegen Schwalbe, scheiße. Ich habe echt gedacht, ja, Alter, was eine Viertelstunde später fällt der da um. Oh Gott, ist das schlimm. Also diese, Alter, das ist nicht zu fassen. Ist er davon ja, immer in einen Blitz getroffen? Er ist halt gestolpert, mein Gott. Ja, also, ach, wir bekommen den Freistoß. Was? Mein Gott, Tag. Jetzt bitte, also, jetzt ist 1-0. Meine Güte, also der hätte dem auch gelb zeigen können für diese Frechheit. Mann, aber Huschti bekommt nochmal die Chance, jetzt den Freistoß besser zu bringen. Wir warten ab. Oh. Das ist jetzt ein lange Eck. Und Kopfball. Ja. Meine Güte, gefährlich. Nochmal gefährlich. Ja. Und dann macht er das Ding nicht rein. Es ist nicht zu fassen. Nein. Erst der Querbalken und dann kriegt ihn der Torwart noch. Ich brech zusammen. Omar Mascarell mit der absolut besten Möglichkeit in der zweiten Halbzeit hier. Das ist eigentlich kaum. Nee, war gar nicht Omar Mascarell gewesen. Mann. Haris Seferovic. Ja, der Tobias Wagner schreibt übrigens gerade auf Twitter, vielen Dank, mit euch Terror-Clowns wird selbst so ein Kick erträglich. Also von daher. Vielen Dank. Es ist alles richtig gemacht heute. Der war sogar noch dran, das war gar nicht. Nee, der Hans hat ihn wirklich gut noch gehalten. Und dann steht er auch noch. Das war die absolut beste Chance. Und das ist übrigens bezeichnend für dieses Spiel, wenn das die absolut beste Chance der Eintracht in dieser Partie. Nach 112 Minuten eine ganz glasklare Chance, die du nicht reinmachst. Mann. Und langsam bekomme ich doch noch mal in diesen Pokalspirit rein. Jetzt wird es aber Zeit. Die Eintracht muss jetzt endlich mal zeigen, wer hier Herr im Haus ist. Das kann doch nicht wahr sein, dass wir hier über 113 Minuten eigentlich Ingolstadt die größeren Chancen haben lassen. Dummes Foul. Und ja. Mein Gott. Sonny Kittel hat sich immerhin die Haare länger wachsen lassen, wenn ich das so sehe. Um jetzt von dem auffälligsten von Sonny Kittel zu sprechen. Nein, das will ich jetzt nicht jinxen. Das macht er gleich einen Freistoß oder so. Ja, sowieso gleich. Ja, ist mir schon klar hier. So, Freistoß jetzt für Ingolstadt. Aussichtsreiche Position, ja, wird abgefälscht. Ball kommt aber wieder in die Hände der Eintracht. Ja, jetzt und jetzt blöd nach draußen gespielt, hoch und total weit. Sinnlos in die Hälfte der Ingolstädte. Ja. Jetzt wieder der Torhüter am Ball. Jetzt geht wieder zurück. Ingolstädter immer noch bedacht am Ball, überlegen, welche Aktion sie jetzt fahren können, um möglichst nah an das Tor der Frankfurter Eintracht zu gelangen. Jetzt wird ein bisschen rumgetänzelt. Ist immer noch der Ball am 16er geschickt. Sonny Kittel probiert es hier durchaus auffällig heute. Ja, ohne Erfolg. Blöder Aufsetzerball, der kann halt auch mal reinspringen. Ja, er kann gefährlich sein, wenn er wenigstens aufs Tor gehen würde. Ja. Was bei Sonny Kittel noch nicht so der Fall war. Ja, ist so richtig. Aber immerhin, also er ist schon sehr auffällig da jetzt unterwegs. Er ist durchaus auffällig, das muss ich ihm zugestehen, einer der auffälligsten Spieler, nachdem Lescano den Platz hier verlassen hat. Aber es geht weiter. Noch rund 6 bis 7 Minuten zu spielen. Die Frankfurter Eintracht immer noch eher in der Defensivbemühung, schafft es auch nicht, sich hier klare Chancen durch einen geordneten Aufbau zu erarbeiten, wenn dann immer durch Freistöße. Und schon sind die Ingolstädter wieder am Ball und schon gefährlich in unserer Hälfte. Schon wieder Kittel. Es ist zum Heulen, würde ich schon fast sagen. Für Ingolstadt. Genau. Ja. Langsam werde ich ein bisschen nervös, muss ich sagen. Ne? Oder wie geht es euch? Seid ihr ganz tiefenentspannt? Nö, tiefenentspannt nicht, aber ich weiß noch nicht so richtig, in welche Richtung meine Emotionen umschlagen sollen. Ja, also zumindest Kittel beliebt zu scherzen und hat eben sogar mit dem Schiedsrichter ein wenig geflaxt. Er scheint gut drauf zu sein. Super, das ich fühle. Oh Mann. Richtig gefährliche Chance. Abgepfiffen. Das hätte jetzt das Tor werden können. Zum Glück für die Frankfurter Eintracht. Der Ball war zwar im Tor, wurde aber vorher abgepfiffen, denn faul an Hasebe, so wie ich das gesehen habe. Was sich hauptsächlich daran begründet, dass einer mit dem Fallrückzieher direkt den Kopf erwischt hat. Ja. Da kommt nochmal die Wiederholung. Ja. Aber vollkommen zu Recht übrigens auch. Trotzdem, das sah ziemlich vogelwild aus im 16er der Eintracht. Ja. Leider Gottes. Der Herr Black Templer fragt nach, warum du nur langsam nervös wirst. Hey, ja, langsam, naja, gut, weil mich das erst da vorher nicht so wirklich mitgenommen hat, aber jetzt Markus natürlich Kocinski schon. Kocinski hat seine Brille ausgezogen, das kann ein Zeichen sein. Für was? Wer will sich jetzt kloppen? Ach so. Ja, gut, als ehemaliger Karlsruher Trainer. Ja gut, aber gegen Kovac hat er doch keine Chance. Der guckt den einmal an, da fällt der schon tot um. Kovac ist zumindest... Boah, wenn wir das schon aufgreifen wollen, also Kovac gegen Kocinski wäre eine interessante Schlägerei. Ja, aber doch am Ende hat Kovac die Nase da vorne. Es kommt drauf an. Das ist halt wie so Bastian Booger oder so, was weiß ich, so Yokozuna gegen Bret Hart. Die Sache ist halt, wenn Yokozuna einmal richtig draufhaut, dann ist halt Schluss. Ah. Ne? Dann bringt halt auch ein Fitnessmonster, einem Fitnessmonster wie Kovac das halt nichts. Ne? Also Kovac ist eher der schnelle, wendige Typ, der dann wahrscheinlich eher mit den schnellen Jabs kommen muss. Ne? Ja. Ich glaube, der kann aber fiese Tricks. Ich glaube aber, der Kocinski, also der Lost in Nippes hat es ja bei 93 Mal gesagt, der Kocinski hat so eine Hooligan-Vergangenheit, so ein Aussteiger, der hat es noch in sich drin. Also der Kampf würde auf jeden Fall länger dauern. Aber ich glaube, das ist unter Rücksicht auf Verluste. Oh, jetzt gute Möglichkeit für die Eintracht. Ah, kann wieder nicht genutzt werden. Haben wir denn jetzt wenigstens Eckball? Ja, Eckball für die Eintracht, immerhin. 3 Minuten vor dem Ende. Matip konnte nur zur Ecke klären. Die führt schnell ausgeführt von der Eintracht. Fühloch. Ja, passiert aber nichts. Dauert zu lang. Flanke rein von Seferovic. Aber aus. Zu lang. Rausgehauen. Jetzt versuchen die Ingolstädter einen geordneten Aufbau zu spielen. Der Ball kommt auch an auf die 10. Ich glaube, das ist Hoffmann. Hartmann übrigens, Hartmann, nicht Hoffmann. Ja. Und jetzt der Ball wie nach rechts außen. Ich reklamieren. Kittel wieder, Flanke hoch und oh, ganz. Ach du liebe Zeit. Heiliger Bimbam. War übrigens auch abseits, hätte eh nicht gezählt. Heide, aber die Ingolstadter in den letzten Minuten doch mit besseren Möglichkeiten hier. Mann, ja, da Mann, ganz Mann. Klar, abseits. Ja. Ganz klar. Eieiei, aber. Es ist schon viel Glück dabei hier bei der Eintracht, dass wir noch nicht in Rückstand geraten sind. Jetzt gibt es Leute, die sogar Tränen in den Augen haben. Also so schlimm ist es noch nicht. Mein Gott. Ja, ja. Weil der Marvin ist schon ein bisschen im Kommentatorenmodus jetzt drin hier. Ja, ja, ne, ist, der wird gerade erst richtig warm. Ja. Ende hin, wie das Spiel. Ja. Das Spiel, zum Ende hin ist nochmal Fahrt auf. Pfosten und Latte und rote Karten. Also nach dem Spiel liest sich das bestimmt eigentlich ganz gut so. Pfosten, Latte, es gab rote Karten und es spielt nie Verlängerung. Schlägereien zwischen den Trainern. Schlägereien zwischen Trainern, aber eigentlich war es zum Einpennen. Ne? Das wäre auch lustig gewesen, wenn wir einfach während der Aufnahme einfach eingeschlafen wären. So ganz ehrlich, ich muss mich ja schon schwer bemühen, um mich wach zu halten. 20-minütiges Schweigen und alle denken, Tonprobleme und dann wacht einer von uns. Eieieiei, aber das ist schon wieder fällt da durchgestolpert. Fast den Ball auf den Fuß. Das ist fast ein Wunder, dass sie es nicht nutzen können. Also jetzt muss der Eintracht sich ja wirklich mal an den Kopf fassen. Ja, jetzt ist das Spiel ist eh gleich vorbei. Aber auch solche Dinge, solche Unkonzentriertheiten dürfen auch selbst bei so einem Pokalspiel einfach nicht passieren. Jetzt Radetzky, der den Ball einfach nach vorne haut und wieder ist da kein Gegner und auch kein eigener Mitspieler. Jetzt nochmal eine Möglichkeit für Ingolstadt, aber ja, geblockt. Nein, wieder die Möglichkeit für Ingolstadt. Das ist wie bei einem schlechten Flipperspiel. Also Not gegen Elend hier muss man wirklich sagen. Ich weiß auch nicht, ob das 2 Bundesligaspiele Bundesliga-Mannschaften im Bundesliga-Modus sind. Einmal wird noch gewechselt, jetzt geht die Suttner für? Der gute Suttner kommt rein, über den wir vorhin gesprochen haben. Lecky. Und der Matthew Lecky verlässt den Platz, der ehemalige FSV-Spieler mit einer ordentlichen Partie meines Erachtens nach. So. Weiter geht's. Es ist nicht mehr lange zu spielen. Das Elend endet bald, ja. Aber jetzt noch ein Angriff, eine Flanke. Ich bleib dabei, das Hasebe geht mit Elfmeterschießen. Mit dem Kopf. Ist er jetzt und das war's, ja. Elfmeterschießen. Oh. Also ganz ehrlich, wenn wir hier aus dem Elfmeterschießen als Sieger rausgehen, dann ist mir alles egal, dann bin ich zufrieden. Ja, aber das ist dann, da haben wir sowas von Dudel gehabt. Ja und? Da fragt schon, keiner mehr nach. Das ist aber ganz ehrlich, ne? Pokal, wollen wir jetzt nur noch mit dem Elfmeterschießen hier weiterkommen? Ja? Das erste Spiel war ja schon ein Grottending. Ah, Pokal ist nicht unser Ding dieses Jahr, meine Freunde. Ja, aber es ist egal, es zählt trotzdem. Die Eintracht soll jetzt das Elfmeterschießen gewinnen. Da Kautschinski, kleiner Depp. Bitte? Ja, natürlich schießt Sonny Kittel. Sonny Kittel wird auf jeden Fall schießen, mit Sicherheit auch als Erster. Alles andere wäre ja auch. Na, er hat schon gelächelt. Hat die Brille wieder auf. Wie ein Schnitzel. Jetzt müssen wir nur drüber nachdenken. Sonny Kittel, der ja in seiner Zeit, in seiner letzten Zeit bei der Eintracht nicht wirklich häufig das Tor getroffen hat. Aber vielleicht gab es im Training mal die eine oder andere Situation, wo auch Elfmeterschießen geübt wurde. Vielleicht weiß Radetzky noch, wo der gute Sonny hinschießen will. Es wäre auf jeden Fall ein kleiner Vorteil. Ansonsten, wer soll denn eurer Meinung nach bei der Eintracht die Elfmeterschießen? Seferovic, Abraham. Abraham. Seferovic kannst Buschli. Du damit gleich. Seferovic kannst du gleich schon wieder in, kannst du gleich schon wieder kaputt machen damit, ne? Mascarell auf jeden Fall. Mascarell, ja. Mascarell finde ich gut. Huschti auf jeden Fall. Abraham wird auch einschießen, da bin ich mir sicher. Nein, weil sich sonst keiner traut. Seferovic. Vallejo vielleicht auch. Ah. Aber Vallejo sieht mir eigentlich eher so aus, als würde er. Oczipka. Ja, Otze, ja, Otze kann sein, ja. Pillermann, Otze, Pillermann, Otze. Nein! Schlimm, schlimm, schlimm. Wo haben wir das nochmal gehört? Achso, in Köln nach dem Spiel. In Köln, Hilfe. War das anstrengend. So. Hase B? Ja, könnte auch. Glaube ich aber nicht. Vielleicht auch Regesel. Nee. Der kommt nach dem Spiel raus, der war in seiner Jugend Stürmer und hat immer die Elfmeter geschossen bis zur Jugend. Nee, glaube ich nicht. So, schauen wir mal. Wer macht sich, wer schickt sich an? Wir müssen, haben wir jetzt gleich auch wieder ein schönes Würfelspiel, wer jetzt anfängt, ne? Oder? Ist das schon vorher bestimmt worden? Wir haben auch ein kleines Würfelspiel, wer von uns diese hundertstel Sekunde weiter ist und schon weiß, wie der Elfmeter ausgegangen ist. Ja, das wird, glaube ich, das ist auch so das ziemlich beschissenste, was du machen kannst, wenn du einen Live-Podcast machst, dass dann sowas passiert wie mit diesem schwachsinnigen Kack jetzt hier. Naja. Na, Stimmung kann ja doch durchaus ein bisschen sein. Alter! Lukas Radetzky! Ja, ich glaube, Radetzky kann uns hier wirklich einfach noch retten. Ja. Hansen, wie heißt der Torwart von den anderen? Hansen. Hansen. Wie der Pansen, nur mit Haar. Für Hunde, nicht für Katzen. Aber Seferovic scheint dementsprechend angefressen zu sein, ja, dass er seine Chance vorhin nicht verwandelt hat. Ja. Vielleicht will er es jetzt besser machen. So, jetzt wird hier. Sehr beeindruckendes Bild gerade. Ja. Listen. Elfmeter schießen. Auf welches Tor schießen wir denn? Ist ganz ehrlich, es kommt einem so ein bisschen so vor, wie als wäre das hier das Finale vom Antalya Cup, ne? Ja, genau, so. Sport 1, Jörg Dahlmann und Peter Neururer sind betrunken am Kommentatorenpult. Ja, 16:30 bis 18:30 irgendwo. Ja, irgendein schlechter Livestream, den man aufgefangen hat. Und es geht um den prestigeträchtigen Antalya Cup, den davor schon Absteiger gewonnen haben, der Name schon längst vergessen war. Und nachdem sich keiner der Frankfurter Touristen eingefunden hat, gab es noch ein paar versprengte Eier. Oh, jetzt schießen wir auf die Kurve. Nicht auf die Ingolstadt. Wir schießen wir auf die leere Kurve jetzt. Wir schießen zuerst. Ich würde gerne mal wissen, wie die das gesagt haben. So, auf welche Kurve wollten die schießen? Die mit ohne Zuschauer, ohne Ach, keine Zuschauer. Guck mal, dieser Hansen hat ja selbst die gleiche Frisur, fast die gleiche Frise. Was ist eigentlich los mit dem? Hat er sich gedacht, ich will genauso gut werden wie der Radetzky. Schieß ich genauso aus. Hansen. Unfassbar. So, jetzt bitte. Super, eigentlich hat Hansen einen geilen Namen, ne? Kann man so viel mitmachen. Fransen, Pansen. Hansen. Es wird Zeit, dass das Spiel endet. Ja, wir blubbern hier nur noch irgendeinen komischen Kram vor uns. Huschi fängt an. Ich bin total. Wir sind halt angespannt. Was sollen wir jetzt hier aufgeräumt sein beim Elfmeterschießen? Genau. Huschi mit dem ersten links. Spiels. Und links flach verladen. Verwandelt. Jawohl. Jawohl. Ja, wir sind alle gleich, aber der Marvin ist auch schon wieder auf. Okay, sehr gut. Puh. Also ich hasse Elfmeterschießen. Muss ja sagen, es geht mir so ein bisschen auf den Sack, wenn es mein eigener Verein ist. Ansonsten hier so Europacup oder Champions League, wo es dann um emotional mich nicht ganz so belastet, finde ich das durchaus amüsant. Aber so persönlich. Radetzky tritt jetzt an gegen wen? Ich habe es gar nicht gesehen können. Ich auch nicht. Oben rechts. Oh! Fast. Verdammt. Ich sollte nicht so ins Mikro schreien. Ich glaube, das tut nicht so gut. So, die Nummer 30 hat auf jeden Fall getroffen. So, wer kommt jetzt? Oh, Otschipka. Otschipka. 36. Ach, was will der denn? Was will der denn? Nee, der Kollege. Ich weiß nicht. Hat aber ganz gut gemacht, ehrlich gesagt, ne? So, Otschipka. Der Mann, der in dieser Saison immerhin schon mal das Tor getroffen hat. Ja, aber Otschipka ist auch so ein Schatz. Aber sicher verwandelt. Hat er ja sehr, sehr schön gemacht. Da gab es nichts. 2-1 für die Eintracht. Schöne Flugkurve, ja. Auf jeden Fall. Sehr gut. Und während wir ein schönes Bild sehen, während sich Moppelpads an die Eier fasst. Super. Für mich Highlight des Abends. Ich bin sehr froh, dass wir eine schöne Einstellung gesehen haben, dass er sich genüsslich an die Eier fasst. Mit beiden Händen wohlgemerkt. Ah, mit beiden Händen. So machen das so gute Torhüter. Das, daran erkennt man die Qualität. Mit beiden Händen fest. Wir können ja froh sein, dass er nicht wie Yogi damals danach noch an den Finger gerochen hat. Das werden wir vielleicht in der Extended-Version dieses Spiels sehen. So, jetzt die Ingolstadt. Warum steht er so weit auf der Linie? Der so was da haut er das Ding aber auch drüber. Meine Güte, das gefällt mir gut. Einmal dritter Stock, bitte. Ja, auf jeden Fall. Die 18 war das, glaube ich, ne? Jetzt nachlegen. Ihr müsst verstehen, wenn ich das alles nicht namentlich gut erkenne, dann hängt es damit zusammen, dass ich ein relativ kleines iPad habe und die Dinge nicht so gut sehen kann. Ja, das war die Nummer 18. Mascarell tritt Omar an. Mascarell. Oh mein, oh mein. Jetzt wird es Zeit, mit dem 3-1 in Führung zu gehen. Der Schnurrbart, der Hansen. Ja, der hat er. Der Hansen, das ist er wahrscheinlich, der macht sich seine Haare, auch wenn er jetzt nicht gerade beim Fußball ist, noch ein bisschen anders, hat er so einen schicken Undercut und dann ist er, glaube ich, auch so ein bisschen Hipster. So, Oma Mascarell. Ober rechts. Komm schon, komm schon. Boah, rotzfrech. Eiskalt. Meine Güte. Geil. Rotzfrech. Richtig geil. Puh. Das Rudi war... Hübner hat auch so eine Körperhaltung, die komplette Zuversicht ausschreibt. Ja, auf jeden Fall. Boah, das war krass. Das war gutes Ding. Aber ja, Otypka ist voll dabei. Ja, ja, Otypka ist immer der erste Gratulant voll. Ja. Sehr gut. Richtig so gemacht. Weiter geht's. Schieß und dann ist die Nummer durchkommen. Boah, der schießt. Der was ein Affe, was ein Affe. Immer ich mach Dinge jetzt hier nur. Ja. Und jetzt Hasebe. Krasser Unsinn also, normalerweise. Ingolstadt hat es auch nicht anders verdient, tut mir leid. Also ganz ehrlich, der Freistoß, der Elfmeter eben, der war schon schwachsinnig. Ne? Der aus also meine, Stand schießt. Das nochmal an. Boah. Was denkt der denn, dass er Totti ist, oder was? Ja, ohne Mist. Also sorry, das hat er nicht besser verdient, der Kollege. Wer war das? Hartmann. Hartmann, Mann. Ich glaube ja, jetzt ja. Hasebe. Hasebe, also kann den Deckel jetzt erfahren. Hier drauf machen? Ja gut, der Deckel muss jetzt drauf. Das ist ganz ehrlich, ja. Egal wie langweilig es war, das ist sehr wichtig gerade. Warte mal. Da ist er. Ah, macht's. Das ja, Ding also. Ist eingetütet. Der Frankfurter ja, Eintracht kommt mit einem deutlichen 4:1 nach mit einem deutlichen 4:1. Ja. Weiter in die nächste Runde. Ich denke, Alter. Ein schwerer Kampf. Ja, schwer eine ist gar kein grauselige aus. Partie und eine ebenso grauselige Kulisse. Aber die Eintracht hat es geschafft, ist in der nächsten Runde auch, muss ich sagen, durch Elfmeterschießen verdient. Denn wer so merkwürdig die Elfmeter schießt, der darf auch nicht weiterkommen. Ja, aber sind wir mal ehrlich, also es hätte nicht so weit kommen dürfen. Ja, ist jetzt auch egal. Ist jetzt, ganz ehrlich, ist egal. Wir sind jetzt weitergekommen. Bringt ja jetzt nichts mehr darüber zu sprechen. Wir haben es geschafft. Die Eintracht behält ihren guten Lauf, den sie in der letzten Zeit hat und hat es weiterhin auch geschafft, ein bisschen mehr Geld zu verdienen. Und das ist für mich okay. Richard schreibt auf Twitter, was wir denn für einen Käse erzählen. Ingolstadt hätte 2 Field Goals gemacht. Das wäre richtig. Aber wir sind ja jetzt hier nicht beim... Richard hat leider wieder die Sportart verwechselt. Das kommt schon mal vor, wenn man so viel Sport guckt wie er. Ja, ja, das ist hier kein Honkball und nix. Ja, aber... Jetzt noch um richtigen Sport. Ja. Also ich freue mich. Ich freue mich auch, aber ganz ehrlich, die ersten 90 Minuten hättest du auch wegschmeißen können. Du hättest eigentlich erst 120 Minuten komplett vorspielen können. Also wer so geistig umnachtet ist und das Spiel sich nochmal in Gänze anschauen will, dem empfehle ich, das in dreifacher Geschwindigkeit zu tun, nebenbei vielleicht ein paar Blumen zu pflücken oder nee, so. Nee, wer sich das Spiel nochmal anschauen will, den empfehle ich auf jeden Fall, unseren Podcast dabei zu hören. Das ist die einzige Variante, wie man das machen kann. Ja. Nun ja, also ich denke... Basti, hast du noch eine abschließende Bewertung zu diesem wunderbaren Spiel des heutigen Abends? Nö, ich habe alles bekommen, was ich wollte. Das Eintracht ist weiter und mehr kann man aus so einem Abend nicht rausziehen. Und ich bin froh, dass ich nicht ins Stadion gegangen bin. Es gab Tore, es gab gelbe und rote Karten. Alles. 4-1 souverän. Das Spiel hatte alles. Hervorragend. Gut. Ich würde sagen, dann ziehen wir es auch gar nicht in die Länge, sondern machen das Ding jetzt hier am Ende einfach auch dicht. Wir ziehen es nach über 120 Minuten bitte nicht mehr in die Länge. So, jetzt kommen wir zum abschließenden Teil. Ja. Jetzt kommt jetzt müssen wir das Spiel natürlich noch besprechen. Es ist rum, wir haben 4-1 gewonnen, es ist spät, ich bin müde, ich will ins Bett, das Thema ist jetzt durch. Es war das schrecklichste Spiel, was ich seit langem von der Eintracht gesehen habe. Ach nö, da gab es noch schon einige schlimme Spiele. Also ich fand gerade, als hättest du die ganze letzte Saison verschlafen. Ja, die habe ich schon vollständig ausgeblendet. Ja, du musst auch mehr Testkicks gucken. Ich empfehle dir, in der Sommerpause dir die Testkicks anzugucken. Die sind meistens noch viel schlimmer. Ja, Mona erwähnt noch, dass sie ganz toll fand, was wir hier gemacht haben und dass wir uns bitte nicht von Terrorclowns jagen lassen. Also wenn ihr jetzt nochmal vor die Tür geht, liebe Kinder da draußen, passt auf Terrorclowns auf. Ich gehe jetzt erstmal Clowns jagen. Also ich gehe jetzt, glaube ich, noch ein paar Gummibärchen jagen. Ich habe nur ein bisschen Hunger so. Genau. Warum? Bärchen jagen hört sich auch schon wieder grenzwertig an, Marvin. Ja, Basti ist der eigentliche Terror-Clown-Jäger. Ja? Terror-Hunter. Clown-Hunter. Whatever. Lass uns jetzt eine Deckel zumachen, sonst labern wir noch mehr Mist. Genau, wir machen den Deckel auf diese Folge drauf. Danke an alle, die live das Ding angehört haben. Danke an alle, die sich vielleicht im Nachhinein noch anhören werden. Es gibt nicht wirklich viele Links aber zu dieser Sendung, aber ihr könnt trotzdem ja einfach mal unter eintracht-podcast.de vorbeischauen und dann will der Marvin nochmal ins Outro quatschen. Ja, na gut, ich meine, was heißt du am Outro? Du bist ja erst so gerade so, fängst ja erst an, du groovst dich ja erst ein eigentlich. Aber ich denke, man kann auch manchmal noch Dinge teilen und kann sagen, hier Leute, hört euch das mal an. Und zwar, wenn ich jetzt da drauf komme und es endlich schaffe, euch den genauen Link zu sagen, denn, warte mal, es geht darum, es gibt tolle Podcasts und auch tolle Politik-Podcasts. Und es gibt zum Beispiel, den Balla-Balla-Balkan-Podcast, der hört sich komisch an, ist aber echt klasse. Und zwar geht es darum, ich bin zum Beispiel überhaupt nicht so bewandert, was Politik aus dem Balkan angeht, ne? Da bekommen wir auch in Deutschland viel zu wenig mit, wenn nicht gerade irgendwo dort Krieg herrscht oder so oder wenn nicht irgendwie Eurovision Song Contest ist. So, und deswegen hat sich zum Beispiel Daniel Meitsch von der FR zum Auftrag gemacht, einen Podcast zu machen mit einem Kollegen und das ist der Balla Balla Balkan Podcast. Den kann man sich unter anderem auf Soundcloud runterladen und anhören. Ich werde den Link nochmal in die Shownotes reinhauen und dann könnt ihr mal anhören, weil es trägt dazu bei, ein bisschen mehr Verständnis für die Balkanregion zu entwickeln. Okay. Das war's. Klingt also gut. Mal Podcast von der anderen Seite. Ne? Hervorragend. Dann gibt es auf jeden Fall jetzt einen Grund, nochmal auf die Seite eintracht-podcast.de zu schauen. Da findet ihr auch nochmal für diejenigen, die es wissen möchten, eine Liste, wie ihr dieses kleine Hobbyprojekt hier supporten könnt. Da gibt es eine lange Liste, wo wir alles aufgeschrieben haben. Am meisten freuen wir uns natürlich über euer Feedback, so wie ihr das jetzt während der Sendung auf Twitter gemacht habt, aber auch nach den Sendungen gerne auf Twitter, Facebook oder am liebsten sogar in den Kommentaren. Und auch iTunes-Bewertungen sind immer gerne gesehen. Und natürlich persönliche Weiterempfehlungen, wenn ihr Leute kennt, die noch nicht den Eintracht-Podcast hören, dann empfehlt uns auf jeden Fall weiter, damit auch die noch in den Genuss von diesen wunderbaren Sendungen kommen. Damit würde ich sagen, machen wir diese episch lange, grandiose Folge für heute zu. Wir wünschen euch ein schönes Fußballwochenende und melden uns dann in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Macht's gut!